Aber nee, weißt du was, wir brauchen ja dann, wenn ich den Livestream sehe, dann brauche ich ja rechts das Fenster nicht. So, dann kann ich ja das hier aber einfach. Aber das ist ein bisschen verzögert. Das ist mir wurscht. Ist sehr gut. Ja, aber wie viel verzögert ist denn das? Ich heb mal den Arm. Ja. Oh. Müssen so. Jetzt. Du kannst die Verzögerung runterdrehen. Will ich aber dann. Ja, aber das hat auch wegen Chat-Regeln. Hast du da deine eigenen Regeln aufgestellt? Warum? Ja. Weil die Leute, wenn ich Twitch Sings benutze, und ich muss auf OK verstanden drücken, bevor ich was sagen darf. Alter. Du kannst auch so Regeln machen, wie es muss ein Account so und so alt sein oder irgendwie die müssen mir folgen oder so. Jetzt schon, ich alles nicht. Jetzt schon so ein Puls. Nein, Schalz. Sehr gut. Schalz. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen ein letztes Mal zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das letzte Mal ist, aber das letzte Mal für momentan so der Dominik. Boah, wir haben schon wieder versucht, das Ganze schwammig, okay, das allerletzte unverbindlich Mal zu der halten. Dominik. Ja, das war besser. Ja. Achso, wer ich bin? Ich bin der Jürgen. Ich dachte, ich wollte den Lag abwarten, dass ich dann meine Hand... Aber, Und der Philipp. Und wenn ihr euch fragt, was für ein Lag, von was sprechen die? Wir streamen den Kram gerade auch live mit auf Twitch und uns gucken ein paar Leute zu. Das ist schön. Ja, aber warum machen wir denn so ein Theater überhaupt? Weil uns Leute darum gebeten haben von der Ach-Community. Aber ist ausreichend rausgekommen, dass das die letzte Folge ist? Weil der Dominik hat es ja jetzt gerade schon wieder in Zweifel gestellt. Nein. Also wie ihr wisst, werden wir diesen Podcast jetzt schweren Herzens abandon. Ja? Und wir bedanken uns aber ganz, ganz, ganz herzlich bei euch allen da draußen. Das für von all dir, die das wundervollen Jahre. Und vor allen Dingen natürlich bei Philipp und Jürgen, die beide jeden Abend in meinem Gute-Nacht-Gebet. Ich frag deine Tochter, ob das stimmt. Ich wollte gerade fragen, ob das wohl stimmt. Ja. Weil Lügen bringen den kleinen Jürgen zum Weinen. Der weint heute eh noch. Ich habe ein bisschen viele Bildschirme hier gerade. Im Moment fühle ich mich einfach nur heillos überfordert. Möchtest du mehr? Ich könnte also noch mein Handy, könnte ich auch noch hinstellen. Das ist ja der Moment, wo du, also soll ich dich noch nervöser machen, Jürgen? Nee, das habe ich ja jetzt vorhin schon verarbeitet fast. Das macht mich nervös, ja. Also ich möchte dir noch was sagen, was dich nervös macht. Okay, hab schießlos. Julia Sehr hört sogar heute zu. Hört die heute sehr zu? Die Julia Sehr hört zumindest zu. Ich weiß nicht, ob sie auch sehr zuhört. Aber weil kaum macht man eine letzte Folge, schon kommen sie alle wieder. Klären Julia bitte Sehr auf. Kennst du nicht Julia Sehr? Ich glaube nicht. Ja gut, dann, also da muss ich wirklich nicht anfangen Hallo zu erklären. Julia, wer bist du? Wer bist du und warum bist du wichtig? Jürgen, wir haben einen handgeschriebenen Zettel hier. Möchtest du mit all den Bildschirmen, die du hier vor dir hast, wenigstens ein bisschen... Ich habe vorhin schon demonstriert, dass ich die Handschrift lesen kann. Jetzt bist du dran. Also ich kann das nicht lesen. Mach mal du hier. Sorry, Tom. Ui. Ich muss sagen, ich bin nicht der beste Vorleser, was so Schreibschrift angeht, aber ich probiere mich daran. Liebes Triumvirat, als wir vor ziemlich genau 2 Jahren angefangen haben, im Community-Only-Kanal der Achterrasse unser Unwesen zu treiben, wussten wir noch nicht, dass es sowas wie ein Abschiedsgeschenk wird. Wenn wir noch 2 Jahre gehabt hätten, hätten wir es geschafft, dass alles in die Kiste passt. Wir bedanken uns ganz herzlich für unzählige Stunden Unterhaltung und wünschen viel Spaß mit unserem Werk. Hochachtungsvoll, die Achterrassen-Community. PS, wird es eine Aufnahme zu eurer Anwendung des Geschenks geben. Ich nehme alles zurück, das ist ziemlich gut lesbar. Nur das Wort Anwendung habe ich mir ein bisschen vergessen. Witzig, genau. An der Stelle bin ich vorhin auch gestolpert. Und wo kommt das überhaupt her? Vom Kescher. Vom Kescher. Wir waren nämlich vor der letzten Aufnahme, weil wir noch Wettschulden einlösen. Und da sind zwei fantastische Mitglieder der 8-Terrasse zugegen gewesen, haben uns das übergeben. Und jetzt liegt nämlich vor uns ein... ich möchte es in DIN einordnen, aber tatsächlich, glaube ich, ist es kein DIN-Format. Jetzt ist es Delay aus der Hölle. Ja, ich glaube, wir haben so 10 Sekunden. So. Also wir haben hier ein riesiges Paket, das wir jetzt dann noch nicht auspacken sollten, weil die Damen und Herren wollten sehen, wie wir gleichzeitig weinen und andere Dinge tun damit. Ja. Und Philipp, was soll ich sagen? Ich wünsche dir... Ja, warum steht da... Ist es der Chat schon so... Was ist da los? Ja, da bietet uns jemand eine Promotion an. Ja, ah, das sind Spambots. Das ist wie unser Feedback-Kanal. Also es ist ein großes, viereckige Schachtel. Hast du es gerade geschüttelt? Ja. Ich hoffe, es ist kein Kuchen drin. Ja, das Kätzchen ist schon tot. Es ist ein Welpe. Nein, es ist kein Welpe. Es ist sehr, sehr schön verpackt und es ist, wie sagt man so, trapezförmig, ne? Ja, wenn es zweidimensional wäre, wäre es trapezförmig. Ja, es ist genau. Aber dreidimensional. Stimmt. Was ist es dann? Es ist kuchenblechförmig. Ja, aber der Kuchen sozusagen weitet sich von den unteren Ecken zu den oberen. Also die Ecken nach außen. Das ist die Art von Content, die die Menschen vermissen werden. Ja, das stimmt. Ich mache jetzt mal eine Seite auf und reiche es dann weiter. Und das mache ich schön nah hier am Audio. Nee, wir ziehen uns jetzt alle so Handschuhe und einen Schal an. Und einen Schal und würfeln und Besteck und dann würfeln wir. Ja. Und der Dominik hatte keine Kindergeburtstage. Weiß. Pyramidenstrumpf? Ein Schneidbrett. So, ja, ein Schneidbrett habe ich vorhin auch schon vermutet. Ja. Dafür ist es zu leicht und ich habe mir ja kürzlich erst eins gekauft, von daher. Aber das ist dann halt für mich. Das stimmt natürlich. Oh, es ist schön, wie wir es alle zusammen machen. Mach ich jetzt aber die andere. Ach so, die andere Seite ist schon offen. Warte mal, für unsere Audio only. Ja, es öffnet das Paket ganz langsam. Oh ja. Und sinnlich. Zieh die Folie ab, ja. Die Folie. Oh Gott, geil. Es ist gar keine Folie. Sondern es ist nicht euer Ernst. Hast du schon gesehen? Ich packe etwas weiter aus. Nein, jetzt habe ich auch was gesehen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist und das Dominik. Denn? Eure Lordschaft, bringt es zu Ende. Nein. haben wir da hier mal drüber geredet? Aber natürlich. Ich liebe die Illo. Holy shit. Es ist ein Ach-Monopoly. Ich fühle mich sehr gut getroffen. Das ist ja absolut großartig. Und ich habe Bock auf so einen Zylinder. Da darf ich die Flasche mit Arsen sein. Oh, oh Gott. Nein, im Ernst? Sind da ist Pudding drin. Nein, das sind unterschiedliche Gegenstände. Da ist Pudding drin. Was? Da ist Pudding drin. Warum? Weil Pudding. Wenn jetzt noch ein Aal rauskommt. Ja, unglaublich. Alter Vater. Ja, finde ich scheiße. Alter. Vor allem, guck mal, was ist hier Marianne und Michael. Das ist die Geldscheine. Das ist Dominik und Jürgen. Oh, wie gut ist das? Ich halte hier mal so einen Geldschein in die Kamera. Das sieht aus wie irgendein Massenmörder. Wer war denn das? Blöd. Könnt ihr euch erinnern? Mein Vater. Das ist dein Vater? Das ist ein Geldschein mit Marianne und Michael. Hingerichtet von der Spielefabrik Franz Schmidt-Nürnberg mit Genehmigung von niemandem. Wenn du die erste Person bist, die im Jahr 2021 diese Anleitung liest, schenkt Lord Dominik dir einen Strauß Blumen. Oh Gott. Falls du Jürgen bist, darfst du falsch gesetzte Kommata und andere Monstrositäten in dieser Anleitung gerne korrigieren. Ich glaube, es heißt Monstrositäten. Also, ihr merkt hoffentlich, wir finden es extrem enttäuschend. Oh nee, Gott, ihr hättet euch ruhig ein bisschen ins Zeug legen können. So, der Philipp hat jetzt hier das ganze Geld durcheinander geschüttelt, deswegen habe ich jetzt noch nicht alles überblickt. Hier sind auch eigene Ereigniskarten, die Ach-Karte. Du sparst Reisekosten, da du in einem Paket verschickt wirst. Rücke vor bis zum Intro. Wie geil. Oh, vor allem aber auch hier, ich lese dann auch gleich mal ein bisschen die Karten noch vor, also die Straßen bzw. Felder. Ist das ein Auspuff? Ist das ein Blutegel oder ist das ein Enddarm? Was meint ihr? Ey, eindeutig ein Egel. Eindeutig ein Egel. Das ist ein Egelanwalt, natürlich. Also das ist meine Spielfigur hier. Das Gewicht? Das steht da. Das ist Dominik. Da kannst du mal versuchen, ob dein Arsch da drauf passt. Ein Fotokopier. Und hier ist noch das Faltboot. Oh mein Gott, ich liebe es. Wie gut. Hä, wie macht man denn das? Ihr wisst aber schon, dass ich das mit nach Hause nehmen werde. Alter, ich liebe es. Ich mag eh keine Brettspiele. Wir schneiden es in drei Teile. Nee. Also wir haben das Intro statt im Stadtfeld. Wir haben das Josef-Lister-Krankenhaus und das Lobotomie-Museum als die billigen Straßen von der Mahnbahn. Das Lobomut. Ja, wir haben auch die Chicken Farm. Ja. Oh, hier, Gruß an unsere Gäste. Right. Statt Einkommensteuer haben wir Serverkosten. Ist das großartig. Dann haben wir danach diese hellblauen Felder mit Chicken Farm Museum of Crime in Oklahoma und der Bauernhof der Posträuber. Auch Anneloni schreibt, dass Twitch an ist und das Baby lacht. Ah, großartig. Oh, wie schön. Oder ist es deine Frau? Das ist meine Frau. Ja. Ja, wirklich? Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, ja. Mein Baby, ich dachte eher so Dirty Dancing mäßig, mein Baby gehört zu mir, aber es ist das echte Baby. Ja, ja, ja, ja, ja. Nein, okay, nein. Alles klar. Liebe Grüße da draußen. Hallo. Hallo. Bei Franz Schmidt, nur zu Besuch. Kann ich bitte die Druckdateien für dieses Monopoly haben? Danke. Gut. Dann haben wir Rainbow Valley, das E-Werk Erlangen. Oh, wie gut einfach das E-Werk. Nice. Das E-Werk. Mm. Die Fränkische Schweiz und die Arnim-Dahl-Straße. Oh, wie gut ist das. Wie macht man denn sowas? Also gibt es da Spieledruckseiten, Philipp? Also Monopoly kannst du, da gibt es Seiten, die dir... Es gibt Online-Editoren. Ja, und so. Wobei, ich glaube, Monopoly sozusagen gibt es auch von offizieller, nicht also mehr. Hasbro-Seite. Ich glaube nicht mehr. Zum Customizen, aber nicht in der Form. Vom nicht mit dem ganzen Extra-Kram, der hier oben drauf ist. Ja, ja, und das war mal ein Produkt, das konntest du kaufen, ja. ein Blanko-Monopoly. Ja, ja, ja. Aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich schon mal vor ein paar Jahren schon mal geguckt. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich. Das ist es gibt das Podstock als Event und die zwei Kongresszentren. Cool, jetzt müssen wir wirklich einen Brettspiele-Stream eigentlich machen. Ey, und einfach Gear Acquisition Syndrome zahle 75 Dollar oder Euro eigentlich? Sollen wir die Aufnahme einfach sein lassen? Ja, wir spielen jetzt einfach Achopoli. Spielen wir es nach richtigen Regeln oder nach Endlosregeln? Was ist denn eine Endlosregel? Hallo, hast du bei der Episode nicht zugehört? Nee, das weiß ich nicht mehr. Sagen wir nochmal. Hallo? Der Zug hat keine Bremsen. Nee. Es gibt den klassischen Fehler, den die meisten Leute bei Monopoly machen. Also es gibt zwei klassische Fehler, die viele Leute bei Monopoly machen. Du meinst wohl, Jürgen, ist es schon aufgefallen? Du meinst wohl bei Ludo? Nein. Aber kannst du dich echt nicht erinnern? Das habe ich euch beigebracht. Das habe ich euch eingebläut. Das habe ich euch vorgelesen und mit meinem ganzen Herzblut ausgeschüttet. Also was ich in der Folge erzählt habe, dass die meisten Leute, wenn du auf einem Feld landest, du es nicht kaufst, dann wird es versteigert und das machen die meisten Leute nicht. Hört offensichtlich nur sich zu und nicht mir. Ja, aber ich überlege gerade, welchen Fehler du Monopoly machst. Die klassischen Fehler in Monopoly. Ja. Nummer eins, man darf kein Geld verleihen oder sich Geld leihen, das machen viele falsch. Fehler Nummer zwei, stand nie offiziell in einem Regelbuch, wird aber von fast allen so gemacht. Dieses Freiparken. Es kommt kein Geld in die Mitte, das man dann mit Freiparken wieder rauszieht. Mhm. Das verlängert das Spiel unglaublich. Mhm. So, und wenn man das nicht macht, dann ist es gar nicht so schlimm. Das, man soll es nicht Spaß machen. Man muss aber dazu sagen, nein, das soll den Kapitalismus verteufeln. Nee, aber auch auf so Board-Ranking-Games hat trotzdem keine gute Wertung und sagen, selbst wenn du die Sachen alle einhältst, ist es kein guter Game-Loop. Aber viel besser, als wenn du es machst, zögert sich dann alles nicht in die Ewigkeit. Aber dafür, dass es gedacht ist, den Kapitalismus zu verteufeln, ist es eigentlich ein recht brauchbares Spiel. Ja. Ich dachte nie, dass ich derjenige sein würde, aber es gibt Kapitelmarken, da könnt ihr, wenn ihr zu der eigentlichen Geschichte gehen wollt, vorskippen. Das fällt jetzt den Leuten, die hier live zuschauen, relativ schwer. Ja, und weißt du was, ich bin mir eh sicher, ne, dass ich das mitnehmen werde, weil du magst keine Brettspiele und du magst keine Schreibfehler. Und ich habe schon welche entdeckt. Ihr prügelt euch einfach bis zum Tode drum. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, also du kriegst den Pudding. Ja. Nein. Da müssen wir mal drüber reden, wie wir das machen. Kann ich den Pudding haben? Ja. Dominik, heute Abend reißt die Packung auf und löffelt den noch rein. Ja. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ey, ihr seid Wahnsinn. Jetzt bin ich echt etwas platt. Und damit hat wirklich niemand gerechnet. Aber ich frage mich, wie viel geiler das noch hätte werden. Ich frage mich, warum die vor zwei Jahren schon angefangen haben, unseren Abschied zu planen. Ach, aber das ist vielleicht mal sehen, wie geil. Ist vielleicht mal für eine andere. Ist dir aufgefallen, dass auf der Unterseite vom Erzählfläschchen die Folgennummer eingraviert ist? Nein, echt? Ja, da steht drauf Nummer 8. Auf dem Kopierer steht nichts. Geil. Verrückt. Ihr seid Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Der Pudding gehört ins Spiel, steht da drin. Ah. Wahrscheinlich ist es so eine Eventkarte oder so. Dr. Pudding gehört ins Spiel. Das ist eine Spielfigur vielleicht. Ja. Dr. Pudding. Dr. Oetkes, Dr. Pudding. Der ist so groß, dass er wie viel? vier Felder verrohrt. Also du hast die Vorteile das am Anfang. Wie der Marshmallow Man. Du kannst halt großartig. Vier Sachen jetzt auf einmal kaufen, aber du musst auf jeden Fall hier Gear Acquisition Syndrome kaufen und du landest auf diesem A-Feld auch gleichzeitig. Pudding. Ich sehe schon, wir hätten dreimal. Ja, wir können das ja noch nachbestellen vielleicht, wenn ihr uns da weiterhelft. Wie groß können wir das vielleicht verdreifachen? Das wäre das wäre so toll. Das wäre schon wirklich schön, wenn das wieder irgendwie sich ins Regal stellen könnte. Das wäre so toll. Er sagt, was ihr braucht, dann kümmern wir uns darum. Ja. Und wenn es ein paar Euro kostet, irgendwie, das kriegen wir irgendwie. Das meinte ich damit. Ey, verrückt. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Nein, bei den Null. schau mal, die Folgen haben, diese Eventkarten haben auch alle Folgennummern noch drauf. Ja. Wie viel Mühe haben die sich hier? Ey, ihr seid Wahnsinn. Ihr seid echt Wahnsinn. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf 45 Minuten. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Warum denn? Weil ich heute mir vorgenommen habe, einfach mal auf alle Regeln zu scheißen. Ja. Das heißt, du hast deswegen deine Hose schon ausgezogen? Ja. Aber jetzt mal. Den Gag kannst du schlecht machen, wenn da eine Kamera mitläuft. Also, wobei, bei ihm sieht man. Bei mir sieht man nicht, ob ich eine Hose anhabe. Wenn du den Jeansteil hier runternehmen würdest, könntest du überhaupt, du hättest keine Hose an. Ja, aber ich will ja eine Hose. Das ist Dominiks Jeans-Handtasche, die steht hier nur gerade auf seinem Schoß. Sag mal, was für Regeln. Sag mal, wo kommst du denn her? Du hast jetzt quasi. Ja, offensichtlich. Du hast eine Geschichte über jemanden, der noch nicht mal geboren ist. Offensichtlich bin ich immer der Einzige, der sich Sachen merkt. Also dann, was für Regeln kennst du aus unserem Podcast? Du hast ja lange die Regel gehabt, dass quasi aus dem deutschen oder zumindest europäischen Umfeld sein muss. Die Person darf nicht mehr leben. Und dass die Person nicht mehr leben sollte. Und diese Regeln waren die ist schon länger aufgeweicht. Also dann ist ja wurscht. Da frage ich mich jetzt dann schon, was jetzt noch weiter aufgeweicht wird. Dann ist ja wurscht. Nein, tatsächlich lebt der Mensch noch. Und ja, jetzt redet Jürgen einfach über sich. 3 Stunden. Ich wurde geboren. Ja. Mal schauen, wann ihr es merkt. Aber Sekunde, bevor wir. Sohn irischer Einwanderer. Am 31. Bevor wir in die Folge direkt starten. Auch wenn es jetzt ein bisschen traurig ist. Jürgen. Ich habe jetzt. Für alle, die jetzt hier. Wow. Was denn? Hätte was sein können. Jürgen, wenn jetzt. Ich möchte es gerne an Anfang packen, weil ich es einfach. Ich habe andere Dinge, weil das möchte ich jetzt nicht öffentlich sagen, was ich alles habe. Ja. Was ist die Frage? Wo können dich denn Leute noch sehen, hören, erleben? Ja, offensichtlich, wenn jetzt offensichtlich hier erleben ist ja, auch ja, ja, offensichtlich. Oh, wenn jetzt Erlebnis. Wenn jetzt hier der Podcast zu Ende ist. Weil ich möchte es jetzt hinpacken, nicht ganz ans Ende. Dann das ist eine interessante Idee. Tatsächlich ist, jetzt muss ich kurz ausholen, bevor ich das beantworte. Ich wurde geboren. Ich hole kurz drei Stunden aus. Ja. Nee, was ich mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen habe, für jetzt dann kurz vor Ende März, kurz vor Ende März, also in so 2 Wochen. Ich werde mir eine Auszeit genehmigen. Ich werde in den Bus steigen und ich werde meinen Hund mitnehmen und ich werde einfach mal rausfahren für ein paar Tage. Nur den Kilo? Ja. Geil. Also keine Frau, keine Kinder, nichts. Keine Frau, keine Kinder, kein nichts. Wie männlich. Und da werde ich mir genau solche Fragen stellen und beantworten. Ich hab so das Bedürfnis, drüber nachzudenken. Ich habe das Gefühl, wenn er zurückkommt, kann er Kung Fu. Oder Pudding backen. Wäre es geil, wenn du Kung Fu lernen würdest, deinen Reisen. Ey, ganz ehrlich, das würde mich bei Jürgen nicht wundern, wenn der jetzt mit Kampfsport anfangen würde. Echt? Ja, aber nee. Also, sehe ich so aus wie ein Kampfsportler? Nee. Okay, danke. Nicht deswegen. Aber weil ich bei dir das Gefühl habe, so, nee, ich brauche was Neues für mich, ich probiere jetzt was komplett anderes. Klettern und Kampf und Kraftsport finde ich jetzt alles nicht so weit auseinander. Ja, tatsächlich das, ja, mit der Argumentation würde ich das unterschreiben. Nee, aber mir geht es tatsächlich darum, so, also das ist ja jetzt, auch wenn wir so tun, als wäre das ein Kindergeburtstag, es fällt auch mir nicht leicht und ich glaube den anderen nicht, so ein Projekt nach 7 Jahren zu Grabe zu tragen. Und da darf man sich schon mal fragen, so, was ist denn jetzt das Neue? So, was kommt als nächstes? Und ich weiß es tatsächlich noch nicht. Der Buscast. Also natürlich habe ich noch die Podcast-Brause, die läuft jetzt noch 2 Folgen, dann machen wir da erstmal Sommerpause und mal gucken, ob es eine 3. Staffel gibt. Das steht tatsächlich noch aus. Ich habe zwei mögliche Podcast-Projekte, die gerade so ein bisschen, ach, wäre das nicht schön, so in der heißt es wirklich ach, wäre es in der Verliebtsein-Phase sind. Aber wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich was wird. Aber es könnte tatsächlich wieder Podcasts von mir geben. Das würde ich dann auch hier in den sozialen Kanälen teilen. Ja, auch vielleicht nochmal in dem Feed bewerben oder so. Mal gucken. Schmerzenssache läuft weiter. Die Schmerzenssache ist auch ein Ding, wo ich mich wieder mehr einbringen will. Also die Schmerzenssache wird auch noch weiterlaufen. Das heißt, es gibt schon so ein paar Dinge. Aber ich habe zum Beispiel neulich was total Verrücktes gemacht. Ich habe mit einem Bekannten, der hat mich gefragt, ob ich mal an einem Drehbuch mitschreiben will. Jetzt habe ich angefangen, an einem Drehbuch mitzuschreiben. So ist mal was völlig anderes. Könnte auch sein, dass es wirklich was ganz, ganz anderes wird. Das ist noch viel zu früh, darüber zu reden. Aber welches Medium? Dune 3. Film? Ja, Film. Film. Mhm. Also so ganz verrückte Dinge. Und wie gesagt, so die Sache mit Schreiben und Buch und so, das ist ja auch sowas, was ich schon ewig mir so ausmale. Mhm. Das könnte man doch mal. Und dafür will ich mir jetzt ein paar Tage Zeit gönnen, da mal drüber nachzudenken. Und dann kann ich so eine Frage auch ganz einfach beantworten. Aber ich behaupte mal, wenn die Leute auf der Dachterrasse verbleiben und vielleicht den Feed in ihrem Feed-Abo-Programm drin lassen, wie heißt es? Podcatcher? Mhm. Danke. Dann werden sie es wahrscheinlich erfahren. Und bei dir, Philipp? Einerseits habe ich jetzt schon mit den Leuten von Entbehrliches eine Folge aufgenommen. Und die Leute von Entbehrliches haben dann auch gesagt, ey, jetzt bist du auch einer der Leute von Entbehrliches. Das heißt, ich darf da jetzt öfter mitmachen, beziehungsweise mache mit, Punkt. Und? Ich habe mich gefragt, ob ich darf, ich mache einfach mit. Naja, ja. Einfach gekapert. Ja. Nee, ganz, ganz großartig, macht mir viel Spaß. Und ich habe ein neues Podcast-Projekt gestartet, da gebe ich euch auch gleich Flyer mit. Nee, nicht Flyer, Aufkleber. Und zwar Wurstius und Käslinde. Ein neues Podcast-Projekt. Laberig, albern, Wurstius und Käslinde. Ja, warte mal, ich geb dir mal hier Sticker. Sie sind ganz großartig geworden. In aller Bescheidenheit. Ja? Nee, die sind ja nicht von mir. Von daher, da brauche ich nicht bescheiden sein. Aber die sind ganz toll. Ach nee, ich habe sie ja schon auf den Tisch gelegt. Ja, ich gebe euch mal ein paar, aber, mal ein paar mit. Mit diesem fantastischen Titel, was ich denn da spannender, das Podcast-Projekt zu pitchen als die Sticker. Ja, ne? Finde ich. Mhm. Ja. Dann mach doch mal. Mach doch mal. Wie hat Jörn Schaar, die berühmte Stimme des Deutschlandfunks, gesagt? Es ist, als würde man die zwei besuchen und diese zwei irren Menschen, mit denen er befreundet ist, und hört ihnen beim Schnacken zu. Es ist mit anderen Worten ein gemütlicher, kleiner Laber-Podcast, wo wir unter anderem alle Haltestellen Nürnbergs besprechen und so Supertrumpf-kartenmäßig Ratings vergeben. In wunderbaren Kategorien wie verschiedene Verkehrsmittel, Erreichbarkeit, Siffigkeit, Land und Leute. Siffigkeit. Und wer ist der zweite? Die Herzdame. Ah, okay. Jawohl. Ich war mal bei dem Barquiz, da war das Bilderrätsel bestand aus U-Bahn-Stationen von Nürnberg. Ja. Ich habe jetzt einen genommen und jetzt hat mir der Philipp direkt nochmal 100 weitere gegeben. Ja, es sind 100. Du, ich verlasse meine Wohnung selten. Dominik, also, du bist aber doch im Marketing, du weißt doch, was ein Multiplikator ist. Stimmt. Ja. Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt einen auf J.D. Salinger in aller Bescheidenheit. Ja. Hier wird's mein Magnus Opus ist das hier und ich werde nie wieder irgendwas tun. Ja, ich wollte gerade fragen, muss man dann bei Pessler wahrscheinlich anfangen, wenn man von dir weitere Sachen hören will? Oder? Weiß nicht, ob man meinen Arbeitgeber jetzt namentlich nennen sollte. Also aber gerne. Schon 100 Mal getan. Schon 1000 Mal genannt. Wir kennen und alle deine Kollegen mit Vornamen. Und alle das stimmt überhaupt gar nicht. Die ganzen Bettgeschichten und ja. Genau, ja. Die Couchgeschichten. Wir kennen alle, außer Julia sehr. Die würde ich sehr gerne kennen. Die einzige, die man kennen sollte, es ist wieder Katastrophe, die kennt wieder keiner. Nein, sie wird's hassen. Aber es war witzig, weil ich war mit der Julia seit langer Zeit mal wieder im Gespräch und dann ging es um Gott und die Welt und mal wieder Catch-up und dann Catch-up. Ja. Und dann hieß es eben, dass ich diesen Podcast beende und dann hat sie gemeint, die letzte Folge, die hört sie, habe ich gesagt. Und dann habe ich dann direkt jetzt hier eingebaut. Aber ja, wahrscheinlich wird sie nie wieder mit mir sprechen, nachdem das jetzt so viel Thema möchtest war. Möchtest du ihr Blumen versprechen, wenn sie das nein, ich möchte niemanden in meinem ganzen Leben mehr Blumen versprechen. Wirklich? Das ist wirklich. Ich schenke wirklich Blumen. Aber ich werde nie wieder jemanden versprechen, dass da könnte man Blumen eigentlich auch schon einen eigenen Podcast draus machen, wie Dominik Leuten nicht Blumen verspricht. Klingt fantastisch gut. Aber immer nur so TikTok kurz. Wo ich einfach jeden Tag bei dir anrufe und sage, Dominik, möchtest du jemanden Blumen versprechen? Nee. Und dann nur deine Antworten sende. Ja. Ich habe diese, also das ist ja wahrscheinlich alles von TikTok Comment wird ja zweitverwertet auf Instagram und auf YouTube Shorts. Mhm. Und ich wäre gestern Nacht beinahe erstickt vor Lachen. Also da gibt es irgendwie so einen Comedian, der nach Bamberg und nach Nürnberg auch kommt am Ende des Jahres und der macht Reaction-Videos für bescheuerte Teenager, die dann irgendwelche Energy-Drinks verkosten oder sonst wie. Aber der macht unter anderem, also der macht halt immer, und der ist so krass witzig einfach. Ich suche den Namen mal raus, kann ich wirklich sehr empfehlen. Gestern Nacht wäre ich bei meinem eigenen Lachen erstickt, das habe ich sehr genossen, tatsächlich. So sehr gelacht, dass ich direkt den Namen vergessen habe. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, das ist ein typischer Fall. Suche ich jetzt noch schnell. Aber ansonsten, was haben wir denn noch zu berichten? Was ist denn passiert, was wir noch erwähnen müssen? Es gab unheimlich viel Feedback auch auf meinen Wunsch nach One-Shots, also nach kurzen Abenteuern, Pen and Paper-mäßig. Vielen, vielen lieben Dank fürs ganze Input. Ich kam leider noch zu fast keinem davon, also auf die Menge, die reinkam. Von daher vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Input. Sollt ihr da noch was zusagen? Gerne. Die NASA hat einen One-Shot-Abenteuer veröffentlicht. Habe ich dreimal gekriegt schon. Entschuldigung. Also, Entschuldigung. Nein, aber erzähl, es ist ganz nein, toll. Jetzt mag ich nicht mehr. Erzähl du. Erzähl du es doch mal. Der Comedian heißt Marco Gianni. Okay. Mhm. Das wollte ich nicht, dass du das erzählst. Ja. Doch, ich habe doch gesagt, ich suche es raus. Erzähl du, was die NASA gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was hat die NASA gemacht. Die NASA One-Shots, aber ich weiß nicht, was das heißt. Die NASA hat ein Pen-and-Paper-Abenteuer geschrieben. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ist da immer noch der Deutsche an der, nee, der Schweizer. Ich habe mal bei Alles gesagt, Interview mit dem damaligen Technologiechef der NASA, was faktisch der Chef der NASA ist. Und der ist Schweizer. Das fand ich super, super interessant. Der kommt aus einem ganz christlichen... so ein kleines Land. Der kommt aus einem ganz, ganz christlichen Umfeld. Sein Vater war irgendwie Priester und ganz in Armut und Demut aufgewachsen. Und er war wirklich wie so jemand, der halt so ganz typisch halt in dem Umfeld, den er hatte, halt nicht prospern konnte. Und er musste ins große in Amerika gehen. Erkennst du dich wieder, Jürgen? Nein, ich musste nur gerade über einen Witz in meinem Kopf lachen und habe gedacht, wenn ich den jetzt ausspreche, stellt er sich bestimmt als nicht witzig raus. Ich spaß mir lieber. Okay. Alles klar. Aber in meinem Kopf ist er witzig. Tatsächlich ging es euch auch so, dass ihr euch ganz viele Notizen gemacht habt, was ihr noch quasi in der letzten Folge sagen wollt? Nee. Okay, dann tue ich meins schnell runter. Gerne. Nein, gerne. Wisst ihr, was sind die beiden größten Haifischfleischexporteure der Welt? Japan? Fragezeichen? Nee, das ist ja als Klischee. Das Meer. Aber nicht. Also ich vermute irgendein asiatisches Land. Das aber Meer, welches? Wie geil. Das Meer spendet uns den Haifisch und der Haifisch spendet uns ein Fleisch. Das sind Spanien und Portugal. Ach was. Ja. Warum? Ist das jetzt so aufregend? Ich finde das total krass. Okay. Also das ist wirklich so. Ich habe mal in Bulgarien Haifisch gegessen. Ich habe auch irgendwo mal Haifisch gegessen. Aber weiß nicht, ob der Lokal... wie immer, wenn man nichts Besseres zu sagen hat, dann sagt man, es schmeckt wie Huhn. Also es war in einem Lokal, aber ich weiß nicht, ob der Lokal war. Meine geliebte Tochter, die Anna, ist die Tage ist immer draufgekommen, ob sie weiß, was Hawaii ist. Und wisst ihr, was sie geantwortet hat? Ananas? Okay, jetzt mal ein Ananas? Nee, es ist so eine Pizza, oder? Ja, ist auch nicht falsch. Fand ich auch sehr schön. Ja. Ja. Wenn ich hoffe, dass es ihr sehr peinlich sein wird, wenn sie in 20 Jahren diese Folge... Ach, Quatsch. Nein, es ist voll goldig, Anna. Willst du deine Kinder diesen Podcast hören? Naja, irgendwann, wenn sie in 20 Jahren erwachsen ist, natürlich. Ach so, okay. Ich habe tatsächlich auch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich mir ganz viel aufschreibe, was ich noch alles, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe eh immer zu wenig Zeit. Dann habe ich es gerade so hingekriegt, die Folge aufzuschreiben. Wie sehr bist du dir sicher, dass das das richtige Material ist für die letzte Folge? Ach. Das Gott, jetzt der Dominik weiß schon, wie er mich in einen Strudel stürzen kann. Das wird sicherlich nicht die richtige Folge sein, deswegen habe ich mir ganz, ganz wenig Gedanken gemacht. Ich habe ein E-Book auf meiner Festplatte gefunden und habe mir gedacht, das lese ich jetzt einfach vor. Das hatte ich doch gar noch nicht. Ach so, jetzt weiß ich warum. Ach, ich mache es trotzdem. Theodor Storm. Der Schimmelreiter. Genau. Einfach vorgelesen, fertig. Den Titel von dem E-Book kann ich euch leider nicht verraten, der greift sehr viel vor. Ich habe ein bisschen Angst, denn es gibt einen relativ aktuellen Film über das Thema. Da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Das ist gut, da habe ich auch weniger Angst. Ja. Aber du bist auch ein bisschen aus dem Game raus, oder? Es gibt so viele Filme. Eben. Es geht um Dune. Und ich habe sehr, sehr viel gesehen. Und aber Und er lief bei Apple Plus und er war nicht besonders. Also hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe morgen gehe ich in Kung Fu Panda 4. Schaut alle Kung Fu Pandas. Mit Habe Kerkeling oder mit Jack Black? Mit der Stimme von Michael Mittermeier. Was? Ich hatte jetzt voll die Michael Mittermeier-Vibes, als er das so gesagt hat. Okay, mache ich vielleicht doch noch eine zweite Karriere als Comedian? Wenn ich jetzt noch witzig wäre. Aber jetzt sag einmal. Das ist der Mittermeier auch nicht. Nein, nicht mehr, gell? Nicht mehr. Chick Donahue. Der Chick? Chick Donahue wird im Jahr 1941 in New York City geboren. We built this city. Als Sohn irischer Einwanderer. Der Philipp überlegt. Wie so viele. Ja, weil ich gerade überlegt habe, das ist irgendwie, das hätte ich nicht mit New York. Also jetzt ist auch nicht so, das klingt gleich um Detroit. Ich glaube, er heißt eigentlich John. Ändert alles. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wird euch jetzt nicht weiterhelfen. Zwischen 1958 und 1964 dient er bei den United States Marines, unter anderem auf den Philippinen und in Japan. Aber nicht auf Hawaii. Und in Japan lernt er ein Mädchen kennen, für das er sogar extra Japanisch lernt und mit ihm tief in die japanische, asiatische Kultur eintaucht. Und sie verlieben sich. Die Japanerinnen haben wunderschönes Haar. Was? Ist das das Beste, was du dir über die Japaner sagen kannst? Nö, ich kann sehr viele positive Sachen. Ich kann aber auch ein paar negative Sachen erzählen. Mach. Bitte? Mach. Fühl dich eingeladen. Soll ich jetzt alles erzählen, was ich über Japan weiß? Also... Nicht. Vor allem, weißt du, negative Sachen über Japan? Ja, soll ich alles erzählen, was ich weiß, als wüsste er nur negative Dinge über Japan? Nein, das war natürlich missverständlich. Naja. Ja, ich warte. Ja, wirklich? Es geht überhaupt nicht um Japan in der Episode, aber... Nein, bitte. Ich möchte es jetzt nicht. Ich hätte jetzt echt mit einer der größten Wirtschaften der Welt nicht auf dem letzten Meter noch hier versauen. Das wäre so geil, wenn wir einfach in Japan boykottiert werden würden. Ich hätte schon gern gewusst, ob wir weiterkommen als hier irgendwie die Fukushima-Geschichte und pünktliche Züge. Also das Einzige, was mir so auf und einfällt, ist, dass die Japaner wohl so krass zum Beispiel die Chinesen im Zweiten Weltkrieg quasi genozidiert haben, dass sie unter anderem sich Babys zugeworfen haben und Bajonetten aufgespießt haben. Das ist immer so die Story, die mir einfällt. Das ist mal eine richtige Feel-Good-Story. Ja, du hast dich jetzt gedrängt, das zu sagen. So. Gut. Möchtest du noch was über Japan sagen? Ja, tolles Land. Nach seiner Zeit im aktiven Militärdienst arbeitete er als sogenannter Merchant Seaman, also quasi als Matrose bei der Handelsmarine. Könnt ihr mit dem Begriff Handelsmarine was anfangen? Ich vermute, dass die Handel betreiben. Ja, ist gut. Das kaufe ich. Im November 1967 sitzt er mit Freunden im Dock Fiddlers, einer Bar in Inwood, das ist der nördlichste Teil von Manhattan, und sie diskutieren über den anhaltenden Vietnamkrieg. Die Bar wird von George Lynch geführt. Ja? Ich weiß, um wen es geht. Warum? Weil es eine geile Story ist. Den alle nur den Colonel nennen. Es gibt noch eine Story, die so anfängt. Vielleicht, okay, alles klar. Ich hoffe, du bist bei der falschen. Ist doch egal, es ist so oder so garantiert geil. Den alle nur den Colonel nennen, obwohl es im Militär eigentlich nie so weit gebracht hat. Seine größte Errungenschaft, also militärisch. Braten. Nee, er hat die Bar mit einem Flaggenmast ausgestattet und da hisst er jeden Morgen die US-Flagge. Und na gut, er organisiert auch Paraden und so ein Zeug, aber ja, er ist halt ein Barkeeper, geht in seinem Barkeeper-Dasein ziemlich auf und hat viele gute Beziehungen, vor allem zu ehemaligen Soldaten. Wann immer ein Veteran aus dem Krieg zurückkehrt, trinkt er im Dock Fiddlers umsonst. Das ist auch so ein Ding. Und der Colonel hat sogar extra in seinem Zimmer, der wohnt direkt neben der Bar, und da hat er extra ein Stockbett stehen, falls einer der GIs oder der ehemaligen GIs dann doch mal irgendwie spontan ein Dach über dem Kopf braucht. Mhm. Finde ich einen ganz guten Service. Das ist nett. Ich habe mich gefragt an der Stelle, wofür GI eigentlich steht, und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, das muss man doch wissen. Mhm. Wofür steht GI? Uff, General. Ich glaube, für Uff nicht. Infantry? Ich habe keine Ahnung. Also, es kommt drauf an. General Infantry ist eine der späteren Bedeutungen. Ja. Tatsächlich geht man davon aus, dass es eigentlich für Galvanized Iron steht. Das war auf die Metallmülleimer aufgedruckt, die in den Kasernen der US-Streitkräfte rumstehen. So, und das wurde dann irgendwann als Bezeichnung übernommen. Vorher hießen die Truppen Doughboys, also Teigjungen. Klingt weniger dramatisch. Und man hat dann später aber das GI so ein bisschen umgedeutet in Richtung erst Government Issue, also Regierung. Regierungseigentum, danke. Und das war auf vielen Ausrüstungsgegenständen aufgedruckt. So. Mhm. Also hat man das so ein bisschen die umgedeutet. Und weißt du, was ACME heißt? Nein. A company that makes everything. Ah, okay. Und GI war früher nur für bestimmte Dienstgrade üblich. Aber gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich es als Bezeichnung für alle im US-Militär eigentlich durchgesetzt. G.I. Joe! Und zu den weiteren Bedeutungen, die später dann dazu kamen, gehört unter anderem General Infantry, Ground Infantry, General Invasion und Government Inductee. General Invasion klingt sehr amerikanisch. Inductees ja auch. Ja, es sind schöne Begriffe. Aber Galvanized Iron fand ich wunderschön, habe ich noch nie gehört, geil, dass G.I. für Galvanized Iron steht. Nee, das lasse ich mir irgendwann tätowieren. Das hat aber auch mit der Story gar nichts zu tun. Die Stimmung in den USA zum Thema Vietnam, es ist kompliziert. Ja, es gibt viele Proteste gegen den Kriegseinsatz. Mehr und mehr richtet sich der Protest aber dann auch gegen die Soldaten, weil die immer wieder im Fernsehen dann halt sehen, was da drüben so alles Fieses passiert. Und das bringt halt viele auf der Straße dazu, auch nicht nur gegen die Regierung und gegen den Krieg an sich zu demonstrieren, sondern auch zu sagen, hey, hier die Soldaten, die sind Kindermörder und alles Mögliche. Und es wird natürlich nicht besser, wenn jetzt auch immer mehr 18- und 19-Jährige sich einschreiben. Ne? Also die stehen so unter gewissem sozialen Druck, dann irgendwie vielleicht doch zu entlisten, sich irgendwie fürs Militär einzuschreiben. Und es ist aber schon so, dass es echt viele Proteste gibt in den Jahren und dass das schon wirklich gerade so, ist gerade die Zeit, wo das kippt. Die Stimmung gegenüber Rückkehrer ist manchmal sogar schon feindselig, ja, und deshalb, wo die ja auch alle schwer traumatisiert nach Hause kommen. Und seit JFK den Konflikt begonnen hat, hat der aktuelle Präsident Lyndon B. Johnson die Truppenstärke in Vietnam von 16.000 auf 500.000 Mann erhöht. Wow. Schon krass, dass sie am Anfang gedacht haben, dass mit 16 auskommen. Aber auch was das von logistischer Aufwand sein muss, das hoch. Und sie haben mit 500 ja noch verloren. So. Der Vietnamkrieg, der ist auf so vielen Ebenen verrückt, spektakulär, bemerkenswert. Das ist echt krass. Vielleicht ganz kurz so ein paar Eckdaten zum Vietnamkrieg. Das ist eigentlich der zweite Indochina-Krieg. Und das ist ein typischer Stellvertreterkrieg unter den Hauptantagonisten im Kalten Krieg. Also Kommunismus und der Westen. Kapitalismus. Kämpfen so ein bisschen gegen um die Vorherrschaft. Also es hat kein konkretes, Vietnam ist nicht wichtig oder so, ne? Es geht nicht darum, Vietnam zu besetzen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man dem anderen das nicht gönnt und man dann fürchtet, dass der andere zu viel Macht hat. Wer Geschwister hat, kann das komplett nachvollziehen. Und weil man offiziell in Friedenszeiten ist, kann man nicht direkt in den Krieg aufeinander losgehen, so, ne? Deswegen diese Stellvertreterkriege. Also eigentlich ziemlich absurde Situation. Und dass die USA überhaupt in den Krieg gegen Nordvietnam zieht, das geht irgendwie auch dann zurück auf den Gulf of Tonkin-Incident. Da ist ein US-Schiff nahe der nordvietnamesischen Küste, das hat Warnschüsse abgegeben. Ja, da kam irgendwie ein nordvietnamesisches Torpedoboot und dann hat es Warnschüsse abgegeben. Wieder nochmal Torpedoboote. Und die haben dann aber mit Torpedos und Maschinengewehr geantwortet und dann hat die USA sofort Kampfjets irgendwie losgelassen, ja, und haben halt hart durchgegriffen. Und das Schiff der nordvietnamesischen Armee wurde nicht versenkt, aber schwer beschädigt. 4 sind gestorben, 6 weitere wurden verletzt. Und die USA hatte ein einzelnes Einschussloch im Schiff. Wirklich? Ein einzelnes. Aber auch so ein kleines? So ein kleines. Ja, ein einzelnes. Ich weiß nicht, Maschinengewehr, ich denke mal so vielleicht. 2 Tage später eröffnet die USA dann nochmal Feuer in Richtung Nordvietnam. Angeblich als Antwort auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Also noch nicht mal, da hat jemand geschossen, sondern wir gehen davon aus, dass hier gleich jemand schießen wird. Und der Angriff geht man heute davon aus, dass es keine verlässliche Information war. Hm. Und trotzdem gehen diese beiden Zwischenfälle sind so ein bisschen die legale Begründung dafür, dass die USA sich in den Konflikt irgendwie einmischt und dann in Vietnam einmarschiert. Finde ich schon ein bisschen krass, wie an den Haaren herbeigezogen. Naja, das brauchst du nicht, ne? So weit zurück in die Geschichte. Der zweite Irakkrieg war ja auch komplett. Und dass die USA jetzt da im Speziellen so den Finger am Abzug hat, das ist vor allem die große Angst vor dem Domino-Effekt. Also fällt Vietnam den Kommunisten zum Opfer, dann könnte das in den Nachbarstaaten weitergehen und so weiter und so weiter. Und das ist das, wovor eigentlich die Angst herrscht, ne? Also nicht, wir brauchen dringend Vietnam, ne? Das ist nicht wie in einem Land, das viel Öl produziert oder so, sondern. Sie haben aber Pho. Was produzieren die? Pho. Pho? Pho. Hatte ich gestern. Sehr, sehr lecker. Wer mal in Gebersdorf irgendwie gucken mag, der versucht einer, der einen Foodtruck betreibt. Versucht. Sehr, sehr nett. Nee, der versucht wieder, den auch vor Ort abends aufzumachen. Einmal die Woche. Der ist sonst unterwegs, macht Foodtruck und sagt halt einmal die Woche an seiner Location, wo er auch kocht und eine Küche hat, das wieder aufzumachen. So auf den Tisch klopfen ist gar nicht so geil. Ja, das sieht man echt. Verzeihung. Schön, wenn wir alle nicken. Chick und seine Veteranenkumpels. Missfällt jedenfalls die Antitruppenstimmung im Land. Also das sind auch irgendwie junge Männer, jetzt nicht mehr ganz so jung, dass die sich noch irgendwie einschreiben müssten, aber schon noch junge Männer, würde ich sagen. In unserem Alter. In unserem Alter. Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Was? Noch jünger? Allein in diesem Viertel, in ihrem Viertel, also gerade da in der Ecke in Inwood, sind in dem Vietnamkrieg schon fast 30 Männer gestorben. Und dass die das jetzt nicht in den Schmutz gezogen sehen wollen, da ist auch irgendwie nachzuvollziehen, ne? Dass die irgendwie sagen, okay, das ist wichtig, was sie da tun und die sind nicht umsonst gestorben und so, ne? Und sie sitzen jetzt zusammen in so einer Bierlaune und überlegen, was sie tun können, um die Moral ihrer Brüder in Übersee etwas zu heben. Ist es die Geschichte, die du meinst? Schade. Aber es ist eine ganz tolle Geschichte. Aber naja, sie kommen auf das Naheliegendste. Was ist das Naheliegendste? Weißt du es? Hinfahren. Ist Teil des Naheliegenden? Sachen hinschicken? Geht damit einher? Irgendwas hinfunken? So. Jetzt wird es so. Kälter. Ist wahrscheinlich es wird weg, kälter. Ne? Kannst du mit dem Begriff Beer Run etwas anfangen? Ein Beer Run. Schon gehört, aber nein. Weißt du, was ein Beer Run ist? Ein Beer Run ist, wenn du, keine Ahnung, abends irgendwie rumsitzt und dann sagt einer, hey, jetzt könnte man irgendwie noch ein paar Bier trinken, hat jemand was da? Ja, nee, okay, ich hole schnell welches. Der macht dann einen Beer Run. Ah, okay, doch, dann kann ich so. Das ist quasi so eine Kiste Bier holen. Ja, weißt du, was vor allem echt schön ist? Du hast den Film gestern gesehen. Julia ist ein großer Bierfan. Nein, ich habe den Film gestern gesehen, sowas. Der erzählt uns jetzt einfach einen Film noch so. Das ist so, kaum eine bessere Folge hätte es so aussehen können. Naja, also sie kommen jetzt auf die Idee, einen Beer-Run zu machen. Also es ist eigentlich eine Schnapsidee, aber irgendwie ist es eigentlich eine Bier-Idee. Ja? Chapeau, Jürgen, chapeau. Danke. Hört, hört. Der Colonel ist begeistert von dem Gedanken und will am liebsten sofort los. Ja? Er will sich jetzt von Chick die Z-Karte ausborgen. Das ist so ein kleiner Ausweis, den der als Merchant Seaman hat. Und das ist wie ein Pass. Ja, also das ist ein offiziell gültiges Ausweispapier und mit dem kann er quasi auf dem Schiff irgendwie durch die Gegend reisen. Braucht er keinen Pass. Und da will er sich jetzt. Moment, kann er sich damit auf einem Schiff bewegen oder kann er damit ein Boot nehmen und rumfahren? Er kann damit als angestellter Seemann auf einem Schiff um die Welt fahren. Okay, ne? Okay, also der kann dann irgendwie nach Asien, dort von Bord gehen und er muss nicht mit dem Pass da einreisen und einchecken, sondern er hat diese Karte und damit kann er sich ausweisen. So. Der Besitzer der Bar sagt jetzt, geil, ich fahre sofort los, gib mir deine Z-Karte, dann fahre ich nach Vietnam und bringe den Leuten Bier. Und Chick sagt, ja, nee, du siehst überhaupt nicht aus wie ich und das können wir so nicht machen. Und dann albern sie ein bisschen rum. Chick findet die Idee blöd, also hauptsächlich die mit dem Ausweis, die mit dem Bier findet er eigentlich ganz gut. Ja, das ist auch eine Spitzenidee. Und dann meldet er sich freiwillig. Was auch noch ganz spannend ist, Chick ist jetzt nicht nur ein Matrose, der hat sogar militärische Freigabe, dass er mit Munition umgehen kann. Also, dass er spezielle Fracht handeln kann, was nicht jeder, der zu See fährt, einfach so hat. Noch interessant sein wird. Also ein bisschen ja, im Prinzip. Nein, aber er ist nicht einfach irgendein. Er hat viel Erfahrung, er hat schon viel gemacht und er hat eben auch noch besondere Freigabe, was ja, wenn man jetzt in ein Kriegsgebiet fährt, vielleicht auch nicht die schlechteste aber ist. Klingt ein bisschen wie dieser Bär, der Munition tragen durfte. Wenn der seinen Freunden in Vietnam Bier vorbeibringen würde, dann würde ich sagen, klingt genau wie der Bär. Ich meine, der hat kein Bier gebracht, sondern eine Munition getragen, aber beides macht gute Laune. Immerhin ist jetzt Chicks ist so ein ganz alter Seehase, also war schon wirklich viele Seemeilen unterwegs. Der hat die Möglichkeit und die Papiere ohne Probleme jetzt nach Vietnam einzureisen. Das ist schon mal Pluspunkt. Ja. Mein Seehase? Nein. Nein, man sagt Seerogen. Ist ein alter Hase, aber dann habe ich mir gedacht, ein Hase auf einem Schiff. Können wir ein Seetapir nennen? Auf einem Schiff, das passt irgendwie auch nicht. Können wir bitte Seetapir sagen? Der rüstelt dann auch so rum unter Wasser. Ich kann auch sagen, der Seeigel ist gelandet. Der Igel, das war einer der besten Momente mit Ronald Reagan. Vielleicht wird, also mit diesen Papieren, wie gesagt, er hat jetzt Möglichkeit und Papiere. Es kann sein, dass irgendein Bürokrat auf dem Weg ihm sagen wird, dass das mit den Papieren jetzt nicht geht, was er da irgendwie vorhat. Das könnte theoretisch schon sein. Aber er ist zumindest ganz gut ausgestattet, um das zu tun. Und jetzt lässt er sich von dem Colonel eine Liste mit den Freunden aus dem Viertel geben und das zuletzt bekannte Einsatzgebiet der Leute, wo so sie es denn wissen. Naja, und dann zieht er los, den Bier vorbeizubringen. Aber explizit denen, die aus dem Viertel noch vor Ort sind und nicht gefallen bis dato. Genau. Ich glaube, in dem Moment, als er an dem Abend aus der Bar geht, war es für ihn nur ein Spaß. Er kommt dann am nächsten Tag wieder in die Bar und da hat er jetzt wirklich dann einen Zettel vor sich liegen mit einem Haufen Leute und Namen drauf und dann kommen Leute mit Briefen und mit Adressen und dann stopft er sich das alles erstmal irgendwie in die Tasche, ist glaube ich etwas überfahren und perplex und dann steht plötzlich die Mutter eines guten Freundes vor ihm, Miss Collins, und die nimmt ihn in den Arm und erzählt von Tommy, dem kleinen Bruder von Chicks gutem Freund, und dann versucht sie ihm noch $100 irgendwie in die Tasche zu schummeln und sie soll ihm doch irgendwie schöne Grüße ausrichten. Und Tommy ist dabei schon längst gefallen. Chick hat jetzt gewaltiges Second Thought. Oh ja. Lehnt das Geld auch ab, sagt, ja, okay, mache ich so. Ne? Aber meint das, glaube ich, eher so ein bisschen abwimmelnd. Und dann ruft der Colonel lautstark durch die Kneipe, keine Sorge, Chick macht das schon, hebt die Gläser, trinkt auf Chicky. Ist immer einfacher, wenn jemand anders ins Kriegsgebiet zieht. Und die ganze Bar für Chicky und so. Ja, also geht jetzt richtig jeder Punk ab. Naja, okay. Jetzt, vor allem, wie er auch einfach immer weniger nicht zurück kann. Jetzt sitzt er halt da und irgendwie und schreibt sich eine To-Do-Liste. So, was soll er auch sonst machen? Schreibt ja, Handy war noch nicht. Eine so To-Do-Liste. Nicht, also brauchen wir eine Liste. Und ganz oben steht Tommys Name und darunter folgen 5 weitere Namen. Und der überlegen Colonel, erstmal, was das Lieblingsbier der jeweiligen ist? Ja, das, nee. Ist immer Budweiser. Nee, Budweiser, nein, da kann ich gleich noch was zu sagen. Der Colonel weigert sich an diesem Tag, Chickys Geld für die Zeche anzunehmen. Der ruft ihm jetzt dann, als er geht, noch ein paar Segensworte hinterher und God bless Chicky und der Urbi et Orbi. Immer noch nicht so ganz überzeugt, ob das so eine geile Idee ist. Aber er schaut jetzt mal. Das war eine sehr gute Idee. Das ist eine total bescheuerte Idee. Wie viel offensichtlicher kann es denn noch sein? Er geht jetzt mal in Richtung Hafen. Da gibt es so eine das nennt sich National Maritime Union, also irgendwie so die Gewerkschaft der Seeleute. Ja, die haben da so ein Büro und da geht er hin und da gibt es so eine Art weißes Brett, so mit Stellen, so ein Stellenangebot. Und es läuft ein bisschen wie bei einer Auktion. Sekunde, also, spricht man von einem weißen Brett? Habe ich weißen Brett gesagt? Ja. Ich habe schwarzen Brett gesagt. Wirklich? Okay, sorry. Bitte jemand, kann man das verifizieren? Ist egal. Ich hatte tatsächlich ein weißes Brett vor Augen, weil in dem Film war es weiß, aber ich hätte schwarz, es steht aber weder weißes noch schwarzes da. Einigen wir uns einfach grau. Völlig egal. Es ist eigentlich eine Liste mit Schiffen, die im Hafen liegen und Jobs, die auf diesen Schiffen zu besetzen sind. Und dann gibt es so eine größere Konferenz, wo einer das so der Reihe nach vorliest und dann, wo die hinfahren und dann melden sich ja halt diese Leute, die interessiert sind, auf diesem Job zu arbeiten. Und dann wird so ein bisschen verhandelt, wer da halt dann jetzt eingepackt wird und wer den Job kriegt. Spannend. Man weiß zwar, wann die Schiffe ablegen werden, das steht ziemlich genau fest, man weiß aber nie so genau, wann sie ankommen und wie lange sie unterwegs sein werden. Das weiß man nicht. Man weiß, Kohle gibt es erst, wenn das Schiff wieder im Heimathafen anlegt. So, und bei dieser Jobbörse ruft jetzt einer die Drake Victory auf, von der Chiggy zufällig ganz genau weiß, dass sie Teil einer Flotte an alten Weltkriegsschiffen ist, die extra für den Vietnamkrieg wieder in den Dienst genommen wurden und auf denen alles von Panzer über Werkzeuge bis irgendwie Nahrungsmittel und so von den USA nach Vietnam gekarrt wird. Brauchen natürlich eine wahnsinnige Kriegslogistik. Und Chiggy meldet sich jetzt und im Prinzip muss er sofort los. Jetzt. Ohne einen langen Überlegen. Also er geht im aber Prinzip. Ohne Bier zu holen. Er vergisst das Bier. Im Prinzip geht er los, geht direkt zum Pier, zu diesem Schiff und er hat wahnsinnig viel Erfahrung und er wird quasi vom Fleck weg als Euler, also als Öler angeheuert. Als jemand, der im Motorraum des geschmiert. Schiffes ist und schaut, dass alles richtig geschmiert ist. Ja. Was für ein toller Job. Was wie geschmiert läuft. Und er macht dann auch so ein bisschen kleinere Reparaturen und so. Genau. Die meiste Zeit unter Deck. Und ja, er kriegt den Job sofort und muss im Prinzip auch sofort los. Er hat gerade noch Zeit, sich einen Rasierer und ein paar Socken zu kaufen und in der Hafenkneipe eine Kiste Bier einzusammeln. Ein Kasten Huppendorfer. Er bekommt einen guten Preis und eine Auswahl an New Yorker Bieren. Papst Blue Ribbon, Schäfer, Schlitz, Peels, Ballantine und Rheingold. Rheingold, geil. Großartig. Und tatsächlich, er könnte auch größere Marken wie Miller oder Budweiser mitnehmen, aber die kriegt er auch in Vietnam. So, das ist der Gag. Deswegen nimmt er jetzt in New York die guten lokalen Sorten mit. Aber was arbeitet der gute Mann eigentlich normal? Also hat er kein Leben, hat er keinen Job? Jetzt kann man es so sagen. Ich verstehe. Naja, der war tatsächlich, er ist zur See gefahren. Also kam dann schon mal so vor, dass der 3 Monate lang zu Hause war und nichts gemacht hat. Okay. Ja, und dann ist er wieder Monate halt irgendwie zur See gefahren. Chiggy ruft jetzt noch kurz seine Eltern an. Ciao. Ja, und seine Mama sagt am Telefon noch, sei vorsichtig, Chick, stell nichts Dummes an und versuch. Aber er sagt dir die Wahrheit. Und versuch uns Postkarten zu schreiben. Aber ich wollte sagen, ist die Sache an sich nicht schöner, die Dummheit. Just saying. Allgemein eine sorglose Familie, sehe ich schon. Ich kann nicht genau sagen, also in dem Film sagt er seinen Eltern relativ genau, was er da macht, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Die haben keine Bedenken. Ich habe den Eindruck, dass er da vielleicht nicht ganz so ehrlich ist. Okay. Ich glaube, er überfährt sie so ein bisschen damit und ist ja auch nur so am Telefon mal schnell. Ne? Das Ding ist halt, es glaubt ja auch niemand. Ja, darauf werden wir auch noch. Kriegsgebiet. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ja. Ich glaube, das ist eher so ein schnell, ey Mama, ciao, ich muss nach Vietnam. Ja, das ist anders, als wenn er nochmal heimgeht, dann nochmal eine Nacht schläft und dann beim Frühstück sieht drüber reden, was er denn jetzt macht. Das wäre anders. Ich gehe nach Vietnam halt Bier bringen. Das ja, stell dir halt mal vor, jemand kommt jetzt auf den Trichter, ich schnappe jetzt einen LKW voll Zirndorfer und fahre ins Kriegsgebiet in die Ukraine und bringe jetzt Bier hin. Ja. Jürgen, was machst du in dieser Zeit mit deinem Hund, wo du nur allein bist? Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das Schiff, auf dem Diggi arbeitet, transportiert Munition. Das bedeutet, sie laufen unterwegs möglichst keine Häfen an und halten sich von den üblichen Schifffahrtsrouten die meiste Zeit fern. Also legen auch aus New Jersey, glaube ich, ab und nicht direkt aus New York. Und das Schiff hat 23 Mann Besatzung, darunter einige, die schon wirklich Erfahrung haben, auch schon gar nicht mal so viele. Im Weltkrieg mit solchen Schiffen unterwegs waren. Nee, es sind gar nicht so viele. Ja. Und auch also viele, die mehrere Dekaden an Erfahrung haben, um den Jungen auch ein bisschen so zu zeigen, wie es lang geht an Bord. Und sie fahren jetzt los Richtung Panama. Also 5 Tage brauchen sie bis Panama. Oh, wie schön ist Panama. Dann rödeln sie da durch den Kanal Richtung Asien Und witzig fand ich, dass die tatsächlich am Anfang von dem Kanal dürfen einige dann aussteigen und mit dem Zug parallel zum Kanal fahren, einfach um noch ein bisschen an Land zu sein und noch ein bisschen feiern zu gehen. Und Chiggy macht es auch so, feiert nochmal an Land, als gäbe es keinen Morgen. Chiggy, Chiggy, Chiggy, can't you see? Ja, fand ich auch witzig. Also ich fand ich lustig, dass die dann so nebenher tingeln. Egal. Dicky wird auch zum Gewerkschaftsvertreter an Bord gewählt, hauptsächlich, weil es niemand sonst machen will. Und die Gewerkschaft muss schon an Bord sein. Ja, in dieser Funktion gerät er aber immer so ein bisschen zwischen die Fronten von so verschiedenen, nennen wir es mal Matrosengangs. Ja, ja, so die Küchenleute. Als aber nicht schon genug Probleme im Kriegsgebiet hätte. Die Engine-Leute, die Deckleute und so weiter. Also ich stelle mir vor, dass die sich immer so auf dem Deck gegenüberstehen und so rhythmisch mit den Fingern schnippen und so singend aufeinander zutanzen und so. Vielleicht stelle ich mir das aber auch nur so vor. Der Twist spitzt sich zu. Der Twist. Coming Twist again. Wenn ich mir zuhöre, klingt das sehr ähnlich. Ja, es ist auch sehr ähnlich. Ja. Der spitzt sich zu, als sie gerade mitten auf dem Ozean sind. Mindestens 1000 Meilen Wasser in jede Richtung, weit und breit, niemand sonst. Und genau da geraten die sich jetzt irgendwie in die Haare und dann kommt plötzlich schwarzer Rauch aus einer der Luken. Auf einem Kahn randvoll mit Munition. Haben den Antipapst gewählt. Ein Antipapst? Das ist wie die letzte Fahrt des der Demeter hier, wo Dracula an Bord ist. Ja, so stelle ich mir das vor. Aber es ist doch, bis weißer Rauch rauskommt, ist doch ein, es wird weiter diskutiert. Also schwarzer Rauch ist nur ein, wir brauchen noch. Also auf einem Schiff, auf dem Munition rumfährt, oder jemand raucht, willst du gerade nicht den Papst wählen. Ja. Auch nicht den Antipapst. Lektion fürs Leben, in der letzten Folge noch Lektion fürs Leben. Allen geht jetzt so ein bisschen der Arsch auf Grundwasser und ohne das sonst übliche so Rangehacke, das die halt jetzt da die ganze Zeit schon hatten, packen jetzt alle mit an, damit da dieses Feuer, ich weiß gar nicht, was genau da gebrannt hat, aber irgendwo gab es ein kleines Feuer, die haben das alle zusammen gelöscht und danach verstehen sie sich prima. Also danach sind sie alle dicke Buddies. Die Arbeit läuft so im Schichtsystem. Immer vier was Stunden lernen arbeiten. Wir daraus, es muss nur mal kurz brennen. Ja. Als das nächste Team-Event, Dominik, einfach mal bei Pessler was anzünden. Okay. Ja. Das sollten wir vielleicht nicht gerade dokumentieren. Habt ihr auch, arbeitet ihr auch im Schichtsystem? Vier Stunden Arbeit, dann 8 Stunden frei, dann wieder 4 Stunden Arbeit? Nee, tatsächlich nicht. Chiggy macht auch manchmal Doppelschichten, damit er sich ein bisschen Zeitguthaben aufbauen kann, sodass er dann in Vietnam von Bord gehen kann und quasi da seine völlig legal. Zeit. Okay. Ja, das ist. Ja, nicht sicher. Warum sollte das illegal sein? Nein, aber also ich darf keine Länge, nicht länger als 10 Stunden arbeiten. Doppelschicht sind ja auch nur 8 Stunden. Ach, mal 4 und ah, okay. Mal 4, mal 2 und so. Ich hatte jetzt verstanden, dass tatsächlich, ja, okay, gut. Er macht keine Doppelschicht in der Ruhephase. Das wäre das Gegenteil von Doppelschicht. Das würde ich gerne machen. Schwuppdiwupp. Schon sind, denkt man ein bisschen über Doppelschichten nach, schon sind 8 Wochen vorbei und er geht in Vietnam von Bord. Also, er geht natürlich jetzt da spazieren nicht runter, hier wie so ein Touri. Die kommen da an und die müssen natürlich jetzt erstmal ihre Fracht ausladen. Also, sie landen an der Luftwaffenbasis in der Cam Ranh Bay. Und sie haben jetzt ein bisschen das Problem, dass unterwegs auch einige ihrer Matrosen an Gelbsucht erkrankt sind. Und der Kapitän weigert sich jetzt, die an Land zu lassen. Also. Ich kenne ein paar Menschen, die jetzt an einer Geldsucht erkrankt. Oh Gott, war der schlecht. Der Kapitän ist, ich weiß nicht so genau, was der Antrieb bei ihm ist, aber es ist vielleicht so ein bisschen, ey, könnt doch jetzt nicht in so einem Kriegsgebiet einfach von Bord gehen. Als dann aber wenige Stunden später, das finde ich sehr lustig, der Dobermann des Kapitäns sich im Laderaum verletzt. Also der springt irgendwo runter und verletzt sich. Und dann wird sofort das Beiboot zu Wasser gelassen, 2 Crewmitglieder abgestellt. Immer wenn der Hund verletzt wird, John Wick Regel Nummer 1. Die den Köder an Land bringen und zum Tierarzt. Ja? Nicht Köder sagen. Also, und er geht noch nicht mal selbst, sondern er schickt halt 2 Leute. Und dann, liebte, wow, wow. Dann macht er sich fertig, um dann irgendwie kurze Zeit später nach seinem Hund zu gehen. Wie heißt der Hund denn überhaupt? Weiß ich nicht. Köter, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Cötier. Das ist ein Dobermann. Cötier. Also er rückt dann aus, um nach seinem Hund zu sehen und schärft aber allen nochmal ein, hier, dass ihr ja nicht auf die Idee kommt, von Bord zu gehen heimlich. So, das Erste, was die machen, als der Kapitän weg ist. Von Bord gehen. Richtig. Aber nicht heimlich. Nicht unheimlich. Nein, sie gehen unheimlich von Bord. Hauptsächlich bringen sie ihre Kranken weg. Ne? Das ist jetzt, bringt eure Kranken raus. Sie haben über Bord geschmissen. Und als Nächstes laden sie 50 Ersatzmatratzen aus, die sie dann in die Basis schmuggeln, weil die Soldaten dort teilweise nur auf ihren Mänteln schlafen müssen. Aber sind diese Ersatzmatratzen wirklich dann auch für die Leute dort vor Ort gedacht? Ich habe nicht verstanden, warum ein Schiff mit 23 Mann Besatzung 50 Ersatzmatratzen an Bord hat. Aber die bringen ja offensichtlich Munition und Kram, aber womöglich, das Zeug mitnehmen. Womöglich ist es ein größeres Schiff und die hatten halt mehrere Betten und da waren vielleicht, also vielleicht haben die einfach nicht benutzt und die haben sie dann da. Also das oder ist es so ein Ding, komm, wir schmeißen auf jeden Lattenrost drei Matratzen drauf und schmeißen den Rest dann dort raus. Merkt keiner, kostet uns nicht mehr Platz und die Leute dort haben Matratzen. Ja, das könnte sein, dass kann ich weder bejahen noch verneinen. Ja, ist ja auch egal. Der Kapitän kommt später zurück und Chicky geht jetzt zu ihm hin und versucht ihn irgendwie zu überreden, dass er wirklich auch offiziell von Bord gehen darf. Und der Kapitän sagt natürlich, nee, hier läuft nicht. Und dann erzählt Chicky ihm, dass er einen Stiefbruder hat, der da ganz in der Nähe stationiert ist. Und er müsste ihm ganz schlimme Neuigkeiten aus der Heimat überbringen. Das Bier ist alle. Und also ist natürlich Quatsch, ist unüblich, ja, erst recht im Kriegsgebiet, aber er hat jetzt dann ja auch vorsorglich schon seine Schichten getauscht. Er kann quasi sich von den anderen abgesegnet 3 Tage Urlaub nehmen, also die anderen sind alle fein damit, die übernehmen seine Arbeit und schließlich willigt der Kapitän ein und sagt, okay, alles klar, schau aber bloß, dass du in 72 Stunden wieder hier bist. So, Chicky sagt, ich bin vorher schon 2-mal in Vietnam gewesen und es ist ungefähr so gefährlich wie die Bronx, du musst halt bestimmte Ecken einfach meiden. Das ist so, da wo geschossen wird. mit dieser Erfahrung geht er von. Ich muss sagen, dass mir ein Gedanke nachhängt. So. Und zwar möchte ich kurz drüber reden. Du hast ja vorhin gemeint, dass die bekannten Biermarken wie Miller Badhäuser oder Badhäuser, dass man die vor Ort bekäme. Aber also ist es dann. Ich hatte schon gedacht, dass die halt an der vietnamesischen Front, ist ja keine klassische Front, halt einfach kein Bier hatten. Aber das ist ja noch viel absurder, wenn die eigentlich Zugang zu Bier hatten. So, das ist ja irgendwann nur noch eine rein symbolische Geste. So. Ja, aber andersrum, gib mal den Nürnbergern was anderes als Tucher oder, keine Ahnung, Becks. Hey, Tucher ist ja deutschlandweit, das ist ja auch schon lokal. Ja, ich weiß, das ist lokal. Es ist große Lokale, aber trotzdem würden die Leute sagen, naja, für die Besucher gibt es nur ein Tucher. Aber das ist eine reine Geste. Aber das ist trotzdem so moralisch, was wir Leuten genau, haben. Aber es ist nicht so, dass die nicht vor Ort Bier hätten. Und natürlich ist es ja auch nichts, was das Leben der Menschen verbessert, wenn die jetzt ein Bier haben, ein warmes, wohlgemerkt. Ne? Das nimmst du sofort zurück. Das ist tatsächlich, es ist hauptsächlich eine Geste. Yeah. Und das mit der Getränkesituation, also es ist natürlich, ja, in Vietnam hat zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, aber da war dann schon auch irgendwann das ganze Land in der Auseinandersetzung. Aber es gibt ja immer auch Städte, die jetzt irgendwie, in denen nicht gekämpft wird, die in das Leben weitergeht. Zwar nicht normal, aber weiter. Und da in der Ukraine auch. Ja. Da sind Schulen offen und sonst was. Ne? Und genau, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Mhm. Also es ist nicht das ganze Land Front. Ne? Ja, aber deswegen gibt es ja da kein amerikanisches Bier normalerweise. Naja, wenn die Amerikaner da zufällig mit 500.000 Mann unterwegs sind, müssen die ja irgendwie versorgt werden, dann haben die natürlich auch Bier dabei. Weil, also das ist ja noch absurder jetzt. So, das ist ja, also keine Ahnung, weißt du, weil ich hatte diese Story, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, ich kenne diese Story so und ich dachte immer, die hätten halt kein Bier gehabt, aber das ist ja noch viel krasser, naja, wenn er halt einfach lokales Spezialitätenbier und die symbolische Geste dahinter eigentlich nur vorbeigebracht hat. Also es ist natürlich schon auch so, die hatten jetzt das nicht in rauen Mengen und überall und jeder, aber die hatten teilweise Riesenbasen ganz in Frontnähe, da gab es mehrere Bars. Ich stelle mir halt nur eine Situation vor, wie er irgendwie rechtzeitig zum Abendessen kommt und alle schon hackedicht sind vom Bad. So, und er sagt so, hey, ich habe euch New Yorker Bier mitgebracht. So, was? Ja, gucken wir jetzt mal. So. Es gibt eine ganz fantastische Auflistung von, wie könnte man das sagen, so Militärrationen, die, also was ist in welchen Militärs üblich? Und im Deutschen ist halt hier ist so ein Keks und dann irgend so ein Dosenfrucht. Panzerschokolade. So heute. Was da halt üblich ist, sind halt oft immer gut haltbare Sachen und so. Und du musst dir halt mal einfach geben, was in der Schweiz, aber auch in Frankreich und in Italien einfach da mit drin landet, ich sag mal, verpflegungsmäßig. Weil das ist ganz fantastisch, weil, also dass die Schweizer nicht ungefähr so ein Instant-Fondue noch dabei haben. Natürlich sind das alles immer noch funktionale Sachen, aber das klingt schon eigentlich gar nicht mal so unlecker, was sie da mit sich rumtragen. Ja. Ja, nur weil man im Krieg ist, will man ja auch nicht auf alles verzichten. Und was ich auch interessant fand, so als Überlegung, was in diesem Artikel auch stand, so ein, ja, die Schweizer planen halt nie mit dem Krieg außerhalb, weil die sagen halt nur, ja klar, vielleicht überfällt uns jemand. Hm. Deswegen haben wir auch so viele Leute, die ausgebildet dann irgendwie draußen Gewehr stehen haben. Davor haben wir Schiss, dass jemand vorbeikommt, aber wir ziehen ja nicht raus. Wir bleiben ja immer schön neutral. Und deswegen, ja, machen wir das eher so für internen Gebrauch. Aber die stehen auch im Vatikan rum. Ja, das ist aber Schweizer Garde, das ist mein eigenes. Gehört das nicht zum Militär? Es gibt bei. Das, ja, das, da hat man es auch drüber, aber das ist. Sind das sind private Kontraktoren. Na, das ist schon nochmal anders. Militär. Es gibt bei Disney Plus eine Sendung, die wesentlichen hier, wie heißt der? Jeff Goldblum erklärt die Welt. Also, die heißt nicht so, mhm. aber. Das wenn, ihr es, wenn ihr es finden wollt, dann findet ihr es damit. Mhm. Und da gibt es auch eine Folge über Eiscreme. Und da habe ich gelernt, dass bei der amerikanischen Navy Eiscreme ein Riesending ist. Ja. Weil die haben absurde Mengen an Eiscreme an Bord von Flugzeugträgern zum Beispiel. Mhm. Ja, das kannst du auch mal, wenn du umknickst, kannst du ja auch mal dein Knöchel mitkühlen. Ist doch voll praktisch. Ich nehme mir Erbsen. Er holt jetzt also das Bier aus dem Schiffskühlschrank und steigt in ein Taxiboot und im Hafen läuft dann zwei Soldaten vorbei und schaut denen auf dem Helm und erkennt die Insignien, die auf dem Helm tragen. Und dann denkt er sich, die quatsche ich jetzt einfach mal an. Hey, kennt ihr nicht zufällig Tommy Collins aus New York? Und die sagen, zufällig ja, wir sind gerade auf dem Weg, ihn abzulösen. Er ist auf diesem Schiff da vorne. Selbstverständlich. So, das war ja easy. Ja. Und naja, da steht er dann. Und der schaut ziemlich verdutzt aus der Wäsche, als Chick jetzt vor seiner Nase an Bord geht. Er zwickt ihn sogar in den Arm, um sicher zu gehen, dass er sich nicht täuscht. Sag mal, Chick, bist du es wirklich? Was zur Hölle machst du hier, will er wissen. Ich habe neulich gelernt, dass es Therapiehunde gibt für Leute, die sich in den Arm zwicken. Nee, die Menschen begrüßen. Meiner knabbert immer so an Ellbogen. Ja. Oh, wenn sie der Blick gerade war so sinnlich. Alles klar. Die Menschen begrüßen und zwar nur für den, naja, pass auf, der Zweck ist, wenn Leute nicht sicher sind, ob eine Person, die sie gerade da sehen, wirklich da ist. Dann sagen sie dem Hund, begrüß den, und wenn der Hund dich halt weiter anguckt und das nicht tut, weißt du, oh, ich bilde mir die Person ein. Oder ich sehe die Person, aber sie ist nicht wirklich da. Situation. Ich war mal in der Klapse, da war auch jemand neben mir, der hatte genau diese Aufgabe. Ja. Ist nicht schön. Ja, aber. Ein Hund war neben dir? Nee, ich glaube, es war kein Hund. Damals hatten wir noch echte Menschen. Also, das heißt, du hast deinen Bettnachbarn sozusagen gefragt, so einen, ey, steht da gerade jemand? Nee, das war die Psychologin, glaube ich, oder Psychiaterin, ich weiß immer den Unterschied, ich verwechsel es immer. Ich glaube, die war wirklich da. So, und die war hauptsächlich da, um mir zu sagen, dass ich gerade fantasiere. Mhm. Das war sehr niederschmetternd. Mhm. Ja, Hähnchen-Sandwich kostet keine 13 Euro. Ja, bei manchen Leuten ist es halt dann durch Krankheit oder ähnliche Dinge. Ich finde schönen Hack mit dem Hund. Das gefällt mir gut. Ja. Ihr habt jetzt den schönen Moment unterbrochen, wo Chickards Antwort einfach eine Dose Bier aus dem Gepäck zieht. Mhm. Und es ist ein Werbespot, das ist ja unvorstellbar. Und es ist halt noch kalt. Nein. Wie geil. Sekunde. Hast du diese Werbung mitgekriegt, die jetzt wieder hochgespielt wird, für die, ich will dir klar, chilenische Biermarke? Nein. Du wirst es lieben. Kann ich kurz ausholen? Kann ich was dazu, muss ich da? Original Star Wars Trilogie lief das erste Mal im chilenischen Fernsehen. Ja. Yeah. Und eine Biermarke hat sich einfach fett eingekauft, damit Werbung zu machen. Okay. Aber der Punkt ist, die haben nicht Werbepausen gemacht, sondern die haben das Bier in den Film reingeschnitten. Okay. Und da passieren halt so Sachen wie Obi-Wan geht so zum Schrank und sagt, ja, these are the weapons of your father. Macht einen Schrank auf. Hey, ist das dann ernst? Wird reingeschnitten. Du siehst halt nur einfach so einen Schrank, der aufwacht wird, so ein Bier drin ist. Er greift rein, nimmt so ein Bier raus und da kommt so ein Cerveza Cristal. Gibt das Bier weiter und dann geht der Film weiter in dem Moment. Oder der Imperator, der dann irgendwann auf seinem Thron da steht und irgendwie einfach so nach rechts greift, um jemanden zu würgen, da kommt einfach so eine Bierdose wieder eingeflogen, es kommt wieder Cerveza Cristal. Ja, das lief der in Chile wirklich so. Und dann lief das weiter. Ja, und das haben die einfach in den Film reingestellt als Werbemaßnahme. Das ist die haben irgendwelche Preise dafür gewonnen. Das ist fantastisch. Guck dir das an. Es ist wirklich saukomisch. Und im Moment geht es auf Social Media total rum. Das Bier ist noch kalt. Ja, naja, weil der ja gerade erst von Bord ist und schon den ersten gefunden hat. Ja. Also es ist eine schöne Geschichte, Philipp, aber das hat... Und dann heißt, ich darf jetzt im Dienst nicht trinken. Ja. Aber er wird ja gerade abgelöst. Ja, das ist richtig. Also, kommen wir gleich. Erklärt jetzt noch, okay, das Bier ist von den Colonel, von mir, von den Jungs aus dem Doc Fiddlers. Die haben darüber geredet, bla bla bla, dass jetzt mal jemand kommen müsste und euch einfach ein Bier ausgeben, damit ihr seht, hey, wir denken an euch so, ne? Ja. Und dann sagt er noch, deine Mama hat mir gesagt, dass du ihr dringend schreiben sollst, damit sie weiß, dass es dir gut geht. So, der lacht sich jetzt einen Ast, nimmt tatsächlich die Dose, öffnet sie, nimmt einen kräftigen Schluck und lacht sich dann nochmal einen Ast. Also er packt es gar nicht, ne? Und sie gehen jetzt tatsächlich, er wird abgelöst, also er ist jetzt gerade nicht im Dienst, also gehen sie in die Baracken, wo er stationiert ist, sammeln da ein paar von seinen Kollegen ein und schwingen sich dann auf Mopeds, um in die Stadt zu düsen. Ja, und wie ich vorhin meinte, ne, das, die sind jetzt da im Hafen, irgendwo noch halbwegs im Süden, da ist jetzt nicht unmittelbar, da wird nicht unmittelbar geschossen. Also die gehen einfach in eine Bar, da läuft Musik, da sind vietnamesische Go-Go-Girls und die lassen sich von den GIs auf Saigon-Tee einladen, was im Prinzip eine Kool-Aid-Schorle ist. Und die GIs sind aber gar nicht auf Frauen aus, sondern die haben eigentlich eher Bock auf Bier und Schnaps. Okay. Witzig. Die Soldaten sind in der Regel in einem Alter, dass die zu Hause gar nicht trinken dürfen. Das fand ich das schon. Das ist mir komplett immer noch absurd, unerklärlich. Ja? Du siehst für ein Land los, lässt dir die Birne im Zweifel abschießen und darfst keinen Alkohol trinken. Das ist für mich so seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Zusammenhang, aber. Aber dass du halt. Also, du darfst deinen Körper komplett hergeben, dass der zu Klump geschossen wird und verpflichtest dich dafür. Darfst aber nicht so selbstbestimmt sein, in dem Moment den dir halt mit Alkohol kaputt zu machen. Das ist. Aber in Vietnam darfst du es dann so. Ja, ne? Das ist irgendwie, das aber ist irgendwie super nicht drauf achten, das ist ja auch. Das ist für die ja auch so ein bisschen, ja, das lässt sich halt nicht durchsetzen wahrscheinlich. Ne? Okay. Das ist, aber die Military Police. Plus, du hast doch nochmal pro Bundesstaat unterschiedliche Alters, kannst du mit trinken. Das ist auch. Was, ich dachte, das wäre überall. Ja, aber ich glaube, dass schon fast überall 21 heutzutage zumindest ist. Ja, ich hätte gedacht, das wäre noch wegen unterschiedlich. Ist bei manchen 18, ist bei manchen 21. Ja, ich glaube, der Standard ist schon 21. Ja. Ich glaube, es gibt Ausnahmen davon, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der heute der Stand ist. Aber es ist Fakt, die sind 18, 19, 20, die Jungs, die dürfen zu Hause nicht trinken. Für die ist das natürlich dann damit irgendwie auch so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Hat sich alles schon rentiert. Klar, du musst langweilig ins Museum. Okay, das ist jetzt wirklich. Hardcore übertriebener Vergleich. Aber, und dann haben wir immer Eistee dabei. Gehen halt dann auch einfach wie blöd saufen und feiern. Ne? Ja. So, okay, musste wahrscheinlich auch, um damit klarzukommen. Kompensation. Als die Bar zumacht dann, des Nachts kann Chick jetzt noch einen Karton Schnaps raushandeln, den sie irgendwie mit in die Baracken nehmen, wo sie dann noch irgendwie weiter feiern. Und da sitzen sie dann im Morgengrauen auf den Stufen vor den Unterkünften, grölen irische Lieder und schauen den verbündeten Soldaten der koreanischen Armee beim Martial Arts Training zu. Das fand ich ein schönes Bild. Ja? Das ist wirklich schön. Ist es in dem Film auch zu sehen? Nein, das sind sie tatsächlich in der Baracke an der Stelle. Als die Party lautstärkemäßig etwas ausartet, kommt ein junger Leutnant und weist die Soldaten zurecht. Und Chick bleibt jetzt einfach ganz entspannt sitzen und sagt, Leutnant, mit welcher Rechtfertigung befragen Sie hier diese Männer? Die sind heute Nacht hier auf einer besonderen Mission und ich schlage vor, sie kehren zurück in ihre Baracke. Bam! Sagt er jetzt einfach halt so bierselig mit, mit einem viel zu großen Ego und ja, tatsächlich. 40 Jahre Militärgefängnis, das war's. Nee, aber die Front mit dir. Und der Leutnant kuscht. Nein! Also Chick ist auch genauso verdutzt wie du jetzt und er kommt dann erst später drauf, dass er jetzt hier als Zivilist in der Baracke rumsitzt, in einem Kriegsgebiet. So, er kommt dann irgendwann drauf, na, der denkt, er ist CIA. Mhm. Ach, okay. Was? Weil das gibt's wohl tatsächlich öfter mal, dass die da halt irgendwie dann irgendwelche Covered Ops. Weil niemand sonst ist so blöd. Niemand sonst ist so bescheuert, da in Zivil ach, irgendwie. Großartig. Und natürlich, wenn er dann so eine bescheuerte Geschichte dabei hat, ne, ist das immer ein bisschen so Zwinker-Zwinker. Ja. Ne? Also es ist absurd. So. Das ist jetzt wie der McGaffey, der sich die absurdesten Dinge zusammenspinnt, so. Also es ist, ich fand das schon, also es ist schon, Jinsken oder die Person? Schon ein erstes Highlight hier auf jeden Why Fall. Why not both? Nach einer Nacht im Schlafsack in den Baracken versuchen sie jetzt, die offizielle Erlaubnis zu kriegen, dass Tommy Chick nach Norden begleiten darf, wo sie dessen Stiefbruder, oh, endlich sieht's mal jemand, wenn ich so Airquotes mache, eine halbe Stunde später. 20 Sekunden Delay. Also der darf den Stiefbruder, also er will, es war ein brillanter Moment gerade, der ist jetzt leider in Audio nicht zu sehen und den könnt ihr im Stream auch nicht sehen und auf diesem Video, aber Jürgen hat, als er jetzt das dritte Mal Stiefbruder gesagt hat, ist genau in dem Moment gesagt, als wir wiederum den Stream selber gesehen haben, wo du die Arme gehoben und zu Airquotes und jetzt muss ich es ein viertes Mal sagen und jetzt klappt es wahrscheinlich nicht. Also er fragt jetzt, ob er nach Norden gehen darf, um dessen Stiefbruder, vergisst. Das war nicht hin. Das war jetzt. Stiefbruder Rick Duggan zu suchen. Und natürlich kriegt er die Erlaubnis nicht. Ja, ist natürlich Quatsch. Ja, also auch einen Zivilisten mit in den Norden zu begleiten, völliger Schmarrn. Chick kommt an der Stelle auch nur knapp ungeschoren davon. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jeder jetzt ihm Tür und Tor öffnet, nur weil er irgendwie so tut, als wäre CIA. Sondern er wird auch fast deswegen irgendwo weggeschickt, eingeknastet, was auch immer. Ich meine, wo kommt man da hin, wenn jemand in einem Kriegsgebiet einfach dahin latschen könnte, wo er gerade lustig ist? Im Vietnamkrieg. Chick fährt jetzt bei einem Koreaner im Lastwagen mit. Die Koreaner, die sind von den US-Streitkräften angeheuert, um so Munition an die Front zu karren zum Beispiel, ne? Die übrigens so Hilfstätigkeiten irgendwie auch machen. Und der nimmt diesen merkwürdigen Touristen mit an einen Flugplatz, wo der sich mit einem Texaner verabredet hat. Ich weiß nicht genau, wo er den getroffen hat. Hat er jetzt eigentlich Bier dabei? Ja, der hat so, okay. In dem Film ist es so eine große, viel zu große Reisetasche, aber er hat immer eine Tasche voll Bier dabei. Dosen sind es aber. Dosen. Also, ja, genau. Also der hat sich da mit dem Texaner verabredet, der in derselben Einheit ist wie Rick, den er jetzt suchen geht gerade. Und diese Einheit ist Teil der First Air Cavalry und die, naja, klar, die haben Flugzeuge. Und jetzt hat er so einen Texaner gefunden, der halt ein Flugzeug hat, wo er mit vielen Postsäcken mit Briefen an die Front quasi mit einsteigen kann, mitfliegen kann. Und so landet er dann in diesem Grumman Albatross eigentlich relativ entspannt, kommt er damit durchs Land und zu seinem nächsten, nennen wir es mal, Einsatz. Und Asylanten ist aber die Truppe um seinen Kumpel Rick bereits Richtung Norden weitergezogen. Warum jetzt Asylanten? Dominik, das ist unter deiner Würde. Niemand weiß genau, wo die gerade sind. Nicht mal sie selbst. Aber Rick darf sich direkt zusammen mit den nächsten Postsäcken an Bord des nächsten Flugzeugs quetschen. Passt in dem Fall beides. Beide both. Und auf dem Weg zum nächsten Flugplatz steckt er einfach einen Daumen raus, ja, weil da fahren dann immer mal wieder irgendwie GIs mit ihren Jeeps vorbei und tatsächlich die, also wenn da so Amerikaner mit ihren Jeeps vorbeifahren und ein Amerikaner da laufen sehen, die nehmen den einfach mit. So, ne, das ist da einfach so, weil da denkt man auch, also wenn der da langläuft, also dann muss der hier sein. Da, ja, dann ist aber ich muss immer, ich habe es die Tage erst erzählt, dass ich in Neuseeland war und die 10. Person, die mir entgegengekommen bin, dann auf Deutsch begrüßt habe und das war dann kein Deutscher. Also, nochmal, ihr müsst die Situation euch vorstellen, er ist jetzt gerade zwischen zwei Flugplätzen, ja, er muss etwas Strecke zwischen zwei Flugplätzen zurücklegen, dort hält er den Daumen raus, wird von einem Jeep mit 3 GIs eingesammelt und die fragen ihn natürlich, was er hier macht, was er vorhat und er erzählt ihnen ganz genau, was er vorhat. Und dann steigt der Fahrer hart auf die Bremse, dreht sich um und sagt, Heiliger Jesus Christus, Chick, was zur Hölle? Und er kennt ihn. So, der kennt ihn, ja. Das sind einfach Kevin McLoone, einer, der auch auf Chicks Liste steht, wenn auch etwas weiter unten. Aber das ist dumm, weil der fährt gerade Auto, der kann da kein Bier trinken. und jetzt quatschen die da halt irgendwie, die anderen beiden Soldaten, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie irgendwie davon halten sollen, die blicken nur noch entgeistert in die Runde. CIA. Und am Ende sagt einer, wow, that's a hell of a beer run. Mhm. So, jetzt verteilt Chick 3 Dosen Bier an alle, die im Auto sitzen und die trinken sie zusammen. Aber er hat nicht limitiert dabei, weil wenn er jetzt an zwei andere auch gibt, so, also dann tatsächlich wird er vielleicht ist es irgendwann so, knapp so. Ja, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber irgendwann nicht es ist so, er trinkt immer, wenn es geht, Bier, das er lokal irgendwo nachfüllt. Yeah. Also er trinkt quasi das Importierte, schaut, dass er seinen Freunden das Gute mitgibt, aber er muss auch mitunter nachfüllen. Ja. Yeah. Aber es geht ja gar nicht ums auch Bier um an sich. Geste, wie ja, wir schon geht sagten. Hauptsächlich um die Geste. Aber was heißt nachfüllen? Also er kauft dann weitere Dosen irgendwo halt. Okay. Aber dann von dem Nicht-Special-Bier. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, an welcher Stelle genau irgendwo mal. Aber es ist dann schon so, der gibt ja auch jetzt gerade, war er in den Baracken, ne? Da hat er denen nicht nur ein Bier gegeben, sondern da waren dann irgendwie 10 Soldaten, da hat er großzügig Bier verteilt und das muss er dann wahrscheinlich am nächsten Morgen wieder aufgefüllt haben. Ist schon bewusst, dass die ersten von der 8er-Rasse jetzt schon auf dem Weg hierher sind, um uns Bier zu bringen? Bier und Pudding. Können wir den Pudding mal weglegen? Nein, der gehört zum Spiel. Der riecht ja sowas von köstlich. Ich bin schon komplett getriggert. Wohlgemerkt, es ist einfach nur das Pulver vom Pudding, ne? Das ist wirklich furchtbar. Ja. Würdest du etwas sagen, das ist nicht Pudding? Das riecht das mega ist die gut. Essenz von Pudding? Die Essenz von Pudding. Das klingt wie ein Parfüm. Wie ein Parfüm. Ja. Ey, das würde ich die Essenz. Die Essenz of Pudding. Oh, de Puder. Le Puder. Oh, de Puder. Nach wie vor eine der witzigsten Szenen aller Zeiten bei Zoolander, wo er einfach back to the roots und mit seinem Vater hier im Bergwerk arbeitet. Und am harten Tag im Bergwerk hockt er in der Kneipe mit lauter hard-nosed Bergwerk-Menschen. Ja. Und dann kommt der Werbespot von ihm, wo er eine Meerjungfrau ist. Und dann sage ich, er ist ein Meerjungmann, ein Meerjungmann. Ja, herrlich. Okay, also er sitzt jetzt hier mit drei GIs im Jeep und trinkt Bier und die fahren ihn jetzt dann weiter Richtung Flugplatz in den Norden. Mit einem Bier am Steuer, weil du gefragt hast. Sie schaffen es rechtzeitig zum Flugplatz, wo Chick vom Piloten gebeten wird, dass der jetzt, er kann jetzt da nicht einfach einsteigen, ne, da könnte ja jeder kommen, er muss jetzt ins Operations-Büro und da seine Befehle vorzeigen. Mhm. Ja, also der, normalerweise hat dann, wenn da einer irgendwo hin muss, einen Schrieb dabei, der sagt so. Der Befehl ist lautet Party. Genau, ich muss an die Front. Ja, das ist so ein bisschen wie der Duffman. Ja, Duffman zieht auch wie ein Name. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil der hat natürlich keine Befehle. Ja. Aber naja, gut, dann soll er wenigstens seinen Namen auf die Passagierliste setzen lassen. Mhm. So, okay, Namen hat er. Ja, also geht er in das Büro, das ist so ein windschiefes Hüttchen, da sitzt ein GI an einem Aber das akzeptiert nicht, dass er keine Befehle hat, ist er da mal. Er sitzt da an einem Klapptisch und Chick holt einmal mehr seine Autoritätsstimme raus und sagt, Sie haben einen Mailrun nach Norden um 1300? Und er sagt, Sir, yes, Sir. Gut, dann schreiben Sie meinen Namen mit ins Manifest. John Donahue. Pause für Effekt. Zivilist. Der GI wundert sich kurz, nickt dann aber und schreibt. Aber jeder denkt immer, er wäre CIA. Wenn er so offensichtlich sagt, dass er nichts ist, dann denkt jeder, also er wäre CIA. Er ist ja geil. Er war. Das ist ja absolut fantastisch. Er lügt ja nicht mal. Er spricht es nie voll aus. Das ist geil. Ja. Was ihm natürlich zugutekommt, er war mal bei den Marines. Also er kennt die Lingo, er kennt den Ton, er tritt entsprechend auf. Das ist noch auffälliger, dass er eigentlich kein normaler Zivilist ist. Und er läuft da mit so einem beschissen karierten Hemd rum, wie so ein Touri und hat eine große Tasche voller Bier dabei. Also und wenn sie fragen, was er da drin hat, dann sagt er, Bier. So. Und wenn sie fragen, wohin geht, dann sagt er, das wäre ein Atomsprengkörper wahrscheinlich. Ich bring meinen Freunden an der Front Bier. Und dann denken die halt, okay, alles klar. Das hat ein bisschen was von so dem Klischee von der Zivilfander, der so ein Batik-Shirt an und so, habt ihr was zum Rauchen? Wobei der eigentlich das Gegenteil ist, ein bisschen, ne? So, ja, klar. Er verkörpert es authentisch, obwohl es nicht stimmt, aber der Zivilfander ist genau andersrum. Ja, genau. Ja, unglaublich. Also, Boarding, dann etwas Smalltalk bei röhrenden Turbinen und wieder hat Chick unfassbares Glück. Zwei der Soldaten, die mit ihm an Bord gehen, sie sind aber in derselben Kompanie wie Sergeant Rick Duggan. Die kommen gerade aus dem Lazarett und sind auf dem Weg zurück an die Front. Und Chick kann sein Schwein kaum fassen. Zwei von der Liste hat er schon, der dritte ist jetzt quasi lokalisiert. Alter, und witzig oder interessant, die Hälfte der Zeit, die er Landurlaub hat, ist jetzt schon rum in dem Moment. Und es sind auch nur noch 10.000 Bier im Rucksack. So, da hatte ich jetzt hier nach dem Kasten Bier, dem nächsten Kasten Bier sind nur noch zwei Kästen Bier übrig. Die Anmerkung, dass er selber nur Essbier trinkt, das er vor Ort gekauft hat, aber das wisst ihr ja jetzt schon, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Nein, da haben wir gut zugehört. Oder soll ich es nochmal wiederholen, dass er selbst immer das Lokal gekauft hat? Das habe ich mir gemerkt. Okay. Und auffüllt. Als Chick jetzt da auch an Bord von seiner Mission berichtet, bricht einer der Soldaten in schallendes Gelächter aus, während der andere die Konversation peinlich berührt einstellt. Der zweite versucht dann sogar, seinen Kameraden davon abzubringen, weiter mit Chick zu reden und da redet ihm auch, macht ihm relativ klar, dass er nicht möchte, dass der andere ihn mitkommen lässt. Mhm. Also, okay. Der lässt sich aber nicht irritieren. Sie landen jetzt dann mit der Maschine in Pubai, 10 Meilen südlich von Hue an der Küste. Pubai, nicht Dubai. Pubai. Okay, alles klar. Das ist der kleine Bruder von Sie Dubai. Sie zählen einfach noch einen Krieg in einem völlig anderen Land an. Und Chick läuft jetzt den beiden GIs dann einfach im Abstand von 7 bis 8 Metern hinterher, weil der andere eben nicht möchte, dass er mitkommt, aber er latscht ihn einfach hinterher. So, die zwei GIs steigen jetzt in einen Lastwagen und Chick rennt ebenfalls hin. Der Lastwagen ist aber schon losgefahren, aber er kennt das internationale Zeichen für anhalten, ich möchte einsteigen. Er klopft einfach hinten an den Lastwagen, also hält er an. Chick steigt ein, dann klopft er 2-mal gegen den Wagen und dann fährt er weiter. Weiter geht's. Geil. Easy, ja. Die Fahrt endet an der Landing Zone Tombstone. Klingt schöner Name für ein Urlaubsziel. Eben. Es ist ein Friedhof neben einer französischen Kirche, was ich auch nicht so ganz parat hatte. Also die Franzosen waren vorher sehr verbreitet in dem Land. Also es gibt sehr viel Überbleibsel aus der französischen Zeit. Der heißt nicht Director's Cut, sondern irgendwie anders. Von Apocalypse Now kommt da tatsächlich eine längere Passage. Redux, glaube ich, ne? Im Redux, genau. Ja. Kommt eine längere Passage mit Franzosen vor. Ah, okay. Tatsächlich, ja. Also die tauchen in der Geschichte auch mehrfach auf. Ich habe es jetzt nicht immer erwähnt, aber da wollte ich einmal das angemerkt haben. Zumindest. Einmal noch. Also an dieser Landing Zone Tombstone stehen 16 Helikopter und schick erfährt, dass einer davon ihn an die Front zurückbringen könnte. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Vietnam ist der erste Helikopterkrieg sozusagen, also der, wo ja, man zum kennt ersten halt Mal wirklich Mash, ne? Now und Co. Mash halt irgendwie, aber das war halt, aber dass der erste war, in das keinem war Krieg vorher war das ein Ding. Wirklich? Das war der erste okay, Krieg, wo das ein Ding war. Oh. Die hatten 12.000 Helikopter in der US Army im Einsatz. 12.000. Wow. Mit 40.000 Helikopterpiloten. Das muss man vorstellen, das sind 10% der eingesetzten aber, Soldaten. Ja, aber waren halt auch was für eine Infrastruktur, da immer notwendig ist dazu. Vor allem nochmal, sie haben mit 16.000 angefangen. Mhm. Wie krass die sich einfach verschätzt haben. Ja. Also, Chick weiß, da ist ein Helikopter, der kann mich dahin bringen, wo ich hin will. Jetzt muss er wieder einmal sehr autoritär ins Operationszelt und fragt, ob da einer der Helis um 1800 zu LZ Chain fliegt. Ja, merkt schon, LZ Chain, ja, der hat schon die Lingo. Yes, Sir. Okay, dann schreibt mich auf die Liste. Wer sind Sie zum Geier? Was ist Ihr Rang, Sir? Ich bin Zivilist. Zivilist? Dann sollte ich mal mit meinem Major drüber reden. Also das ist jetzt der Erste, der das nicht einfach so frisst, nimmt, sondern der holt sich jetzt den Vorgesetzten und im nachfolgenden Gespräch bleibt Chick sehr, sehr vage. Mhm. Ich weiß nicht explizit, was er genau gesagt hat, aber er lässt es jetzt, er sagt nicht, ich bin CIA, aber er lässt natürlich den entsprechenden Stellen so viel offen, die Lücken, dass es dem Eindruck nicht schaden dürfte. Er weiß ja auch, dass CIA vor Ort ist. Oder ist, aber davor habe ich so verstanden, also gesagt, bei dem dass er Mal, gar nicht wusste, dass CIA ja auch ein Faktor ist. Beim ersten und dass Mal, jeder das genau denkt so, aber jetzt hat er geschnallt, das dass hat er die jetzt denken, geschnallt. Okay, alles beim klar. Beim ersten Mal war es aus einer Bierlaune raus, ja, ja, hat er sich gedacht, so scheiße, wir kriegen jetzt okay, eh einen Anschiss, ja, ja, dann tue ich jetzt einfach mal, was habe ich zu verlieren? Ja. Sein Schiff ist 100 Meter weiter, so, ja, was soll schon passieren? Okay. So, aber er hat dann im Nachgang verstanden, ah ja, okay, die denken es, oder es kann auch sein, im Film erklärt sie ihm einer der anderen Soldaten, ja, dass das so ist, ne, okay, einer, der vor Ort ist. Ja. Also die wissen das schon. Weil jetzt wird es ja für ihn dann trotzdem im schwierig, Film, weil wenn er sich als CIA-Agent ausgibt und ist keiner und wird dann aufgeregt, dann, weil dann gibt es halt, ja, weil das ist halt dann jetzt auch kein Kavaliersdelikt mehr. Nein, langsam, nein, so. Im Film wird es meiner Meinung nach ein bisschen zu plakativ breit getreten. Da gibt es dann auf der einen Basis einen, der dann selber in die CIA will und der ihn dann immer so, ja, wenn Sie was brauchen und so, dann sagt Bescheid und können Sie ein gutes Wort in Langley für mich einlegen. Okay, und so. Ich glaube, so war es nicht in ja, Wirklichkeit. Ja. Ne? Okay. Aber er hat es geschnallt und er lässt schon absichtlich Lücken, so dass man den Eindruck haben könnte, ja, dass er da natürlich groß genau da sein muss, wo er gerade ist. Mit seiner lässigen Art landet er auch hier auf der Liste, auf dem Manifest und da hilft ihm jetzt natürlich, das haben wir jetzt gerade schon gehabt, dass er die Sprache und Abkürzungen und so das alles kennt. Und auf dem Weg jetzt oder in der Zeit, bis der Heli losfliegt, lädt ihn dann dieser Major sogar noch zum Essen ein. So ein Jackpot quasi, ne? Das ist ein Vier-Sterne-Major und Chick, als er bei den Marines war, da war er Private, als er angefangen hat und 4 Jahre später war er immer noch Private. Also er ist nie irgendwie im Militär zu irgendwas aufgestiegen. Kein Rang. Und jetzt sitzt er hier mit einem 4-Sterne-Major. Das ist so weit und breit wahrscheinlich das höchstrangigste, was du da finden kannst. So, und an einem Punkt in dem Gespräch erzählt Chick dem Major sogar sehr konkret, was er vorhat. Und der denkt natürlich, ja, das ist ein Scherz, das ist irgendwie eine Deckgeschichte, ja. Normalerweise erzählt Chick das nämlich nur, da achtet er wirklich drauf, den niederen Soldaten und immer wenn Höherrangige in der Nähe sind, dann wird er etwas schweigsamer oder ausweichender und so wirklich ganz konkret mit Namen und was er jetzt vorhat und wohin will und so, das erzählt er nur, wenn halt wirklich das Fußvolk in Hörweite ist. So, um 1800 ist dann Zeit zu gehen und Chick im Yui geht jetzt langsam so ein bisschen die Muffe, ja. Der war jetzt bislang noch in freundlichem Gebiet und sie fliegen jetzt aber wirklich übers Kampfgeschehen. So, das schlägt ihm jetzt tatsächlich auf die Verdauung. Boah. Das finde ich spektakulär, dass in dem Buch da ein, zwei Absätze darüber drin stehen, dass er sehr schlimme Gase entwickelt hat, sodass selbst die Piloten es bei offenen Türen im Heli mitbekommen haben. Und einer greift dann ans Armaturenbrett und schaltet die Motoren ab und sagt, so, das war's, das ist nicht auszuhalten. Und der Huey sinkt wie ein Stein Richtung Was? Boden. Und Chick macht sich fast in die Hosen vor Angst. Und dann schaltet der Pilot die Maschine wieder an, lacht einmal dreckig und fliegt weiter. Das ist ja auch ein Boss. Das ist ja ein Boss-Move ohne Ende. Das ist ja der Wahnsinn. Aber dass wir wieder bei Piloten sind, haben wir einen sehr eigenen Humor und sind ja fast ihre eigene. Na, wie und vor allem, wenn du einen Huey im Vietnamkrieg fliegst, dann musst du einfach entweder so einen derben ja, abgewichsten Humor haben oder du gehst einfach dran kaputt wahrscheinlich. Ja. Ne? Oder aber beides. Dass es so unproblematisch geht, dass du einfach die Rotorblätter ausmachen kannst im laufenden Betrieb und dann wieder. Ich glaube sehr, dass die damals zur damaligen Zeit halt sehr viel du kannst hier machen, was du willst. Es gibt An-Aus-Knopf. Nein, darum geht's gar nicht. Von der reinen Physik her. Ja, ich habe auch irgendwo gelernt, du kannst da auch noch relativ viel machen, wenn gar nichts mehr geht und du bist am Abstürzen, dass du noch ein bisschen Dinge tust, dass du nicht einfach nur wie ein Stein runterfällst, sondern durch die Eigen, oder sozusagen, ist ja ein bisschen wie, wie heißen diese, diese Nasenzwicker von Bäumen. Weißt du, was ich meine? Ja, ist exakt das. Von so, nein, nein, aber dass diese Blätter, die runterfallen, ja, also diese Samen, die drehen sich ja auch, dass die schön vom Wind weggetragen werden. Ja. Und gleiches Prinzip kannst du wohl mit einem Hubschrauber machen. Kein Militärexperte, da müssen wir eher unsere Mehrheitswend so fragen. Bodenkreisel. Dass du, naja, dass sozusagen dadurch, dass sich das dreht, du ja, das langsam du ja, das versuchst du ja zu vermeiden eigentlich, dass sich das zu, aber. Nee, nee, die Rotorblätter nicht. Die Kabine. Ich hatte jetzt meine Kapsel von meiner Wasserflasche genommen. Sorry. Ja. Die lag um das da zu demonstrieren und dann ja, lag die einfach. Richtig. Okay. Landing Zone Jane liegt in der Quang Tri Provinz und das klingt auch wie eine Matratze. Und der Chopper geht runter, alle springen raus und dann hebt er gleich wieder ab. Das ist wie im Film, wie ihr euch das vorstellt. Ne? Mhm. Und da taucht jetzt ein Sergeant Major auf und der will wissen, wer Chick ist, was der Zivilist hier soll. Ne? Der komisch gekleidete Typ da. Und der zweite Soldat aus dem Flugzeug von vorhin, der antwortet sofort: Keine Ahnung, wir haben nichts mit ihm zu tun, er ist uns einfach nachgelaufen. Ich bin unschuldig. Chick versucht es einmal mehr mit Ehrlichkeit. Und der einzige Typ weit und breit mit einem Stern auf den Schulterklappen, der ist maximal amüsiert. Ja? Und jetzt sagt er, also Duggan ist draußen bei, ich weiß nicht genau, es war im Original ein Ambush-Post. Ich weiß nicht, ob die da einen Hinterhalt gelegt haben. Das war im Prinzip aber so die am weitesten, am nächsten am Gegner dran sind, die yeah, wirklich ganz vorne, ne? Yeah. So ein Vorstoßposten oder so vielleicht, ne? Also das ist kein Posten in dem Sinn, dass die da irgendwie eine Hütte oder irgendwas, sondern die haben sich da halt irgendwo im Dreck ein bisschen eingegraben, mhm, und die sind wirklich ganz vorne dabei. Und da ist dieser Rick Duggan, den er jetzt sucht. Boah, es ist hart. Und der kriegt auch jetzt keinen Nerv dafür, würde ich mal behaupten. Der kriegt jetzt den Befehl via Funk, dass er zurückkommen soll. Komm mal bitte. Und er fragt das noch, lohnt sich. Also im Film wird es auch sehr dramatisiert, ne? Das heißt, wirklich so, die schießen hier auf mich so und dann rennt er durch das Feuergefecht zurück zur Nein. Also so ist es im Film. Nein, so ist es im Film. Ich glaube, es wäre so bitter, wenn er einfach erschossen würde, ja, nur weil er wegen warmen Bier ja, zurückläuft. Dann kommt zurück, ja, ich habe Zöliakie, ich kann nicht kein Bier trinken. Ich bin mit Budweiser komplett zufrieden gewesen. Ja. Also was im Film und im Buch aber gleich ist, ist, dass Chick sich jetzt unter einem Poncho versteckt. Also dann erschreckt er ihn zu Tode. Die hocken jetzt in so einem Fuchsloch. Ne? Wisst ihr, was ein Fuchsloch ist? Es ist einfach ein Loch, das die in die Erde gebuddelt haben, wo sie sich halt vor dem Soldatenfeuer, Feindfeuer verstecken. Ja? Da hockt er jetzt unter einem Poncho. Und wartet darauf, dass sein Kumpel von der Front, erschrecken von oder der Front der kommt. Stellt euch vor, also das, die ganze Situation nochmal. Stellt euch, die haben so einen großen Kreis, kannst du dir vorstellen, in dem alle amerikanischen Soldaten sitzen, ja, in einem gedachten Kreis und da gibt es so einen Perimeter außenrum und jeder, der in diesen Perimeter kommt, der wird erschossen. Ja. Sorgen die da und da wird jetzt einer quasi zurückkommandiert, um irgendwo etwas weiter im Inneren des Kreises. Warmes Bier abzuholen. Das ist so absurd. Wie lange das auch geschüttelt ist. So, er kommt jetzt zurück, meldet sich bei seinem Vorgesetzten. Sie wollten mich sehen, Sir? Und er sagt, nein, der Typ da drüben wollte Sie sehen. Und dann springt Chicky unter dem Poncho hervor. Und Rick springt fast die Augen aus den Höhlen. So, was zur Hölle? Ja, im Film wird er dann ultra sauer. Ja, das verstehe ich sehr. Ich spüre das auch. Im Buch ist nicht die Rede davon, dass er sauer wird, glaube ich. Also Chick drückt ihm jetzt eine Dose Bier in der Hand und erklärt ihm, was er hier will. Und alle, die rumstehen, die wirren hysterisch vor Lachen. Ja. Das ist ja auch echt super absurd. Der Sergeant befiehlt Rick nun, den Zivilisten, Trinken Sie dieses Bier. Der ja nun wirklich nicht hier sein sollte. Also der muss sich jetzt um den kümmern. Der ist jetzt Ricks Verantwortung. Und Rick gibt jetzt Chicken den Poncho mit den Worten, hier, zieh den Poncho an. Dein Outfit ist wie ein Schild, auf dem steht, erschieß mich, ich bin aus New York. Chick hat überhaupt keine Ahnung, also die ganze Situation, er kann es überhaupt nicht einschätzen, ne? Wie gefährlich und was da hier gerade. Jetzt zum ersten Mal, dass er wirklich im Kampf ist. Er fühlt sich wahnsinnig unwohl. Ja, ach nee. Ja, er steht mitten im Kriegsgebiet. Sag mal, zurecht, würde ich sagen. Ja, womit? Mit Recht. Und die Kameraden von Rick wundern sich, dass Chick hier ist, obwohl er nicht müsste, ja? Also die fragen ernsthaft, ist er aus der Klapse ausgebrochen? Nee. Ja, weil die können es einfach nicht glauben. Und so, nein, er zeigt nur seine Unterstützung und noch viel besser, er hat Bier mitgebracht. Jetzt dürfen sie es nur leider gerade nicht trinken. Die sind jetzt wirklich ja gerade im Dienst, im Kriegseinsatz an der Front. Völliger Wahnsinn. Aber sie dürfen 100 Fragen stellen. Also die hocken jetzt in ihren Fuchslöchern und reden über Football, über Mädchen, über Musik und ja. Was für Bier das Beste ist. Über sie pfeifen halt die Kugeln weg. Ja. Die Geschichten reichen bis weit in die Dunkelheit. Chick muss jetzt in einem Foxhole schlafen Und einer der Soldaten bietet ihm dann sogar eine aufblasbare Luftmatratze an, was irgendwie mega nett ist. Ja. Ein anderer gibt ihm ein 45er und Chick lehnt den aber dankend ab. So, will er nicht, hat er irgendwie eher Angst, jemanden von einem zu schießen. Er macht in der Nacht kein Auge zu, logischerweise. Und plötzlich weckt auch in der Nacht einer der GIs Chicks Freund Rick und sagt, wir brauchen das Nachtsichtgerät, wir haben Bewegung im Perimeter. Und tatsächlich rückt die NVA in der Nacht an und Rick versucht es gegenüber Chick runterzuspielen. So, ja, passiert so jede Nacht. Aber wenn die uns jetzt überrennen, dann nimmst du deine Beine in die Hand. Aha. Und zeigt grob in die Richtung, in die er soll. Und dann drückt er ihm noch einen Granatwerfer in die Hand. Aber lass auf keinen Fall das Bier zurück. Weil das die einzige Waffe ist, die er neben seinem Sturmgewehr bei sich trägt. Weiß auch nicht, ob das die beste Idee ist, aber ja, okay. Rick funkt die Basis an und bittet um Beleuchtung und dann macht es Fump und dann schießen die so Flares quasi mit dem Mörser über das Gebiet und dann sehen die... So eine Art Leuchtrakete. Genau, dann geht es so wie ein kleines Feuerwerk und es erhält den... Das ist tatsächlich eine schöne Szene im Film, da siehst du wirklich dann so den ganzen Dschungel und da siehst du dann die ganzen Köpfe und dann geht der Schusswechsel los. Ne? Also alle schießen aufeinander und Chick macht sich wirklich innerlich bereit, dass er jetzt gleich losrennen muss. Aber nach einer Weile hören die Schüsse auf und es kehrt wieder Ruhe ein. Und am nächsten Morgen gehen dann so eine Abordnung der Soldaten in den Dschungel und sie kehren wortlos zurück und es ist eine angespannte Stimmung und Chick versucht jetzt so ein bisschen irgendwie lockere Sprüche, so was gibt's zum Frühstück und irgendeiner gibt ihm dann eine Dose Bohnen und eine mit Fleischbällchen, dazu Instant-Kaffee und dann gibt sein Kumpel ihm noch den P38. Die Pistole? Das ist ein Dosenöffner, der genau 38 okay. Umdrehungen braucht, um eine Dose zu öffnen. Okay. Deswegen heißt der P38. Ah, ich lieb dieses Detail. Und an diesem Tag muss er mit Rick dann auf Patrouille gehen. Glücklicherweise 38 Umdrehungen, das ist ja scheiß viel. Ja. Naja, das sind, ich vermute, das sind diese, du hältst sie gerade, stichst von oben ein und dann dieses Grip, Grip, Grip. Ich hätte hätte ich gedacht. So. Nee, das glaube ich nicht, weil die sind nicht so robust und die kriegst du nicht so klein gebaut. Ich glaube, das sind schon wirklich diese, wo du von oben reinstichst naja, und dann aber, so seitlich hebelst. Aber das sind ja, da machst du ja wirklich viel Wegumdrehungen dafür, dass sich dann ein kleines Rad, das ist ja übersetzt, dass sich dann ein kleines Rad dann dreht. Also da musst du schon wirklich relativ viel drehen. Ja. Okay. Deswegen hatte ich es vornehmen. Hatte ich vor Augen, aber keine Ahnung, was jetzt da richtig ist. Alles klar. Aber, also das ist das Aufregendste zum Glück, was an diesem Tag passiert, der Dosenöffner. Naja, vielleicht dann noch der Moment, in dem sich Chick beinahe an einen Haufen Elefantenscheiße setzt, weil tatsächlich benutzten die Nordvietnamesen Elefanten, um Munition zu transportieren. Keine Bären. Und an diesem Abend ist dann endlich Zeit, um das Bier in seinem Rucksack auszupacken. Und weil die GIs am nächsten Tag dann weiterziehen müssen, also noch näher an die heiße Zone, wobei ich nicht weiß, wie man da noch näher rankommt, weil die sind schon wirklich sehr nahe dran, sorgt dann Rick dafür, dass sein Freund einen Platz im Helikopter kriegt, der dann zwar nicht zurück nach Süden fliegt, aber immerhin nach Osten und raus aus der unmittelbaren Schusslinie. Also, Verabschiedung, ist vielleicht auch ganz froh, dass er das hinter sich gebracht hat, heil und hier wieder rauskommt. Und der Heli setzt Chick jetzt aber irgendwo im Nirgendwo ab, ja. Der sagt ihm noch eine grobe Marschrichtung, aber da ist erstmal nix, ne? Und er läuft jetzt einfach los in der Hoffnung, dass da irgendwo ein weiterer Heli ist, der ihn dann weiter nach Süden fliegen kann. Er hätte eigentlich schon vor einem Tag zurück bei seinem Schiff sein sollen. Und er hat immer noch Bier im Rucksack. Er trampt jetzt zum nächsten Flugfeld. Also unterwegs gibt es dann wieder so Wege, wo dann auch hin und wieder mal ein Jeep vorbeifährt und er hält wirklich einfach den Daumen raus, wird von den nächsten GIs mitgenommen. Die wollten ihn erst stehen lassen, weil sie dachten, er wäre ein Franzose. Dann ruft er ihnen irgendwas hinterher und dann merken sie, ah, er ist ein Amerikaner, dann halten sie an und sammeln ihn doch tatsächlich ein. Salut! Am Zaun zum Flugfeld, ich fand das auch so ein bisschen ein fies diskriminierenden Fakt und habe mir gedacht, ja, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Wow, beim Jürgen, ich mach Urlaub in Frankreich, ist bestimmt nett. Ah, Franzosen nehme ich nicht mit. Nein, ich bin ja in meinem Unmut gegenüber Franzosen schon sehr gesänftigt und gemäßigt. Ja, sogar dein geliebtes Kind jetzt. Ja, ich war im Urlaub in Frankreich vor, weiß gar nicht, ein paar Jahren. Ja, aber da hast du ein bisschen geschimpft. Deine Toleranz ist wirklich infinit. Ja, ich habe geschimpft, dass die mich dann auf Deutsch angesprochen haben, obwohl ich ein astreines Französisch ausgepackt habe. Chemabel, Jürgen. Je voulais de... Pommes frites, glaube ich, habe ich gesagt. Und dann haben die gesagt, 4 Euro bitte. Das fand ich schon, da fühlte ich mich etwas gedisst. Aber auf der anderen Seite, er hat A, dich verstanden und B, wollte dir entgegenkommen, indem er in deiner Sprache antwortet. Ja, oder wahrscheinlich unvorstellbar. Über mich lustig gemacht. Oder der konnte selber nicht Französisch, das war meine Theorie. Das wäre das Allerwichtigste. Ja, der hat sich auch gedacht, so kein Franzose sagt Pommes frites, alle sagen nur Fried. Ja, mir war dann schon klar, dass Pommes frites nicht das Richtige war. Aber ja, fachlich ist es ja richtig. Ich habe Pommes bekommen, von daher war's. Ja. Der Erfolg super. Gibt mir recht, aber mir ist genau das Gleiche, oder also im übertragenen Sinn nochmal dasselbe passiert, als ich nach der Rezeption vom Campingplatz gefragt habe. Also genau die gleiche Situation, Frage auf Französisch und Antwort auf Deutsch. Aber wie viele Leute kenne ich, die nicht muttersprachlich Deutsch sind, die sagen, es ist in Deutschland zwar sehr nett, dass so viele Leute auch in ziemlich gutem Englisch antworten, aber wenn sie halt irgendwie auf jetzt nicht perfekt im Deutsch anfangen und die Leute sagen, ah, du kannst bestimmt Englisch, ich rede sofort auf Englisch mit dir, so, dann wird aber halt dein Deutsch nicht besser, wenn du nicht Deutsch-Konversation betreibst. Von daher, ich glaube, das fühlen auch viele andere Leute. Ja, ich weiß aber nicht, ob das, ja, egal. Ich fand das, ich fühlte mich gedisst an der Stelle. Aber guck mal andersrum. Vor noch so, würde sagen, 25 Jahren, war es in Frankreich überhaupt super hart, auch mit Englisch durchzukommen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sprechen die ja sowieso gar nicht gerne was anderes als Französisch, ne? Das macht es ja eigentlich noch schlimmer. Ja, aber ich glaube einfach, dass da jetzt so die Next-Generationen da lockerer werden in die Richtung, was ich ziemlich cool finde. Ja, also meine Tochter war sehr froh, dass die Gastfamilie mal, ich glaube, 6 Jahre in Deutschland gewohnt hat. Also die sprechen eigentlich ganz gut Deutsch. Als ich Frankreich-Austausch hatte, hatten sie einen, wie alt wird denn der gewesen sein? 2? Der hat ungefähr meinen Wortschatz, mit dem habe ich mich verstanden. Oh Gott, ist das niedlich. Ja, aber das war auch sehr süß. Ein kleiner Franzos. Isst und so sagt irgendwie, show. Und ich so, ah, ihm ist das Essen zu warm, das verstehe ich auch. Oh, wie schön. Also ich ganz so schlimm war es nicht. Als bei meiner Schwester Frankreich-Austausch war, also das ist ja wirklich schon einige Jahre her, da kann ich mich noch erinnern, die hat gar nichts anderes gesprochen. Die hat wirklich nur Französisch gesprochen. Ja. Kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Ich habe doch erzählt von diesem, also jetzt nicht im Podcast, aber ach, alle, die zuhören, wenn wir jetzt gerade eben über Frankreich reden, ganz kurz nur eine kleine Empfehlung. Es gibt das FIEF, das ist so ein deutsch-französisches Austauschkulturprogramm. Ah, und das wenn haben wir beim Kaiser besprochen. Genau, ja, ne, genau, deswegen nicht vor Kamera oder Mikrofon. Jetzt sind wir drauf gekommen. Wisst ihr, was auch so kulinarisch ist wie der Kerscher hier? Frankreich. Frankreich, ja. Also wenn ihr irgendwie mal Zieht Bock doch wieder habt, den Krieg gegen uns, wenn sie das hören. Eure Kids oder selber mal irgendwie so mit Frankreich Austausch zu machen und vielleicht so auf Kultursachen Lust habt, guckt euch das an. Da gibt es für vergleichsweise kleines Geld schöne Austauschdinge. Also Austausch heißt halt einfach, in der Regel, man fährt nach Frankreich, trifft sich dort mit französischen wie auch deutschen Leuten und macht dort Kulturdinge. Aber kann ich da mein Kind abgeben und krieg dafür eine... Nein, du kriegst nichts zurück. Also, achso, nein, aber das, ich wollte jetzt einen Scherz machen, dass ich so eine 18-jährige Französin kriege. Wow. Nicht nur das war ein böser. Nicht nur Menschenhandel, auch noch ein Menschentauschring. Es tut mir leid, es ist einfach nur ein ganz, ganz gemeiner Witz gewesen. Ja, den könnten wir jetzt rausschneiden, aber es ist jetzt eh schon live im Internet. Eben. Geil. Ich wollte sagen, ich glaube, die Folge schneide ich einfach überhaupt nicht und leg dann einfach noch das Video drüber. Oder drunter. Oder drunter. Am Zaun zum Flugplatz wird Chick jetzt aufgehalten, weil die GIs dort Befehle haben, explizit keine Zivilisten aufs Flugfeld zu lassen. Weil sich schon rumgesprochen hat. Er diskutiert jetzt eine Weile mit ihm, dann setzt er wieder seine Autoritätsstimme ein und sagt, ruf den OD an, ich muss mit ihm sprechen, ich muss in dieses Flugzeug. Und dann läuft er einfach los in Richtung wieder von dem Operations-Zelt. Die Soldaten schlucken das aber nicht einfach so. Sie lassen ihn dann schließlich zwar doch ins Zelt, aber sie haben immerhin ihre M16 im Anschlag und auf seinen Kopf gerichtet. Im Zelt hat Chick dann keine Schwierigkeiten, den verantwortlichen Soldat zu überzeugen, dass er mitfliegen darf, denn der ist zufällig auch Ex-Marine und die verstehen sich so auf Anhieb. So, den kann er wieder mit so eine übliche Art überzeugen. Also darf ich finde es schockierend, wie viel davon abhängt, ob er sympathisch rüberkommt. Ja, ist krass. Also ich hätte halt echt gedacht, dass im Militär das einfach viel härter reguliert ist, so. Ja, ist nicht auf der Liste, kommt nicht mit. Aber in einem Kriegsgebiet, naja, wo du ja jeden nur, Tag offensichtlich auf, ist es ja so, auf veränderte Dinge reagieren musst und irgendwie, da musst du ganz viel auch, glaube ich, einfach. Es gibt ja den, jetzt habe ich den Begriff vergessen, irgendwie den Commander's Intent oder den Order. Irgendwie, also dass, wenn du, dass wenn du einen Befehl kriegst, dass es gar nicht, also ohne heute, Befehl geht, sondern die Absicht? Ist heute gar nicht gängige Praxis, den Befehl wirklich explizit auszulegen, sodass du wirklich nur den Befehl befolgst und nichts anderes, sondern dass du den Intent dahinter, also die Absicht dahinter erkennst und danach handelst. Irgendwie agile. Das ist, ja, ich glaube, das ist Agilität im Militär, das ist aber, glaube ich, heute tatsächlich gängige Praxis. Ich weiß nicht, wie es im deutschen Militär ist, aber ich meine, dass das im amerikanischen Militär mittlerweile... Das klingt ganz furchtbar. Also ich bin nicht für Krieg. Klingt, als könnte jeder tun, was er will. Ja, naja, wirklich. Also ich glaube, also Krieg ist scheiße und Militär ist halt leider etwas, was in der Geschichte notwendig war. Aber also das klingt wirklich furchtbar. Die Details dazu würde mich interessieren, weil dann kann ja jeder interpretieren, was er da raushören will. So. Aber ich muss auch ein bisschen. Ja, aber das ist ja, das, es gibt ein schönes Subreddit, das heißt Malicious Compliance. Und da ist genau das andere, wird da immer gefeiert, wenn sich jemand genau wirklich das, was buchstäblich an die Anweisung hält, egal wie ja, aber im daneben Militär, es ist. Im Militär werden die ja gebrochen, damit sie sich explizit an die Anweisung halten. So. Ja. Also wenn du halt irgendwelche Horden von Menschen aber keine anstürmen Ahnung, wenn lässt du halt den und Befehl die hast, vorherigen fünf Reihen sind schon komplett gefallen, dann werde ich halt nicht hinterfragen, ob ich, also weißt du? Es geht ja nicht um hinterfragen, aber weißt, wenn du jetzt den Befehl kriegst, das Munitionslager zu bewachen und das Munitionslager wird aber hinter dir in die Luft gesprengt, bleibst du dann noch 3 Tage hocken, weil du keinen anderen Befehl kriegst. So. Also es geht schon um eine gewisse Vernunft bei der Befehlsannahme. So, und das ist, glaube ich, tatsächlich mittlerweile so. Ich habe verstanden. Ich muss ein bisschen an die Story denken und jetzt überlege ich, ob das mit Nick war. Nee, ich vermute es nicht. Aber von so einem Social Engineer Typ, also jemand, der sich ein bisschen so, ich sag mal, menschliche Schwachstellen zunutze macht, der hat nämlich so Quatsch gemacht, wie zum Beispiel irgendwo nachts in ein Footballstadion ranzugehen. Und dann auch oben in den, ich sag mal, in diesen schicken Lounges rumzulaufen. Und da kam halt irgendwann ein Security-Typ. Oh, da muss ich gleich noch was erzählen. Und hat mal halt so ein, ich hab mich auch eingeschlichen. Jetzt, vor das Stadion. Ja, jetzt ist hier mal Schluss. Da. Wirklich? Alter, Jürgen, Los, jetzt. Danach, würde ich sagen. Und hat er nämlich auch gesagt so ein, ja, alles klar, aber das ist mit ihm Vorgesetzten abgesprochen, dass ich hier sein darf. Und er so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich rufe die jetzt an. Ja, aber es ist nachts um 2:30. Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, das hast du schon mal erzählt. Und dass er dann. Es wird nicht, ist trotzdem eine gute Idee. Ja, dass er dann. Ich erzähle trotzdem zu Ende für alle, die es jetzt nicht parat haben. Dass dann in dem Moment, wo die Wache auch wirklich das durchgezogen hat mit, nee, ich klingel jetzt meinen Vorgesetzten nachts um 2:30 rausgeklingelt hat, dann einfach das Telefon in die Hand genommen hat, den Hörer wahnsinnig fest aufs Ohr gedrückt und hat gesagt so, ach so, hi, Name hier einfügen. Ach ja, nee, gar kein Thema. Ja, nee, alles gut, bla, alles klar, na dann, bis morgen. Yeah, kein Problem, sorry, dass ich dich rausgeklingelt habe. No. Bis dann, ciao, aufgelegt hat, ihm das Telefon in die Hand gedrückt hat, gesagt, ja, denke ich mal, ciao und einfach strammen Schrittes gegangen ist und bis die halt wieder zurückgerufen hat, war der halt weg. Und wie hast du es gemacht damals? Jetzt bin ich gespannt. Und wann war das? Ich war einfach in der Loge beim Spiel letzten Sonntag. Mit Ticket? Mit Ticket. Ich wurde, eingeladen. Ach so. Das frage ich mich auch. Ich habe tatsächlich, wir haben gefragt, ob wir mit der E-Sport-Mannschaft mal irgendwie was zusammen machen können. Und jetzt verhandeln wir gerade über, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, das ist vertraulich. Aha. So. Und dann hatte ich einen Anruf, ob ich nicht das Spiel am Sonntag anschauen will in der Loge. Und dann habe ich gesagt, super, das ist mein Hochzeitstag. Ich komme, ich bringe noch, einen Arbeitskollegen mit. Und dann, nicht seine Frau. Und dann Jürgen. Scheidung läuft. Und dann haben wir überlegt, ach ja, wir können doch am Hochzeitstag was zusammen machen. Dann habe ich meiner Frau ein Ticket für Annika und Emil im Familienblock gekauft. Aber, also, und du warst in der Loge dabei. Alter, was bist du für ein geiler Ehemann. Und dann habe ich aber noch einen Anruf gekriegt. Oh, wir haben nochmal 2 Tickets. Wollen die nicht auch noch in die Loge kommen? Alter, das machen sie bestimmt. Nee, die verkaufe ich. Und dann war ich mit meiner Frau und meinem Sohn in der Viertelloge und meinem Arbeitskollegen. Das ist ja absolut fantastisch. Habt ihr mitgekriegt, dass irgendwelche Fürth-Fans den Nürnberger... Nein, nicht beim Spiel gegen Nürnberg, später. Aber im Nürnberger, also bei einem Derby, also sprich Nürnberg hat gegen Fürth gespielt, hier lokale Fußballmannschaften, dass irgendwelche Fürth-Fans offensichtlich auf dem Nürnberger Fernsehturm hoch sind und dann Plakat angebracht haben. Da war ich früher mit meinen Eltern öfter. Ja, das ist aber nicht mehr, nicht mehr offen. Ja. Ich würde da gerne mal hoch. Ja, das würde mich auch interessieren. Also wenn ihr irgendwie da mal Kontakt habt, da mal hochzugehen. Fußball finde ich jetzt nicht so interessant, aber da mal auf die Fernseher. Ich finde Fußball auch interessant. So, ich hatte keine Ahnung, in welcher Liga die spielen oder ich kannte keine. Aber tatsächlich musste ich dem Event musste ich schon sagen, das war ein schönes Event. Also schön in der Loge da zu essen mit dem, also ich war nicht in einer Privatloge, wo man dann zu viert hockt, sondern in einer großen und da gibt es auch ja mehrere. Also da gibt es irgendwie die untere, die günstigeren und die mittlere und dann oben gibt es dann die kleinen, wo dann die lokalen Unternehmer und so. Der Fürther Bürgermeister. Naja, und Uwex zum Beispiel hat da eine Loge. Aber gegen wen haben die gespielt? Gegen Elversberg. Ah ja, okay, gut. Aber eine Frage noch, habt ihr auch wirklich das Spiel dabei geguckt? Weil viele Leute, wurde mir erzählt von Leuten, die da schon Gastro gemacht haben, Viele gehen dann nur zum Essen und genau, zum Netzwerken hin. Genau. Das sind so viele junge Familien auch und so, wo dann ja, so die mit den Kindern drin hocken und fort drauf. So Stadionhopper und er macht jetzt nur Loungenhopper. Das wird sein neuer Podcast. Eben, das wird mich schockieren, wie sonst nichts Zweites. Tatsächlich ist der Sport nach wie vor nichts, was mich jetzt groß begeistert, aber das war aber sehr, Lounge, das war sehr kurzweilig und das fand ich als Event, außer wir haben gefressen wie die Blöden, ey. Das war, da gab es halt, vorher gab es irgendwie ein riesen Buffet, dann gab es in der Halbzeit nochmal irgendwie was zu essen und am Ende gab es noch irgendwie Dessert dann nach dem Spiel. Also konnte dann wirklich in drei Gängen dich da durch, das war echt Hammer. Aber cool, das ist einfach so, ja, und wie haben sie gespielt? Keine Ahnung. Sie haben 4-1 verloren, das war auch noch interessant, es ging ein bisschen, ist ein bisschen was passiert zumindest. Und da ich hier für keinen groß war, war das Ganze. Ich muss an der Stelle immer, und das habe ich auch schon erzählt, das Krasseste, was ich jemals im Fürther Stadion, also ich bin ja Nürnberg-Fan, bin ja im Max-Morlock-Stadion, das ist ja meine ehemalige zweite Heimat, aber in Fürth war ich nur ein paar Mal. Aber unter anderem gab es da ein Spiel, die deutschen Allstars gegen die italienischen Allstars. Allstars oder Allstars? Habe ich das noch nie erzählt? Die haben quasi eine Weltmeister von beiden Nationen, aber halt 50 plus. Also da war halt dann, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann hat da gespielt, Buchwald irgendwie, sonst wie, mit 50 gegen Andrea Pirlo, Gattuso und Luca Toni und sonst wie. Und das war der Wahnsinn. Und vor 7000 Zuschauern im Fürther Kleeblattstadion. Und ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum das ausgerechnet in Fürth war. Da war nicht mal annähernd ausverkauft. Also es war absurd. Wir haben aufs Spielfeld, der Gabriel, der Simon, der Domko und ich waren da und wir haben dem David Odonkor, der damals diese legendäre Flanke geschlagen hat, daher kennt man den, haben wir wirklich reingerufen und die haben uns vom Spielfeld geantwortet, weil so wenig Stimmung war, weil so wenig Leute da waren. Also eine der krassesten Geschichten jemals erlebt. Es war der italienische Fußballverband und der DFB das haben irgendwie. Ich kann schon teuer die ganzen Leute. Es war absurd. Ich kann immer. Es ist auf YouTube. Guckt einfach mal selber. Ja. Und dann schauen wir, wie der Dominik dem Odonkor was reinruft. Das war großartig. Und was habt ihr ihm reingerufen? Es ist ja. Wir lieben dich, Odonkor. Fußball ist ja. Das ist ja wahrscheinlich. Habe ich da einfach nie den Zugang dazu gefunden, weil ich keinen Zugang zu diesen Geschichten hatte. Das ist ja wie mit Whisky. Ja, du mir schon sagst, dass du Fußball verabscheust. Nee, ich verabscheue Leute, die Fußball mögen. Ja. Das ist was anderes. Also auch dich. Das ist ja wie mit Whisky, ja. Das ist entweder, das ist Schnaps und der schmeckt jetzt vielleicht nicht besonders gut, aber wenn du anfängst, dich mit der Story von den einzelnen Destillen irgendwie zu beschäftigen, so, dann hast du eine Geschichte dazu so und damit wird es interessant. Und tatsächlich hatte ich auch eine Stadionführung dazu. Hier, Henry Kissinger. Und das macht es dann schon auch interessanter, ne? Wenn du halt dann weißt, dass Fürth die erste Mannschaft war, 1922, die Barcelona schlagen die auch konnte. Erzählen können. Ja, aber das ist halt. Aber der Henry Kissinger, wenn du es erzählst, ist es halt ein Henry langweiliger Fakt. Ah, ja, fick dich. Aber wenn ich im Stadion stehe und da gerade durchgeführt werde Gänsehaut, und danach noch Gänsehaut, Buffet in der Loge, Gänsehaut, in der Loge ansteht, Gänsehaut, dann ist das halt was anderes. Ja. Das ist, ich könnte in der letzten Folge, kann ich jetzt nochmal eine Kollegin nennen, die ich noch nie genannt habe, die Milena. Die Milena hätte mich beinahe wieder zum Fußball bekehrt. Aber beinahe. Aber warum bist du weg von, oder? Weil der 1. FC Nürnberg meiner Seele sehr tiefe Narben verpasst sehr hat. Sehr sympathisch. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, ich hatte einen Arbeitskollegen, der war Nürnberg-Fan und du hast immer, also ich musste nie nachgucken, wie ich in Nürnberg gespielt habe, du hast es immer an seine Mimik und Gestik gesehen am Montag. Und ich sag mal, sich Nürnberg dafür auszusuchen, ist irgendwie für niemanden schön in diesem Umfeld. Ist für niemanden schön. Niemand will das. Ja, ich fand's auch lustig, ja. Ich habe dem, die haben dann 4-1 verloren und ich habe beim Gehen, waren wir noch im Fanshop und habe ich ihm gesagt, also ein Trikot kaufe ich dir nicht, aber einen Schal würde ich dir kaufen. Und gesagt, du hast einen Schal gekauft? Nee, der hat gesagt, nö. Dann haben wir keinen Schal gekauft. Was, wieso nö? Der wollte keinen. Nein, sein Sohn. Ach so, ich dachte, der Typ wollte dir keinen verkaufen. Was? Ach so. Ich habe jetzt gedacht, dass der dir keinen verkaufen wollte. Nein, ich sehe dir an. Ich gucke in deine Seele und ich sehe, dass du mit Fußball nichts zu tun hast. Du bist kein Glubberer, Geweide. Ich habe mir tatsächlich gestern Nacht um 3.30 Uhr habe ich mir zum ersten Mal seit 20 Jahren mal wieder ein Nürnberg-Trikot bestellt. Gestern Nacht um 3.30 Uhr. Soll ich fragen? Oder? Gestern Abend. Bis um 3.14 Uhr gewesen wäre, weil das wäre nämlich der dritte Monat, 14. Tag, also ist nämlich, heute ist nämlich auch Pi Day. Ah, und wenn okay. Das noch um 3.14 Uhr. Ja, nee, leider. Oder um 15 Uhr. Der 1. FC Nürnberg hat ein Sondertrikot gestern announced. Hätte diesen, ich jetzt einfach für mich behalten sollen. Mhm. Anscheinend hat es schon mal St. Pauli gemacht, was übrigens ein toller Verein ist. Auf jeden Fall, dass die Frauen und die Herren am Wochenende quasi respektive im gleichen Trikot auftauchen werden, spielen werden, nicht auftauchen. Und dieses Trikot war jetzt irgendwie auf 2.500 Stück oder was begrenzt. Und das hat die Server des 1. FC Nürnberg Fanshops gestern Abend komplett zusammenbrechen lassen und hat sich dann um 3.30 Uhr mal wieder wach war zu nächten, gab es gerade noch ein Trikot für mich zu kaufen und heute Morgen war schon alles ausverkauft. Jetzt hast du ein schönes bauchfreies. Ja, Größe S. Ja. Danke übrigens, Chrissy, dass dir es aufgefallen ist. Ja. Dominiks Muskeln werden hier angesprochen im Chat. Für was trainiert man denn überhaupt? Ja. Naja. Dominik wird hier richtig gespannt. Also, auf jeden Fall ist es dann noch so weit eskaliert, dass ich jetzt meinen Sohn noch zu einem Pfingst-Trainingscamp bei Grödefurt angemeldet habe. Aber ich wollte sagen, hat dein Sohn so Bock auf Fußball? Ja, ja. Ja, der schaut ja auch, hast du gemeint. Ja, also, so. Was heißt schauen? Ja, der guckt sich tatsächlich jetzt so lustige Content-Creator an. Also der interessiert sich jetzt nicht wahnsinnig für Fußball, außer das, was halt seine Freunde in der Schule so erzählen. Da kann er halt immer dann nicht mitreden, das findet er schon blöd. Aber er hat ja kein Rollenmodell, das samstags irgendwie vor der Sportschau hockt. Mhm. Also dieses ganze Fußballgucken, das kennt der so eigentlich nicht. Aber weil du jetzt gerade sagst. Aber er spielt gerne. Also die trainiert jetzt zweimal die Woche und so, der ist jetzt, da ist er voll dabei. Da kann sich der Philipp mit seinem Nachwuchs auch drauf freuen, wenn es dann mal so weit ist, weil die Anna lässt sich jetzt zeigen, was Papa denn für Computerspiele hat. Oh. Weil in der Schule kriegt sie mit, dass Mario total cool ist. Jetzt habe ich ihr alle meine Mario-Spiele gezeigt. Ui. Und jetzt ganz neu hat ihr kleines Schulkamerad erzählt, dass man in Zelda kann man Pferd reiten. Das stimmt. Auf jeden Fall habe ich dann in meiner maßlosen Naivität. In Minecraft kann man ein Schwein reiten. Ich habe ja ein Mr. FPGA, was ich schon tausendmal erzählt habe, und auf diesem Mr. FPGA sind unterdessen alle Super Nintendo-Spiele, die man sich vorstellen kann. Unfassbar geil. Mhm. Auf jeden Fall habe ich hier A Link to the Past, die Super Nintendo, das Super Nintendo Zelda gezeigt. So gut. Habt irgendwie die Prinzessin aus dem ersten Schloss befreit und bla bla. Und meine Tochter lieb wie sie ist, hat gemeint, ja Papa, das war jetzt schön. Aber können wir jetzt das neue Zelda spielen? Und wo ist eigentlich das Pferd hier? So, ja, ich sehe schon. Mal gucken. Ich habe jetzt 2 Jahre lang den Game Pass bezahlt und also den Ultimate Game Pass. Ja. Und kaum hörst du auf, kommt Bluey das Videospiel. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, Minecraft und Rocket League gespielt, die beide nicht im Game Pass drin sind. Also das hat sich jetzt irgendwie, das habe ich jetzt gekündigt und gerade jetzt eine Woche bevor das auslief, hat Lisa Dead Cells. Alter, das ist das so ich gut. Entdeckt. Das ist das, so geil. Ich weiß, dass du mir das schon mal empfohlen hast und ich fand es total doof irgendwie im ersten Moment. Ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen damit angefreundet. Aber jetzt ist leider mein Game Pass-Abo abgelaufen. Ja, das kriegst du für günstiges Geld auch gekauft. So. Ja. Aber ich musste jetzt wieder Xbox Live Gold abschließen, damit ich wieder Rocket League online spielen kann. Das ist auch schon fast wieder ein Game Pass. Das kann ich auch schon fast wieder. Warhammer 40k Boltgun ist jetzt auch im Game Pass. Das ist auch so ein richtiger Boomer-Shooter mit so Pixel-Grafik im Warhammer-Universum. Unfassbar geil. Echt? Also Warhammer, das hat mich nie so richtig gecatcht. Aber Jürgen, wie geht's denn eigentlich in Vietnam weiter? Apropos catchen. Die spielen nicht so viel Fußball. Er sitzt gerade an Bord von einem Flugzeug, glaube ich, oder von einem Helikopter, ich weiß schon gar nicht mehr. Und der bringt ihn nach Phuket, etwa 17 Meilen nördlich von da, wo... Auch nicht Phuket, sondern Phuket, auch ganz wichtig. Ja, nicht Phuket. Ne. Ja. Wo er eigentlich schon vor 1 bis 2 Tagen auf seinem Schiff hätte sein sollen. Also ist er jetzt fertig? Mit dem Run? Nee. Aber er ist quasi, seine Zeit ist abgelaufen. Okay. Ja? Schon mehr als. Und ihn trennen jetzt aber noch 17 Meilen von seinem Schiff. Also er ist jetzt gelandet. Und er kann da jetzt schlecht hinlaufen in der Nacht. Weil? Ach so. Weil, kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Aber er kriegt ein Bett in den Baracken zugeteilt, kann da aber nicht so recht einpennen. Er hat jetzt echt Sorge, dass das Schiff ohne ihn fährt, jetzt wo er 2 Tage schon drüber ist über dem Ultimatum. Aber militärisch, dass er Probleme kriegt, da hat er keine Angst, weil da hätte ich mehr Angst. Nein. Ja. Er kann jetzt nicht richtig schlafen, also steht er auf und macht sich dann doch auf den Weg. Witzig, dass er nachts tatsächlich ein Stück per Anhalter auch fahren kann. Also er legt ein Stück irgendwo an Bord von irgendjemandem mit zurück. Und dann läuft er tatsächlich aber halt weiter durch den Dschungel. Das klingt, als würde er auf einer Schlange reiten. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil er da dann einen vietnamesischen Jungen trifft, wo ich mich frage, also ist es wirklich jetzt Nacht, wo da einen vietnamesischen Jungen auf einer Straße im Dschungel anstupst? Nein. Ja. Im Film ist es auch ein Mädchen, das so einen Ball irgendwie auf der Straße irgendwie langrollt. Aber ich glaube, es klingt wie eine Drogenfantasie. Er steht jetzt diesem Jungen gegenüber und dann kommt die Mutter von ihm dazu. Und was ihn nicht verlässt, ist der Gesichtsausdruck der Mutter, die ihn voller Terror anblickt. Ja, also das ist ein Gesichtsausdruck, der sich ihm wirklich einbrennt. Weil er das falsche Bier dabei hat. Und in dem Moment zweifelt er, ob das mit dem Laufen wirklich so eine gute Idee gewesen ist. Hätte ich mir auch sagen können, dass es eine doofe Idee ist. Dann kommt ein Bote vorbei, auch wieder mit einem Jeep, glaube ich, der ihn aufliest. Der spricht allerdings kein Englisch, aber immerhin kommt mit Chick mit Japanisch so weit, dass er wieder zurück auf Los kommt. Ha? Ach krass. Auf Los? Naja, also nach Nein, ich meine, das Japanisch? Das haben wir ja ganz am Anfang, mal gedroppt, dass er ein bisschen Japanisch gelernt hat. Ne? Das hätte ich jetzt gar nicht so da rein assoziiert, dass man damit weiterkommt an der Stelle. Ja, es ist jetzt nicht so weit hergeholt oder so, dass da einer mal ein paar Fetzen vielleicht irgendwie. Ja, aber cool. Ne? Also er wird jetzt quasi wieder zurückgebracht von da, wo er losgelaufen ist in der Nacht. Ja? Was gibt's zu lachen? Hier im Twitch-Chat ist etwas sehr Witziges bemerkt worden. Es hat sich, wie ich mir aufgrund der Stimme Jürgen eigentlich immer mit langen Haaren vorgestellt habe. Ich wollte sagen, die langen Lockenhaare hast du. Ja, naja, aber was hat das mit der Stimme zu tun? Das ist ja unfassbar. Nee, aber das verstehe ich total. Das ging mir auch irgendwann so, als ich irgendwann bei Bayern 2, also dem Radiosender, mal die Moderation online angeguckt habe und gedacht habe, dich habe ich mir anders vorgestellt. Und dann den Herrn, wie heißt er, Meierhofer, da habe ich auch gedacht, der hat fast so einen preußischen Bart, auch so vom Ausdruck her und so. Mhm. Der ist inzwischen in Rente, der arbeitet ja nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, das passt so gut dazu. Und ich glaube, es gibt vielen, vielen Leuten so, die vielleicht jetzt nicht so sehr aufs Cover gucken und so ein, wer ist jetzt wer, sondern einfach nur das Ganze hören und sich denken, so stelle ich mir die Person vor. Okay. Also das Cover lässt ja offen, ob ich da hinten, da wo dieser kleine Schatten sitzt, nicht vielleicht doch auch noch so einen Pferdeschwanz dahinter versteckt hat. Der eine von Heise TV immer. Oh ja, stimmt. Der von der CT, der hat immer so richtig, richtig krass hier Megastirn, aber einen Schwanz noch hinten. So. Megastirn, aber einen Schwanz noch hinten. Megastirn, aber Schwanz. Sätze für die Ewigkeit. Ja. Also, Chick kommt jetzt wieder zurück in diese Baracke, aus der er sich so ein bisschen davongeschlichen hat. Deswegen kriegt sich auch der Wachposten überhaupt nicht mehr ein, als er Chick sieht. Weil der auch und dann sagt, der Lachposten. Unfassbar, dass der auf einer Straße nachts unterwegs ist, die vom Feind kontrolliert wird. So, ne? Also das hätte auch wirklich übel ins Auge gehen können. Am nächsten Morgen. Ja, also sein Überlebensinstinkt ist nicht wirklich stark ausgeprägt. Nein. So. Am nächsten Morgen kann unser Kriegstourist in einem Truck in Richtung Hafen mitfahren. Und als er dort ankommt, muss er feststellen, ja, scheiße, das Schiff ist leider weg. Wie hätt's gedacht, wenn er 3 Tage zu spät ist? Also nimmt er so einen Schwan und paddelt und trampelt hinterher. Was mich ernsthaft geschockt hätte, sie haben auf ihn gewartet. Ja. Also spricht, das ist tatsächlich so, dass das Schiff noch nicht hätte ablegen sollen, aber er hat quasi den Landurlaub von seinem Kapitän auf 3 Tage bekommen. Aber er wusste, okay, es liegt nochmal irgendwie 2-3 Tage länger, als dieser Landurlaub reicht. Also das war schon, deswegen war er noch halbwegs entspannt. Aber er kommt jetzt an und das Schiff ist aber trotzdem schon ausgelaufen, obwohl es eigentlich noch hätte da sein sollen. Er spricht jetzt beim Hafenmeister vor, der so für die Bewachung der vietnamesischen Küste auch zuständig ist und der erklärt ihm, dass das Schiff etwas früher ausgelaufen ist, weil ein Angriff angekündigt wurde auf den Hafen. Oh. So, und deswegen ist der Kutter jetzt auf dem Weg nach Manila und Chick könne aber wohl, wenn er sich so einen offiziellen Befehl besorgt, dann kann er ein Visum beantragen und damit kann er dann versuchen, das Land zu verlassen und das Schiff einzuholen. Per Flugzeug. Ja? Jetzt wird es aber kompliziert. Jetzt wird es kompliziert, weil dafür muss der einfach nur Bier bringen. Dafür muss der Hafenmeister jetzt in Saigon anrufen und sich Befehle für Chick schicken lassen. Jetzt bietet Chick an, selber nach Saigon zu fahren, wird aber rüde unterbrochen mit den Worten: Niemand fährt in Vietnam irgendwohin ohne Befehle. Das haben wir ja schon erlebt. Bis jetzt gut funktioniert. So, jetzt gibt ihm der Hafenmeister einen Wisch, mit dem er dann in den Baracken im Hafen zumindest mal ein Stockbett kriegt. Und Chick hat aber andere Pläne. Er sucht jetzt nochmal seinen Kumpel Tommy. Das war der erste, den er getroffen hat, der da ja im Hafen war. Da sagt er aber eigentlich nur nochmal kurz Hallo und der ist schon mal krass beeindruckt, was Chick schon bisher so erlebt hat. Wahnsinn. Dann geht Chick zum Flugfeld und versucht es nochmal mit Daumen rausstrecken. Aber so beim Flugzeug, einfach so beim Runway, so, nimm mich mit. Aber zeigt dir dann so nach oben. Er kommt, ich weiß nicht, was er macht, wirklich, aber er macht es auf jeden Fall nicht richtig, er kommt ohne Befehle, kommt er nicht weit. Ja. Seid ihr in eurem Leben viel getrampt, viel per Anhalter gefahren? In Frankreich 1-2 Mal, da bin ich halt irgendwie alles gewandert und irgendwie 1-2 Mal Anhalte, aber sonst, was ich irgendwie fast ein bisschen schade finde, ich habe früher gern immer Leute mitgenommen, aber das ist irgendwie gefühlt Das gibt's gar nicht mehr, ne? Nee, eine Zeit lang war dann so Blablacar und so ein großes Ding. Aber seitdem es diese Sachen gibt, gefühlt fährt keiner mehr Anhalter. Das Einzige, was ich ab und zu mal mitgenommen habe, waren ein paar Leute, die auf der Walz waren. Was ich schade finde, ist, dass es auch diese Mitfahrbänke irgendwie nur ganz, ganz selten gibt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich bin, das finde ich ein gutes Konzept, gerade für den ländlichen Raum. Ich bin früher auch sehr viel Anhalter gefahren und habe auch immer mal gerne jemanden mitgenommen. Was lagst denn da so? Sieht mir nicht ähnlich. Nein. Diese Menschenhasser. Ich habe kurz Auto ergänzt, hab gerne auch mal jemanden abgestochen. Sorry. Ich habe jetzt echt so Zodiac, so. Keine Ahnung. Ich verstehe. Ja. Also, Chick kommt auf dem Flugfeld nicht so recht weiter und erst recht nicht nach Saigon. Aber Chapeau. Er guckt sich jetzt ein bisschen um und findet da direkt einen Typen, der so Air Force Insignien auf dem Helm hat und ein Klemmbrett in der Hand. Und Leute mit Klemmbrett sind immer wichtig und gut. Ne? Geil, ist das so? Ist das heute auch noch so? Ja, klar. Das wird geil. Und den spricht er jetzt direkt an und der hat Mitleid mit dem mittlerweile völlig verlottert aussehenden Chicky. Also der ist dreckig von oben bis unten. Immer. Ja, wo denn? Wie denn? Er ist ja nur unterwegs und schläft in Fuchslöchern und in Barackenstock. Aber weiß man was über, ob er es bereut unterdessen? Ich bereue nichts. Nee, ich könnte dich jetzt nicht sagen. Okay, alles klar. Also, er hat halt schon einen Vertrag mit Apple Plus ausgemacht. Er quatscht diesen Typen voll. Und Apple Plus? Der Typ hat jetzt wirklich ein bisschen Mitleid. Der sagt, hey, siehst du das Flugzeug da? Das ist so eine, ist eher so eine Touristenmaschine. Also ich stelle mir das vor, wie so das Wasserflugzeug von Quack. Die ganzen Touristen, die gerade in Vietnam unterwegs sind, wenn der Krieg ist. Nee, von Quack, dem Buchpilot. Wisst ihr, so stelle ich mir das vor. Aber ich, vielleicht auch wie das von Bud Spencer und Terence Hill in den Filmen. Aber ich glaube, es ist einfach so ein kleines Zweipropeller-Dings irgendwie. Nichts Spektakuläres. So. Da sagt, siehst du das Flugzeug da? Da gehst du jetzt hin. Das ist nämlich das von dem. Das ist die Puddingmeise, offensichtlich. Von dem Klemmbrett-Guy. Und das soll er dann auf ein Zeichen warten, ja, von ihm. Und das Zeichen ist der erhobene Mittelfinger. Und wenn das Zeichen kommt, dann soll er wortlos einsteigen, auf keinen Fall mit den Leuten an Bord sprechen. Ja. Später stellt sich dann raus, der Was Typ. Sollen die machen, ihn rauswerfen, dann, sobald es abgehoben sind, oder? Alles schon passiert. Später stellt sich raus, der Typ war selber auch mal Merchant Seaman, also das ist auch wieder einer, der irgendwie was. Der hat auch schon mal einen Beerrun gemacht. Das mit Chick sich verbunden fühlt. Der hat Mitleid. Und der nimmt ihn jetzt dann eben da mit in seinem Flugzeug und er fordert aber im Gegenzug einen Gefallen ein, wenn Chicky dann in Saigon ankommt. Eines Tages vielleicht auch nie. Mhm. Er soll ein Bad nehmen. Er muss schon echt scheiße ausschauen mittlerweile. Also, Chicky. Ist dieses Ding, dass es ein Bad hat? Chicky geht jetzt in Saigon zur Botschaft. Und damit ihr euch Saigon vorstellen könnt, hier ein Zitat aus dem Buch. Jetzt kann ich euch ja sagen, wie das Buch heißt. Das heißt The Greatest Beer Run Ever. Mhm. Genauso wie der Film. Der Film heißt auch so, ja. Die südvietnamesische Hauptstadt ist so belebt wie Manhattan mit der Tudo-Straße, was ich immer als Tudo-Straße hier lese. Ja. Sie ist aber auch genannt Unabhängigkeitsstraße. Das ist quasi ihr Times Square. Das ist der Strich, die Tudo-Straße. Aber anstelle von gelben Taxis sieht man Fahrräder, motorisiert oder nicht, sowie jede erdenkliche Kombination aus Mensch und Tier, die darauf balanciert. Typen mit Gewehren über Schultern wie Pendler im Krieg, Mütter mit zwei Kindern und einem Baby, sowie Männer und Frauen mit allerlei Waren auf den Lenkern transportierend, einschließlich Leitern, Hühnern in Käfigen, Krabbenfallen und riesigen Körben mit Gemüse. Ich habe jetzt eher an so Wolpert-Dinger und so gedacht, wenn du jetzt sagst, jegliche Kombination von Mensch und Tier. Doch ein paar Tapire. Ich war ein bisschen enttäuscht. Halb Tapir, halb Drache. Boah, wäre es geil, wenn ich halb Tapir wäre. Also, Chicky. Aber welche Teil soll Tapir sein? Das ist, glaube ich, nicht gut durchdacht. Chicky schlägt jetzt in der Botschaft auf und muss sich da so ein bisschen von Schreibtisch zu Schreibtisch durchreichen lassen. Und dann sitzt er vor einem Herrn, der tatsächlich eine Akte vor sich liegen hat mit Chickys Namen drauf. Also es gibt offensichtlich schon eine Vermisstenakte über ihn. Ist ja nett, dass sie einzelne Leute in diesem riesigen Krieg vermissen. Aber Sekunde, ist es dann des Bootes gesagt dazu, ey, der Typ, der mit uns hätte mitfahren müssen? Ja, der Kapitän hat schon sich gemeldet, hat gesagt, hier, da, krass, der eine ist uns verloren gegangen und der hat auch eine Nachricht für ihn das dagelassen. Das wenigstens noch. Er würde ihn auch wieder an Bord nehmen, wenn der es schafft, das Schiff einzuholen. Und wenn er vorher ein Bad genommen hat. Und ich bin nicht böse, nur enttäuscht. Ich bin nicht böse. Mann. Aber von wegen Eile. Wo ist eigentlich ihr Pass? Naja, Chicky hat keinen. Naja, er braucht jetzt aber einen, damit er ein Visum für Vietnam beantragen kann, das er braucht, damit er Vietnam verlassen kann. Was ziemlich spannend ist, weil normalerweise brauchst du ein Visum, damit du ins Land kannst. Aber er braucht eins, damit er Vietnam verlassen kann. Das hätte er vorher auch schon wissen müssen, so. Möglich, aber ich glaube, solange er eben im Schiffsdienst ist, reicht ihm halt diese Karte, die er hat, aber er verlässt jetzt das Land dann mit einem Flugzeug oder auf anderem Wege und da reicht es halt dann nicht. Also, Sie brauchen einen Pass. Naja, das wird diese Woche nichts mehr. Und wie viel Geld hat er denn noch so? Was, nur $5? Naja, das ist auch irgendwie blöd. So, er kriegt jetzt die Adresse von einem Typen. Was wurden denn aus den $100, die er mitgekriegt hat? Ne, die hat er ja nicht angenommen. Ach so, ich hätte mal nehmen sollen. Okay. Mhm. Er kriegt nun die Adresse von einem Typen, dem er einen Wisch aus der Botschaft mitbringen kann. Und auf dem Wisch steht im Prinzip nur, dass Dickies Geschichte zwar absurd ist, aber nicht erlogen. Und dann kriegt er von dem Typen Essen, Unterkunft, Geld. Also ich stelle mir das einfach so als so ein Post-it-Note, so ein ist dumm, aber stimmt. Ja, das werde ich mir als Untertitel für die neue Folge. Ist absurd, Geschichte ist absurd, aber nicht erlogen. Ja, Moment. Also das ist im Prinzip, das ist so jemand, der im Auftrag der Armee, glaube ich, Import-Export macht. So ungefähr, glaube ich, kann man sich das vorstellen. So, und Dicky geht jetzt erst noch nach nebenan in der Botschaft, um da ein Passfoto machen zu lassen und dann zu dieser Adresse. Und es ist jetzt so, weil Dicky in der Matrosen, Seemanns, was auch immer Gewerkschaft ist, hat er Anrecht auf eine tägliche Bezahlung, während seine Papierangelegenheiten, Pässe, Visa und so, bis es geklärt ist. Also in der Zeit hat er Anrecht über die Gewerkschaft auf Bezahlung. Und er kriegt jetzt an dieser Adresse $40 in die Hand gedrückt und er soll am nächsten Tag wiederkommen. So, ein Hoch auf die Gewerkschaft, würde ich sagen. Er wohnt jetzt die nächsten 7 Tage in einem billigen Hotel im vietnamesischen Chinatown und kommt täglich jetzt wieder zu diesem Typen, um sich da seinen Scheck abzuholen, schaut täglich bei der Botschaft vorbei, um zu checken, ob es irgendwie was Neues gibt, ob er jetzt endlich seinen Pass hier kriegen kann und so weiter. Und dann geht er halt den Rest des Tages seine restliche Kohle in irgendwelchen Hinterhofspielschuppen verzocken. Und dann geht jetzt auch nicht mehr. Dann nach einer Woche kriegt er dann einen Pass und mit dem muss er jetzt ins südvietnamesische State Department. Und da kann er aber nicht nur den Pass muss er da mitbringen, sondern auch noch $900 Schmiergeld. 900? Ja, die hat er jetzt natürlich nicht. Das war ja schon ordentlich für die damalige Zeit. Die kann er sich jetzt aber von der Botschaft borgen. Aber auch das zieht sich so. Also es dauert jetzt alles Stunden. Vor allem wie geil auch einfach, wenn die Bürokratie fürs Schmieren lang dauert. Ja, und es ist, er geht jetzt mit fetten Schulden aus dieser ganzen Sache raus. Noch besser, weil er das Geld auch nicht irgendwie in einem Umschlag hier bitte, sondern da geht dann einer mit, der das Geld hat, zu diesem State Department, der das, also er kriegt das Geld nie selber in die Hand, sondern es wird dann offiziell geschmiert. Und dann kriegt er da quasi, also er kriegt auch nicht gleich sein Visum, das dauert dann auch wieder Tage, bis das dann fertig ist. Und muss er das dann zurückzahlen? Naja, es ist eine Laie, ja. Das ist okay. Geliehen. Aber sind es 20.000 nach heutigen Geld? Nein, das ist so krass, das ist nicht. 18.000. Aber ich habe es nicht umgerechnet. Na, eigentlich müsste es sogar noch mehr sein, denke ich. Was? In den späten 60ern? $900? Ja, das ist echt locker. Boah, da war ich fange mal Google an. Was war das hier? 1960, ne? Naja, 68 oder so, 67 sind wir jetzt, würde ich sagen. Wie viel? 68, $900. Mach mal 1968 und $900. Also, jetzt weiß ich nicht, dauert so lang, dass es lohnt, weiterzureden? Oder nee, ja, komm, der Philipp jetzt genau in jetzt dem Moment, wo ich ansetze, dann mit dem Ergebnis. Also, pass auf, es ist, was glaubst du, sag, ich habe schon gesehen. Keine Ahnung, wenn ich drüber nachdenke, ist es schon mehr, als ich dachte, aber ich hätte jetzt was gesagt, vielleicht 12.000. Oder ach, so. Ja, 8.000 Dollar. Es ist nicht mal das Zehnfache. Ja, nee, dann. Naja. Sehr geschenkt. Da fällt mir ja mehr aus der Hosentasche, wenn ich den Bus hinterher rede. Oh, das ist schon voll lang nicht mehr gesagt. Ist so schön. Vor allem muss ich jetzt an diesen Bitcoin-Automaten denken, den wir heute gesehen haben. Das ist ein Bitcoin-Automat. Also man muss sagen, das ist Imbiss bei einer riesigen Autowaschmöglichkeit und da gibt es einen Bitcoin-Automaten. Ja. Das ist irgendwie gefühlt so, mehr würde Sachen miteinander kombinieren. Ja, und davor ist ein Japaner, bei dem war ich schon mal essen. Ist der gut? Ich habe nicht. Ja, wenn man so lange überlegen muss, ist der. Also, der war jetzt nicht schlecht. Ich habe jetzt aber auch nicht die Welt an Vergleich zu Japanern. Der ist okay. Aber das war jetzt auch nicht. Also das Ambiente fand ich ein wenig merkwürdig. Aber das Essen war gut. Ambiente. War gut. Na, die haben der hat so ein großes offenes Büro im Restaurant. Was ist ein Büro? Naja, ja. Also, da steht dann irgendwie so. So, als wenn es nur Schmiergeld für die Masse so ein bisschen durch so einen Tresen so ein bisschen abgetrennt. Aber du kannst halt reingucken. China, und da steht dann zwei Schreibtische und ganz viel Papier und Drucker. Und das ist mitten im Gastraum. Das fand ich ein bisschen weird. Extrem appetitanregend. Vielleicht drucken sie Esspapier. Oh, auch daran habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht. Also, der Knabbel. Chiggy checkt jetzt so langsam. Chiggy checkt. Das dauert jetzt hier alles ein bisschen. Er versucht jetzt irgendwie einen Job zu kriegen. Also in Vietnam. Er verdient bestimmt viele Dollar. Erst in der Botschaft, dann versucht das als Bartender in den örtlichen Spelunken. Aber ich meine, im Prinzip lachen die ihn alle aus. Ja, so blödsinnige Idee. Ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig, als in der Stadt und vor allem in den Rooftop-Bars der örtlichen Hotels abzuhängen und zu warten. Klingt nicht so schlimm. Also da gibt es tatsächlich dann auch so ein Hotel, da geht er dann immer wieder hin. Ich glaube, das ist das Caravelle, wo er dann oben in der, also wirklich mit einer tollen Aussicht in der Bar oben am Dach des Hotels. Und da hocken auch die ganzen Kriegsjournalisten. Das ist auch im Film sitzt da Russell Crowe als alter Kriegsjournalist. Und dann ist da irgendwie auch immer, hocken die da halt rum und sinnieren über den dunklen Krieg. Als dann endlich bei einem der täglichen Check-ins in der Botschaft sein Visa akzeptiert wird, kommt gleich die schlechte Nachricht hinterher. Naja, aber jetzt ist das Boot wirklich weg. Jetzt ist das Schiff mittlerweile aus Manila weiter in Richtung USA. Also Schiff ist weg. Aber in Manila liegt noch ein anderes Schiff vor Anker. Mit dem könnte er auch zurück nach Hause fahren. Und dann kriegt er auch noch, jetzt läuft's, er kriegt auch gleich noch einen Flug zugewiesen, direkt am nächsten Morgen. Ja. Aber. Nice. Aber dann muss er schon, um 7 Uhr morgens aufstehen, deswegen macht das nicht. Sie schicken ihn jetzt raus, er soll wiederkommen am nächsten Morgen mit den Worten, er soll nicht zu hart feiern, weil es ist da gerade Neujahr. Also Neumond. So, das ist Ende Januar. Und wisst ihr, wie das in Vietnam heißt? Das habt ihr garantiert schon mal gehört. Das Neujahr in Vietnam. Ist das nicht dieses Lunar New Year? Nee, das ist ne Quatsch. Das ist nicht Vietnam. Tet. Nee. Die Tet-Offensive. Nee, den Begriff habe ich noch nicht gehört. Doch, Tet-Offensive hast du noch nie gehört? Nee. Also Dominik ist einer großen Sache auf der Spur. Aber dazu gleich. Also er will sich jetzt zur Feier des Neujahrs, aber das macht er eigentlich, weil er es jeden Tag macht, er will sich noch ein Bier genehmigen, aber jetzt nichts Wildes. Und er entdeckt jetzt zufällig eine Bar irgendwie auf dem Weg zu seinem Hotel, die ihm vorher noch nie aufgefallen ist. Und da guckt er irgendwie zum Fenster rein und schaut rein. Und da sitzt ein alter Seemannskollege von ihm, mit dem er früher auch schon öfter unterwegs war. Im Buch hieß er Johnny Jackson. Es stand aber der Vermerk dabei, dass das nicht sein richtiger Name ist. Aber es stand nicht erklärt, warum das nicht sein richtiger Name ist. Vielleicht wollte er nicht genannt werden. Ist auch völlig egal. Also zudem setzt er sich jetzt rein, mit dem trinkt er ein, zwei Bier, die tauschen Geschichten aus. Und als der erfährt, dass Chicky gestrandet ist hier, nimmt er ihn mit in den Hafen an Bord der SS Limmen. Das ist ein Schiff der Armee, das Tiefkühlwaren transportiert. Die liegen da vor Anker, mit randvoll mit Hummer, also alles von Hummer bis Erdbeereis im Prinzip. Und sie können aber irgendwie nicht ausladen, weil ich glaube, die Kräfte, die ausladen, sollen streiken oder so. Also irgendwie liegen die da mit ganz viel Tiefkühlwaren und können aber nicht ausladen. So, dahin nimmt jetzt Johnny den Chick, diesen Namen, mit und lädt ihn im Prinzip zum Abendessen ein. Und magst du tiefgekühltes? Das Abendessen speist sich jetzt tatsächlich aus dem Vorrat, den die da bord haben. Ne? Also gibt da irgendwie ein festliches Bankett. Und als die anderen Seeleute dann so die Geschichte von Chick irgendwie hören und die sind auch alle in der Gewerkschaft, dann gehen die einmal mit dem Hut rum und sie statten ihn dann mit $100 und ein paar frischen Klamotten aus. Also diese Gewerkschaft stelle ich mir langsam ein bisschen vor wie so eine Bruderschaft. Ja. Also da hat er schon echt viel rausgezogen aus dieser Gewerkschaft. Und als jetzt Chicky dann Veranstaltung hier für Gewerkschaften. Als jetzt Chicky dann bereit ist, nach Hause zu gehen, lädt ihn Johnny noch ein, dass sie noch mitkommen. Sie wollen noch in so einen Rotlichtschuppen, da hat er eine Freundin und immerhin ist ja Silvester, da können wir noch feiern. Also ich hätte voll Bock, jetzt Full Metal Jacket wieder zu gucken. Das ist so ein Laden, habe ich mir tatsächlich neulich auch gedacht, würde ich auch gerne mal. Vielleicht habe ich auch die Kack- und Sach-Geschichten-Folge über Full Metal Jacket gehört. Ja, ich glaube, das war's. Und da habe ich mir auch gedacht, muss ich mal wieder gucken. Wie der Film. Wenn du den Film gut findest, glaube ich, findest du das auch gut. Das ist so ein Laden, der ist so halb aus Bambus, halb aus Holz auf Stelzen im Saigon River gebaut. Stelle ich mir super schön vor. Da gehen sie jetzt feiern. Aber es ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig wild. Also der Johnny flirtet da mit seiner Freundin oder macht da mit seiner Freundin rum. Chicky flirtet auch mit so einem vietnamesischen Mädchen. Und als dann in den frühen Morgenstunden der Laden schließt, dann lassen sie sich von den Barkeepern noch auf den Mopeds irgendwie nach Hause fahren. Moped. Ja. Und über ihnen am Himmel mittlerweile ein ausgelassenes Feuerwerk. Und Chick hat jetzt noch 2 Stunden, bis er los muss zum Flugfeld. Und er legt sich jetzt nochmal in seinem Hotelzimmer hin. Und er kann aber bei dem Lärm draußen kann er nicht schlafen. Und dann ganz plötzlich scheppert was durch sein Fenster. Oh. Und dann merkt er, also das draußen ist nicht einfach Neujahrschaos, da ist irgendwas anderes im Gange. So, er checkt aber noch nicht so richtig, was los ist. Er geht jetzt zum Hotelmanager, der ihn eigentlich jetzt dann ja zum Flughafen bringen soll und sagt, hey, ich zahle dir das Doppelte an Kohle, wenn du mich jetzt sofort zur US-Botschaft bringst. Und der Hotelmanager ruft aber nur Boku wie sie, also was so viel heißen soll wie überall Vietcong. Also, VC, ich weiß nicht, wie man es wirklich Boku. Vöse, ich weiß nicht, wie man es auf Französisch aufbringen würde, keine Ahnung. Also Boku heißt viel, ja, VC. Und VC wird kommen. Mhm. So, also der Hotelmanager will Chigi eigentlich einfach nur loswerden. So, und der bietet ihm jetzt noch mehr Geld und er kann tatsächlich ihn überreden, dass er ihn mit zum Hinterausgang rausnimmt ins Auto und sie fahren jetzt los. Der Hotelmanager 50 Sachen, 70 Sachen, dann 90, also Meilen pro Stunde und durch die Stadt. Also da ist schon ein fortgeschrittener. Der Vietcong macht eine massive Offensive. Ja, das ist völlig überraschend. Die Leute, das wissen wir jetzt feiern, noch nicht. Ja, genau, aber die haben jetzt feiern und werden ein bisschen überrascht so. Die Straßen sind menschenleer, am Himmel über der Stadt fliegen Helikopter und dann muss der Fahrer voll in die Eisen steigen, weil jemand die Kreuzung mit Stacheldraht abgeriegelt hat. Sie weichen auf den Gehweg aus, gelangen einige Straßen weiter, werden dann von südvietnamesischen Polizisten angehalten. Also 10 Polizisten stehen mit Maschinenpistolen auf der Straße und jetzt drückt Chick dem Hotelmanager die letzten 50 Dollar in die Hand und steigt mit erhobenen Händen aus und ruft US Embassy, US Embassy und sie lassen ihn tatsächlich dann weitergehen. Und dann kommt er an dem Hotel vorbei, wo dann Amerikaner stehen, also sind zwar ohne Uniform, aber offensichtlich amerikanische Soldaten mit Waffen. Und Chick fragt die, was denn hier jetzt los ist. Und die sagen auch nur, Boku wie sie, also auch die wissen jetzt noch nicht so richtig, sie wissen nur, überall ist der Feind. Ja. Die Vietcong hat Saigon angegriffen, überall in der Stadt sind Feuergefechte. Und Chick hat es nur in dem Feuerwerk irgendwie gar nicht geschnallt, dass das eigentlich schon länger jetzt so zugeht. Mhm. Er wird trotzdem zur Botschaft, weil was willst du ja auch machen? Shaun of ne? the Dead, im Hintergrund schon längst Zombie-Apokalypse, aber er schneit es nicht. Was willst du denn machen in so einem Moment? Ne? Also Botschaft scheint mir ein ganz guter Anlaufpunkt zu sein. Ja. Er geht immer noch davon aus, dass die ihn dann zu einem Flughafen bringen und aus dem Land schaffen. Aber das kann er vergessen. Der Vietcong hat die Botschaft eingenommen und das Flugfeld auch. Er irrt durch die Gassen, bis er eine weitere amerikanische Patrouille entdeckt und die können ihm aber auch nicht helfen, die können ihn auch nicht brauchen. Sie können ihm nur erklären, dass es absolut sinnlos ist, jetzt zur Botschaft zu gehen oder zum Flugfeld zu gehen, weil das ist alles in Feindeshand. Ja, ja. Also mal ganz kurz die Dimensionen, die Tet-Offensive. Oh Gott, 48.000 Guerillakämpfer, außerdem Soldaten von NVA und Vietcong haben koordiniert, ja nicht nur da, die haben gleichzeitig 100 Städte und militärische Einrichtungen angegriffen. Wikipedia spricht sogar von 80.000 Angreifern. Die meisten südvietnamesischen Soldaten sind gerade im Freitagsurlaub, die meisten US-Truppen sind an der Front, an einer anderen Stelle, wo kurz zuvor ein Angriff war. Mhm. Offiziell war eine Waffenruhe vereinbart für das Neujahr. Also offiziell gab es 5 Tage Waffenruhe. Das war ein bisschen gemein, jetzt muss man ehrlich sein. Natürlich. Bis Ende März verlieren hier fast 4.000 US-amerikanische und fast 5.000 südvietnamesische Soldaten ihr Leben. Dazu mehr als 14.000 Zivilistinnen und Zivilisten, einige 100 Verbündete und knapp 60.000 Männer der Streitkräfte aus dem Norden. Also die Gegenseite dann sozusagen. Die alte Kaiserstadt Hue, also nicht Saigon, sondern Hue, ist für 25 Tage besetzt. So lange dauert es, bis die Amerikaner die Nordvietnamesen da zurückschlagen können. Ziel der Offensive ist es, einen Aufstand in der Bevölkerung in Südvietnam auszulösen, also die dazu zu bringen, quasi sich dem Norden anzuschließen. Klappt nicht. Die Verluste sind immens, aber für den Norden, für den Süden oder beide? Für beide Seiten. Also für den Norden noch mehr, aber für beide Seiten. Die Offensive markiert den Anfang vom Ende der US-amerikanischen Einmischung. Also, denn ab da kippt die Stimmung in den USA noch viel schneller, weil jetzt sehen die Bürgerinnen und Bürger im Fernsehen live, wie die US-Botschaft in Vietnam brennt. Ne? So, das mögen wir nicht. Und das finden die nicht geil. Chicky weiß von den Ausmaßen natürlich noch nichts. Er steuert weiter auf die Botschaft zu, weil er weiß auch einfach nicht, was er sonst machen soll. Er geht davon aus, dass sie vielleicht besetzt ist, aber dann vielleicht auch innerhalb von Stunden wieder befreit. Also könnte ja sein. Tatsächlich ist die Botschaft unter heftigem Beschuss mit Raketen und Granaten, mit Vietcongs, mit Maschinengewehren. In der Botschaft selber sind nur einige wenige Soldaten, sind glaube ich nur 3 Marines, die auch noch schlecht ausgerüstet sind. Sie versuchen dann tatsächlich einen Nachschub, also Truppen mit dem Helikopter aufs Dach zu setzen und da Unterstützung zu leisten. Es schlägt aber fehl, weil da so viel geschossen wird, dass die da nicht runtergehen können. Chick unten auf der Straße hechtet von Palme zu Palme, so immer in Deckung, vollkommen von der Situation überfahren. Und er kommt dann an so ein anderes Gebäude, wo wo er irgendwie, also er versucht, Gebäude irgendwie reinzukommen, die sind aber irgendwie alle abgeschlossen. Und die Polizei, die lokale Polizei, hat sich auch einfach in ihrem Präsidium verschanzt und weigert sich, den Amerikanern zu helfen, also weigert sich, die Stadt zu verteidigen, sondern die haben sich einfach verschanzt. Ein junger Marine auf dem Dach der Botschaft leistet unbeirrbar Widerstand und hält die Vietcong lange davon ab, ins Nachbargebäude einzudringen, bis er dann von Scharfschützen erschossen wird. Er geht in die Geschichte ein als der erste Marine, der bei der Verteidigung einer US-Botschaft sein Leben opfert. Und dabei die eigentlich auf US-Grund, ne? Es spielen sich absurde Szenen ab. Amerikaner, die ohne Waffen in Gebäuden gefangen sind und Marines und MPs, die ihnen heldenhaft zu Hilfe eilen. An einer Stelle wirft einer eine Pistole von draußen vom Boden in den ersten Stock durchs Fenster, wo die gerade noch rechtzeitig irgendwie ankommt, weil da dann einer in den Raum eindringt und dann kann der Knopf damit schossen werden. Also so beschreibt es in dem Buch. Okay, yeah. I don't know. Klingt wirklich Call absurd. Call of Duty Endszene. Was dann wohl aber wirklich, also zumindest habe ich es jetzt im Internet gelesen, in dem Buch und in dem Film gesehen, es kommt dann ein amerikanischer Panzer, der dann noch ein großes Loch in die Wand der Botschaft schießt. Das ist wahrscheinlich eher dazu gedacht, also ist absolut unnötig, so taktisch, aber es ist wahrscheinlich dazu gedacht, die Tatsache zu verschleiern, dass die Amis heillos unterbesetzt in dieser Botschaft waren. Also dass die einfach jetzt so sagen, ja okay, es war so ein krasser Angriff, da hätten wir gar nichts machen können, damit nicht so deutlich ist, dass die hier einfach überrannt sich vorbereitet haben. Weil es gibt wohl Gerüchte, dass man das hätte kommen sehen können müssen. Im Nachhinein weiß immer jeder besser. Genau. Ja, ja. Aber naja, das alles beobachtet Chicky quasi von der anderen Straßenseite aus. Und als die 19 Vietcong zurückgeschlagen sind, also die in die Botschaft eingedrungen sind und die US-Botschaft zurückerobert ist, da geht er dann tatsächlich hinein. Und auch da, niemand zweifelt dran, dass Chick gerade hier sein muss. Ne? Also spätestens jetzt. Völlig absurd. Chicky findet tatsächlich den Beamten, bei dem er vorher seine Anträge und Visa platziert hat. Und von dem erfährt er, dass er es absolut vergessen kann, irgendwie nach Manila zu kommen. Also das Flugfeld ist in den Händen des Feindes. Das Einzige, was er jetzt machen kann, ist in sein Hotel zurück. Aber das ist auch in dem Teil der Stadt, der jetzt schon in Feindeshand ist. Also kriegt er nochmal so einen Wisch von dem Beamten, wo drauf steht, dass er im Prinzip sich in einem der Hotels einmieten kann auf US-Kosten, auf unbestimmte Zeit. So, beim Gehen trifft er auf zwei vermutlich CIA-Agenten. Jetzt wirklich? Die ihn dann im Auto auch mitnehmen. Und also der setzt sich da rein. Wohin? Sie drücken ihm eine 45er in die Hand. Keiner fragt ihn, was er hier will, was er hier macht, wer er ist. Also man geht einfach davon aus, ah ja, du bist auch in der CIA. So, die Fahrt wird jäh unterbrochen, als ein Jeep, der vorhin fährt, von einer Rakete getroffen wird. Also alle springen dann wieder aus dem Fahrzeug raus und irgendwie ist Chick dann wieder auf sich allein gestellt. Für eine ganze Weile drückt er sich fest in so eine Mauernische irgendwo zwischen dem Feuergefecht, zwischen dem südvietnamesischen Palast und einigen Vietcongs, die sich in einer Baustelle verschanzt haben. Und dann kriecht er langsam und vorsichtig in ein offenes Gebäude und dort im Dunkeln dann noch durch eine Tür unter eine Treppe, wo er sich dann einfach zusammenkauert und mit der Pistole im Anschlag ausharrt bis zum nächsten Morgen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, trifft glaube ich, ganz gut. Nächster Morgen. Er wandert durch die Straßen ziellos. Das mit dem Schiff kann er vergessen, das hat er aufgegeben. Er schlappt so vor sich hin in so einer Art Wachtraum. Er hat irgendwie in den letzten Stunden unter der Treppe angefangen zu halluzinieren und gerade im Moment ist er sich nicht mehr sicher, ob er lebt oder ob er tot ist oder was hier eigentlich abgeht. Und dann ruft jemand seinen Namen. Chicky! Es ist einer von Johnnys Seemannskumpels von der SS Limmen, also dem Tiefkühlschiff. So. Ah. Nicht sein Kumpel, aber einer von den anderen, mit denen er da zu Abend gegessen hat. So, der betet jetzt an, dass er ihn mit zum Schiff nimmt, aber aus irgendeinem Grund will Chicky nicht, das verstehe ich nicht ganz. Ist gerade so spannend hier. Er geht dann weiter, spricht einen südvietnamesischen Polizisten an und quatscht mit ihm ein bisschen über den Status der Besetzung in der Stadt und vor allem, was auch sein Hotel angeht. Und er hat aber keine Chance, zu seinem Hotel zu kommen, also wo er vorher war. Der Polizist hat aber Also der Vater des Polizisten hat in der Nähe ein Hotel, da schickt er ihn dann hin und das ist eigentlich eher so ein Stunden-Etablissement, aber Chick ist das eigentlich egal. So. Er wird sich jetzt auch mit diesem Polizisten ganz gut anfreunden, das ist irgendwie ganz, ganz nett und witzig. Ein Socializer ist ja, ne? Ja, voll. Und ich verstehe aber auch nicht, warum er jetzt nicht einfach ins Fünf-Sterne-Hotel im Hafen geht, das da im Prinzip noch steht, ne, sondern er geht jetzt irgendwo. Menschen sind komplex. Ja, vielleicht auf der anderen Seite sagt er auch, wenn da weitergekämpft wird, wird vielleicht das Boot eher in die Luft gejagt als irgendein Hotel irgendwo mitten in der Stadt. Ja, nee, aber ich meine, mit dem Schrieb aus der Botschaft hätte er sich jetzt irgendwo ja einchecken können, ja, aber ja. Er geht jetzt dann irgendwie in so ein Stundenhotel von, also keine Ahnung. Vielleicht findet er wirklich, dass er damit mehr unterm Radar ist oder so. Das kann genau. Sein. Also in den kommenden Tagen erobern die Streitkräfte Saigon zwar zurück, aber von normal sind wir weit entfernt. Also es ist immer wieder sporadischer Schusswechsel in der Stadt, es ist Verwüstung in den Straßen, Flüchtlinge, Shutdown, Blockaden. Chick muss dann tatsächlich anfangen, in den größeren Hotels nach Lebensmitteln zu betteln, weil das Essen überall knapp wird. Und dann ist da aber noch die SS Limmern, die bis unter das Deck beladen ist mit gefrorenem Essen. Also geht er dann auch dahin. Mit seinem Siemens-ID kommt er an den Hafenwachen vorbei. Und im Schiff kennt man ihn ja. Also da kann er einfach irgendwie nach seinem Kumpel fragen. Dann darf er auch aufs Schiff. Und die hocken da und schlemmen Hühnchen und Mais und gebackene Kartoffeln. Und es ist irgendwie total schräg eigentlich, während draußen die Leute verhungern. Er nimmt jetzt dann ein Duffelbag, also eine Sporttasche, eine große Sporttasche voller Leckereien, nimmt die mit zu seinem Hotel und die Leute dort überschlagen sich vor Freude. Ne? Also es ist wie der Weihnachtsmann, der jetzt hier irgendwie Essen mitbringt. Chiggy versucht jeden Tag jetzt weiter bei der Botschaft irgendwie rauszufinden, ob nicht irgendwer landauswärts fährt, fliegt, irgendwas, ob er irgendwo mit kann, aber es ist nichts zu wollen. Jeden Tag geht er auch an Bord der SS Limmern. Die sitzen da genauso fest wie er. Und jeden Tag schleppt er 2 Taschen voller Lebensmittel von Bord in die Stadt, um da die Köche, die Hotelangestellten, die Kinder von denen und die alle irgendwie durchzufüttern. Als Dank darf er umsonst trinken und da schließt er jetzt auch irgendwie den einen oder anderen neue Bekanntschaft und ja, im Prinzip hockt er jetzt in den Hotelbars und schaut dem Krieg um sich herum zu, mit einem Whisky in der Hand. So. Das ist schon irgendwie eine ganz schräge Situation. Oh, und er macht sich natürlich jetzt auch immer mehr Sorgen um seine Buddies. Ne? Also ich meine, die waren vorher auch schon nahe am Geschehen, aber jetzt weiß er, was nahe am Geschehen eigentlich bedeutet. Ne? So, jetzt kriegt das und die hocken irgendwo dann noch weiter ab vom Schuss und noch mehr mit drin. Am Abend kommt dann ein Officer der Küstenwache in die Hotelbar, in der er gerade sitzt. Also hoher Rang, hat irgendwie 3 Streifen. Das ist der US Coast Guard Lieutenant Commander Frank. Und der setzt sich neben Chiggy, trinkt mit ihm mal Bier. Und das ist im Prinzip der die Verantwortung für die Schiffe im Hafen hat. Also da liegt die SS Limmern und nochmal ein weiteres Schiff. Und die können aber nicht ausgeladen werden, sind aber voll mit Essen beladen. Und das macht sie irgendwie auch zum attraktiven Ziel für die Feinde. Also könnten tatsächlich in der Offensive auch noch dann angegriffen werden. Und jetzt quatschen die da so ein bisschen und trinken und dann kommt auch das Gespräch drauf, was Chick hier eigentlich macht. Und er sagt, ja, er sucht nach einem Job. Und dieser Frank bietet ihm jetzt einen an. Der sagt, der hat da noch einen Öltanker, der in Kinon liegt. Das ist in der Nähe da, wo Chick ursprünglich angelandet ist. Also da, wo sein, also es kann eigentlich nicht weit weg sein von da. Warte mal, jetzt ist er in Saigon, genau. Es ist da, wo er an dem Hafen ursprünglich angekommen ist, bei Tommy Collins da, wo er im ersten Hafen war, da in der Nähe. Da liegt ein T2-Öltanker, der hat 6 Millionen Gallonen Sprit an Bord und der liefert im Prinzip den Strom für die Stadt. Also da ist die Energieversorgung zusammengebrochen, aber dieser Tanker, der liefert den Strom für die Stadt. Und da bräuchten die jemand wie Chiggy, der im Engine Room arbeitet, weil da einer aus der Besatzung krank war und ausgeflogen wurde, schmieren kann er. Und wenn dann 6 Millionen Liter durchgelassen sind, dann muss der Tanker nach Malaysia fahren, um wieder aufzutanken. So, die Bezahlung wäre hervorragend. Chiggy müsste sich für 18 Monate verpflichten auf einem Schiff, das im Grunde eine große flüssige Bombe mitten im Kriegsgebiet ist. Und eigentlich auch ein sehr attraktives Ziel. Und Chiggy, wenn es weg ist, kein Strom mehr. Chiggy überschlägt mal den steuerfreien Sold und kommt, und das ist jetzt umgerechnet auf heutige Währung, auf rund $300.000. Ich meine, es wäre ein life-changing amount of money. Boah. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist sehr hoch. Die ist auch life-changing. Extrem life-changing. Am nächsten Morgen steht Chiggy also im Hafen, bereit, zu seinem neuen Job geflogen zu werden. Und schon explodiert das Schiff. Aber der Commander kriegt keinen Flug ins Zielgebiet. Also da ist immer noch das Flugfeld unter Kontrolle vom Feind. Also es ist einfach, es ist keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Null. So, daran scheitert es jetzt tatsächlich. Ja, Chiggy frequentiert weiter die Hotels. Im Grunde geht er jetzt ein und aus, hauptsächlich in 2 Hotels. Das eine, in dem er wohnt, von dem Vater des Vietnamesen, den er da auf der Straße angequatscht hat. Die sind jetzt wirklich dicke Buddies. Und das andere ist das Caravelle, da wo die Journalisten drin hocken. Das wird auch von den australischen Marines bewacht. Ich wusste gar nicht, dass die Australier Marines haben. Naja. Ist doch kein, dass die Australier mit dem Vietnamkrieg drin hängen. Ja, es ist auch nicht so weit weg, ne? Kann man ja immer machen. Naja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass sie deswegen wütend sind. Nee, aber Verbündete halt, ne? Ich mein, ja, ja. Also er geht dann quasi in dem einen Wunder, in dem anderen geht er immer in die Bar. Dass er da irgendwie umzieht oder so, das hat er sich überlegt, das lohnt sich aber nicht, weil er eigentlich täglich damit rechnet, dass er irgendwie rauskommt. Also warum soll er sich die Mühe machen, ne, dass er jetzt noch ins Hotel wechselt. So, das heißt jetzt aber auch, dass er manchmal dann nachts in der noch umkämpften Hauptstadt von dem Barhotel in sein anderes Hotel gehen muss. Und er findet das jetzt aber eigentlich ganz spannend, weil unterwegs gibt es auch noch ein, zwei Bars, die man ja dann mal noch auschecken kann. Ja. In einer Nacht im Februar entdeckt er dabei einen Soldaten, der im Schatten eines Gebäudes kauert und ein Gewehr im Anschlag hat. Von der Größe her ist es vermutlich ein Amerikaner, also ist echt so, er sieht dann nur den Schatten und schätzt dann ab, oh, könnte das jetzt ein Vietcong sein oder ist es ein Amerikaner? Er kommt zu dem Schluss, es ist ein Amerikaner, deswegen schlendert er dann sehr, sehr auffällig, pfeifend, mitten auf der Straße in Richtung der Bar, also dass er auf jeden Fall gesehen wird. War doch vietnamesische Story vorbei. Und er wird natürlich aufgehalten, der Soldat ist nicht alleine, da liegt der ganze Squad auf der Lauer und also er will ihn nicht versehentlich ins Netz gehen, ne? Er wird dann, ja, hier bin ich so, ne? Und die sind jetzt natürlich mega verwundert, dass hier so ein amerikanischer Tourist durch die Stadt schlendert auf dem Weg zu einer Bar am Ende der Straße. Sie bringen ihn dann dahin, zu dieser Bar sogar, also sehr, sehr freundlich. Die Bar hat aber leider zu, dann bringen sie ihn zu seinem Hotel. Das ist super nett von denen. Am nächsten legen sie ihn noch ins Bett, machen sie zum Bettdecke zu, eine gute Nachtgeschichte, so ein Küsschen auf die Stirn. Am nächsten Tag geht Chicky jetzt aber in das Caravelle-Hotel, in die Bar und da verlangt er jetzt quasi, dass die Bar einfach länger geöffnet bleibt, weil es ja ist ja zu gefährlich, dass man da noch nachts durch die Stadt schlappt. Und wenn man hier schon in der Tet-Offensive festsitzt, dann doch wenigstens mit einem Drink in der Hand. Aber Sekunde, Moment, seine Forderung ist, dass sie länger offen bleiben. Damit er sozusagen bis zum Morgengrauen durchsäuft und... Sozusagen, damit er nicht... noch quasi, bevor er ins Bett geht, noch woanders hin muss. Ne? Ist ja eigentlich ganz logisch und naheliegend. Das ist noch das Naheliegendste in der Geschichte. Natürlich hat Chicky immer noch irgendwie diese Liste in der Hosentasche, aber, stimmt, da war ja was. Aber die meisten Namen, die sind jetzt entweder direkt an der Front oder unmöglich zu finden. Er weiß noch von einem, von Bobby Pappas, der ist in der Nähe, nur etwa eine Stunde von Saigon entfernt. Hat er eigentlich noch irgendwie von den Dosen? Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo er, glaube ich, auch schon wieder nachgeführt hat. Er will oder nach Hause jetzt, oder? Ja, höre ich jetzt noch auf. Also sein Plan ist schon, nach Hause zu gehen. Also ich würde nach Hause gehen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Aber wie gesagt, er kommt jetzt auf diese Liste zu denken und er stellt fest, okay, Bobby Pappas ist der Einzige, der halbwegs in der Nähe ist. Eine Stunde von Saigon entfernt und wie es aussieht, halten die US-Streitkräfte aktuell die Straßen, die da hinführen. Also geht Chicky jetzt nochmal zu dem Typen von der Gewerkschaft, mit dem er mittlerweile auch ganz gut befreundet ist. Eine einzige Werbeveranstaltung für Gewerkschaften hier. Und dem erzählt er jetzt, dass er Bobby Pappas besuchen will und er kriegt die Bezahlung für die nächsten 3 Tage im Voraus. Also die sind jetzt schon so gute Buddies, dass er da die 3 Tage das Geld einfach schon mal kriegt. Und dann stellt sich Chicky wieder einfach an die Straße, hält den Daumen raus und ist im 0, nichts an seinem Ziel. Und jetzt, das ist jetzt so eine Basis, ne, mit Ausmaßen. Long Bin, da sind 50.000 Soldaten stationiert. Eine riesige Einrichtung mit Pools, Basketballplätzen, Nachtclubs, einer Driving Range und noch viel mehr. Da hat Bob Hope mal eine Weihnachtsshow gespielt. Mhm. Also es ist eine Stadt. Wildwasserbahn. Und Bobby ist abgestellt, um da das Munitionslager zu verwalten. Das liegt etwas außerhalb der Stadt und ist schwer bewacht. Ja. Ja, aber ich glaube, im Moment ist so was geht, ne? Und als Chicky den Wachen erzählt, dass er hier ist, um seinen Stiefbruder Bobby zu sehen, wollen die quasi als Verifizierung, ja, wollen die hören, Bobby ist der mit den verrückten Geschichten, sie wollen jetzt quasi eine verrückte Geschichte aus Bobbys Heimat hören, um zu wissen, dass das auch keine Lügengeschichte ist. Und Chicky hat sofort einen Parat von dem Verrückten, der in New York mal hinterhergelaufen ist und dann sind die auch überzeugt und sagen, alles klar, okay, du bist wirklich ein Freund von Bobby. Sie lassen ihn rein, also das ist quasi der Code, mit dem du in eins der größten Munitionslager der Amerikaner. Vor allem in New York hat ein Verrückter dich angesprochen, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so. Also sie lassen ihn rein, er geht zu Bobby, der da gerade an so einem Funkterminal irgendwie arbeitet und dann sagt er, hey Buddy, ganz lässig. Jetzt wäre nichts mehr. Und er flippt halt auch vollkommen aus. Und dann bringt er ihm halt ein Bier vorbei. Ne? Chick gibt natürlich auch den anderen Soldaten. Längst abgelaufen die, auch. Die hier sind, ein paar Dosen in die Hand. Und er sagt dann tatsächlich an der Stelle auch, die Geste ist eher symbolisch. Immerhin habt ihr hier unzählige Bars am Stützpunkt. Ne? Also das ist eine Stadt, die haben da alles. Naja, und nach Bobbys Schicht gehen sie dann halt genau in diesen Bars noch ein bisschen die Gegend unsicher machen. Chick leistet ihm jetzt für den Rest der Arbeitszeit, das habe ich jetzt irgendwie rumgedreht, egal. Also der setzt sich erstmal noch neben ihn, bis seine Schicht zu Ende ist und dann gehen sie in die Bars, so rum, glaube ich. Also tauschen Geschichten aus, bringen sich auf den neuesten Stand. Chick kriegt dann auch extra so eine Militärjacke, wo dann sein Name draufsteht und auf dem anderen Ding steht Zivilist, damit man irgendwie weiß, okay. Gehört zum Militär, aber ist Zivilist. Hat seine Richtigkeit, dass der hier irgendwie rumläuft. Und obwohl Bobby vom Rang her nicht ins Offizierscasino darf, ist er da manchmal als Barkeeper irgendwie und mixt Drinks. Und da kann er jetzt einen Gefallen einfordern und deswegen können die da zu Abend essen, die beiden. Und da setzt sich dann noch Bobbys Commanding Officer zu ihnen, der ist Mormone und hat ein Ultra-Problem mit Flüchen am Tisch. Und darüber sieht er aber gerne hinweg, damit er bei den beiden sitzen kann, weil er so neugierig ist auf Chicks Erzählungen zur Tet-Offensive. Ja? Also der war ja mittendrin in Saigon, als es passiert ist. So, das ist natürlich spannende Information. Ich will jetzt nicht sagen Gossip, das wird ihm, glaube ich, nicht gerecht. Nee. Aber Intelligence. Und dafür kann er wirklich so weit über seinen Schatten springen, dass er die Flüche trägt. Das ist krass. So, Chick bleibt jetzt für einige Tage da in der Basis und dann lässt er sich wieder zurück zur Hauptstadt karren. Einige Tage später sitzt er dann wieder in der Rooftop-Bar in dem Caravelle und schaut da irgendwie, glaube ich, der täglichen Pressekonferenz zu. Und dann ist plötzlich irgendwo in der Ferne ein lauter Knall zu hören und auch zu spüren. Also es muss wirklich ein immenser Wumms gewesen sein. Und einige dachten tatsächlich kurz, dass die Nordvietnamesen eine Atombombe in die Finger bekommen hätten. Also, aber dann ist schnell klar, nee, das war das Munitionslager von Bobby, das da in die Luft geflogen ist. Und Chick ist sofort klar, also er muss da sofort hin. Ja, er versucht jetzt wieder dahin aufzubrechen, an dem Abend noch, kommt aber an dem Abend nicht weit, hat dann aber irgendwie ganz schlechte Nacht, sorgt sich um seinen Freund, malt sich aus, wie er mit dem Leichnam seines Freundes dann zurück in die Staaten fliegen muss und seiner Frau die Botschaft bringen und so. Und dann macht er sich am nächsten Tag nochmal ganz früh auf den Weg, also kann wieder bei so einem Nachschubkonvoi irgendwie mitfahren. Und auf der Straße ist aber wahnsinnig viel los, auch Gegenverkehr, kommen ganz viele Soldaten, Zivilisten, Trucks, also da ist ganz viel Gewusel auf den Straßen. Die NVA hat in der Nacht nicht nur das Munitionslager gesprengt, sondern auch Treibstofftanks auf einem nahen Flugfeld, haben sie mit Raketen und Mörsern in die Luft gejagt, überall Chaos. Ja. Auf dem Flugfeld da ist ein Feuergefecht entbrannt, dann konnten die Amerikaner noch mit den Helikoptern abheben und den Dschungel um das Flugfeld unter Beschuss nehmen. Aber bis dann die Soldaten auf der Startbahn wirklich, also die wurden von allen Seiten beschossen und sie haben trotzdem dann diese Startbahn freigeräumt. Das hat eine ganze Weile gedauert, damit sie aber dann mit ihren Jets abheben konnten. Und dann haben die quasi, sind abgehoben mit den Jets und haben sofort das eigene Flugfeld wieder unter Beschuss genommen. Mhm. Also das geht tatsächlich auch hier, Bien Hoa Airfield geht in die Geschichte ein, als die wahrscheinlich erste US-Militärbasis, die von den eigenen Streitkräften bombardiert wurde. Also absurd, Chaos überall. Chicky kommt in dem ganzen Chaos an seinem Ziel an. Ja, überall liegen Teile rum, Teile von Sprengkörpern, Stacheldraht, der wie eine Luftschlange abgerissen irgendwo rumliegt, riesige Krater und geht ins Communications-Zelt und siehe da, da steht sein Kumpel Bobby. Yay, nichts ohne passiert. Einen Kratzer. Der war die Nacht im Bunker. Also das hat sich, glaube ich, irgendwie kurz davor angekündigt und die haben sich dann mehr oder weniger, konnten die sich da in Sicherheit bringen. Und der ist jetzt total sauer auf Chicky, weil der hat ihm vorher noch erzählt, so, dass die Tet-Offensive im Prinzip gescheitert ist und damit der Krieg eigentlich vorbei sein muss. Ne? Mhm. Das hat er im, ist nicht so. Das hat er im Grunde auch so im Fernsehen gesehen, ne? wie der Lyndon B. Johnson solche Dinge irgendwie erzählt hat. Und das hat er ihm halt ein wenig so wohlwollend so als gute Nachricht so mitgebracht. Aber jetzt ist er sauer, weil das hat sich ja ganz offensichtlich als Lüge herausgestellt. Mhm. Also, sie bringen sich nochmal gegenseitig auf den neuesten Stand. Dann plötzlich ein Hilferuf über Funk. Guerilla through the fence line. Und Chicky fragt jetzt, ob er irgendwie eine Waffe haben kann und er kriegt von seinem Freund dann so ein Messer in die Hand. Und dann mischt sich einer der umstehenden Soldaten ein und sagt, hey, sorry. Ich glaube, dein Freund hat Guerilla verstanden. Der Ruf über Funk hieß aber Gorilla. Gorilla. Und es gibt zwar keine Gorillas in Vietnam, aber die haben so große Makaken, dass die Soldaten die manchmal einfach als Gorillas bezeichnen. Und die sind wohl nach dieser Nacht auch etwas durch den Wind. Das war ein neckischer kleiner Gag. Ja. So, okay, also die können dann auch noch einen Schmunzler finden in dieser verrückten Situation. Sie gehen dann wieder zusammen in die Stützpunktbar an diesem Abend. Chiki muss jetzt aber wirklich bald wieder zurück, damit der Konsul in der Botschaft nicht irgendwie denkt, er wäre auch noch irgendwie verschollen in dem ganzen Chaos. Dass das überhaupt noch, also, dass die da überhaupt noch irgendeinen Ansatz von Überblick haben. Wieder hält Chiki den Daumen raus, wieder kann er bei GIs im Jeep mitfahren. Schaut verträumt aus dem Fenster und schlägt einen Mörser unmittelbar hinter ihnen ein. Also wirklich Meter, Meter hinter ihnen. Der Fahrer drückt aufs Gas, Chiki klingeln die Ohren und sie kommen aber irgendwie ohne weiteren Beschuss dann zurück nach Saigon. Chiki geht erstmal in die Basilika und zündet aus Dankbarkeit eine Kerze an. Die Basilika ist so riesengroß. Hä? Ist eine Basilika nicht riesengroß? Kann er deswegen da nicht reingehen? Nein, aber warum gibt es denn da eine Basilika? Weiß ich nicht. Gibt es hier einen Gößweinstein, die ist gigantisch. Sind Gößweinsteine in der Basilika und in Saigon kann es keine geben? Hätte jetzt nicht gedacht, dass eine christliche Basilika steht. Aber da waren doch die ganzen Franzosen. Haben doch Missionen. Ah. Oder nicht? Ja, ne? Das kann sein. So, jedenfalls geht er da rein, zündet Kerzen an, ist froh, dass er noch lebt, dass die meisten seiner Freunde noch leben. Ich glaube, nee, also die er besucht hat, leben alle noch und die, die er noch nicht besucht hat, da hofft er zumindest, dass die noch leben. Nee. So geht's uns ein. Warte mal, er lernt jetzt da noch irgendwie einen Guatemala lesen. Das kann ich, glaube ich, mal überspringen. Das ist jetzt nicht so spannend. Es gibt so ein Büro, in das die Soldaten gehen können, in dem quasi so die Funker sitzen, ja. Und die Funker können nach Kalifornien funken, wo die dann den Funkruf über Telefon weiterreichen können. Mhm. Also das ist für die Leute da so das Handy, der Draht nach Hause. Die können damit wirklich bei ihren Familien auch anrufen. Ach, ne? Also und Chick kann da jetzt irgendwie... Anrufen heißt wirklich sprechen? Ja, ja. Oder nur so nein. Ein Fernschreiben durchgehen? Nein, nein. Also die können dann wirklich funken. Es ist erst eine Funkverbindung, Funk zu Funk, und die können das aber durchrouten per Telefon, dass der dann über Funk aus Saigon mit seiner Mutter in New York sprechen kann. Ach krass. Also er ruft jetzt wirklich seine Mama an. 4 Uhr nachts ist da die wahrscheinlich. Die aber nichts von ihm gehört hat. Die ist übel besorgt. Ja, monatelang. Zurecht. Monatelang. Ja, überleg mal, das ist wirklich diese Aktion und dann kriegst du mit, was da drüben abgeht. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, und er ist ja nicht nur die paar Tage, die er da auf Landurlaub ist. Er ist ja vorher schon, war er ja schon Monate auf dem Schiff. Und dann kam er mit dem Schiff nicht zurück. Genau. Also, ja, er kann sie beruhigen, aber so richtig geil ist es natürlich. So, in den nächsten Tagen bringt Chiki etwas Essen im Zoo vorbei. Das finde ich auch irgendwie witzig. Der Zoo, da haben sich die Vietcong unmittelbar vor dem Angriff versteckt. Ja, die haben da das Personal getötet, haben sich da auf die Lauer gelegt und haben auf den Moment zum Angriff gewartet, wie in ganz vielen Orten in der Stadt. Ne? Haben die sich angeschlichen, mehr oder weniger, ne? Und dann Überraschungsangriff an ganz vielen Stellen, unter anderem vom Zoo aus. Und seitdem aber hungern die Tiere verlassen vor sich hin, ja, weil die ganzen Zooleute draufgegangen sind. Als Chiki dort reinkommt, füttert gerade eine alte Dame ein Baguette an ein Krokodil. Das ist wahrscheinlich ein französisches Krokodil. Oh, ich möchte bitte, wenn irgendwann in der Achterrasse oder irgendwie da draußen Bock hat, irgendwas für diese Folge zu zeichnen, bitte, ich möchte ein Bild wie dieses gebt Krokodil. Gebt es mal bei Dalli ein. Ja. Lasst euch mal eine Dame zeichnen, die ein Baguette an ein Krokodil füttert. Eine andere Dame füttert Reis an einen Affen. Das finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber das ist super krass, weil die Leute selber hungern. Ja? Ja. Und dann füttert sie ein Krokodil. Mhm. Chick sieht es und geht dann nochmal zu seinem Tiefkühlschiff, besorgt sich 2 weitere Taschen voller Leckereien. Eine davon will er im Hotel abliefern und den Rest an die Zootiere verfüttern. Und er fragt sich noch, ob Affen wohl Spareribs essen. Affen würden Spareribs essen. Und weil er die 2 Taschen nicht. Testimonial. Weil er die 2 Taschen nicht zu Fuß bis zum Zoo schleppen kann, winkt er dann so einem Typen auf dem Motorrad zu, der auch gerne hilft, ihn mitnimmt. Ne? Der fährt dann aber super schnell durch die Stadt. Und noch während sich Chick fragt, warum der jetzt da so schnell fährt, fallen Schüsse. Und tatsächlich wird der Fahrer getroffen, sie stürzen, sie schlittern. Chick reißt sich die Hände auf, Gesicht, einige Kratzer. Er ist aber insgesamt unverletzt, aber der andere ist ganz schön schlimm mitgenommen. Oh. Der hat eine Schusswunde in der Seite, ein bis auf den Knochen aufgeriebenes Bein. Und ja, jetzt liegen sie da auf der Straße. Sehr doof. Auf dem Präsentierteller. Und jetzt kommen die Tiere aus dem Zoo und retten sie. Das Krokodil mit dem Baguette. Trotz Angst vor Scharfschützen eilen ihnen ein paar Menschen zur Hilfe und ziehen sie so zumindest aus der unmittelbaren Schusslinie. Und dann rollt tatsächlich mit viel Getöse ein Jeep mit Sirene und einem roten Kreuz auf der Seite an. Und das sind freiwillige Hilfskräfte aus der Schweiz, die laden jetzt den Motorradfahrer auf eine Bahre und sammeln den ein und dann wollen sie auch Chick mitnehmen und der winkt aber ab und sagt, hey, kümmert euch um den anderen Typen, der braucht es dringend. Applaus für die Schweizer, vorhin haben wir noch gesagt, dass die nirgendwo hingehen. Ja, Militär, ich meine, das ist ja, ja, aber ist ja humanitär. Cool. Also ja, aber umso ja. mehr so. Voll also gut. Sie lassen ihm jetzt Schmerzmittel und Bandagen noch da und dann fahren sie in Richtung eines Krankenhauses, das wieder zurückerobert wurde, also wo schon wieder halbwegs Notbetrieb ist. Chick sammelt jetzt die Taschen wieder ein. Eine scheint schon geplündert zu sein. Also die kann er nicht mehr irgendwie ganz wieder einsammeln. Aber eine hat er, glaube ich, noch. Dann geht er zu dem Haus, da wo er immer diese Gewerkschaftskohle abholt und lässt sich da von dem freundlichen Herr so ein bisschen versorgen und flicken. Also ein paar Schrammen und so hat er ja schon. Und da, tatsächlich darf er jetzt zum ersten Mal da auch rein in das Haus. Und aber fährt er jetzt mit dem Moped weiter? Oder? Nee, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da läuft er. Aber er wird jetzt dann in einem Badezimmer, das mit Marmor ausgekleidet ist und goldene Wasserhähne hat, wird er jetzt zusammengeflickt. Und da sieht er zum ersten Mal in seinem Leben ein Bidet. Was ich auch ein neckisches Was für ein Detail. Die Details machen es. Ja, das Krokodil und das Bidet sind auch die eigentlichen Stars. Haben auch die Franzosen hinterlassen. Finde ich lustig, dass er mitten im Vietnamkrieg sieht er jetzt das erste Bidet seines Lebens. Die beiden trinken jetzt zusammen ein Bier und philosophieren darüber, was wohl passiert, wenn die Amerikaner das Land wieder verlassen. Was natürlich auch immer so ein bisschen da mitschwingt, ne? Und Chick zieht jetzt am nächsten Tag nochmal los, um nochmal Essen zu holen und dieses Mal läuft alles glatt. Also er kann den Typen, der ihm gerade geflickt hat, versorgen. Er kann Baguette ans Krokodil liefern, er kann die im Hotel die Leute versorgen. Baguette ans Krokodil. Alles gut. Die TED-Offensive zieht sich über Wochen. Allein in einer Woche im Februar sterben hier 543 US-Soldaten, weitere 2547 werden verwundet. Die USA schickt als Antwort auf die Offensive 48.000 weitere Männer nach Asien. Auch die SS Limmen wird eines Nachts angegriffen. Da gibt es zum Glück nur wenige Verletzte, aber der Kapitän entscheidet jetzt, scheißegal, ob jetzt hier die Hafenarbeiter streiken, wenn das Schiff nicht morgen leer ist, fährt es halt mit Lebensmittel raus. Ich wollte gerade sagen, das ist das Tiefkühlschiff, ne? Genau. Mhm. Fährt es halt raus mit nach Manila. Und siehe da, plötzlich können sich doch ein paar Hafenarbeiter finden, die dann wirklich unter heftigster Bewachung am nächsten Tag dieses Schiff ausladen. Und die SS Limmern, die kann dann auslaufen und sich in Sicherheit bringen. Und da ist er jetzt dabei. Für Chick ist das die Gelegenheit. Er geht zum Kapitän und erklärt, dass ein Gewerkschaftsseemann unter bestimmten Bedingungen angestellt werden muss. Mhm. Ja. Einfach mal behaupten. Na, der Kapitän wehrt sich kurz, schlägt dann diese Regel irgendwo nach und nimmt Chick dann tatsächlich mit an Bord. Sagt ihm zu, dass er ihn mit an Bord nimmt und sagt, ey, pünktlich um 0800, das Schiff wartet auf niemanden. Er hat jetzt noch 13 Stunden. Er überlegt jetzt kurz. Ob er das Bier noch ausliefert? Nein, nicht daher. Er überlegt jetzt kurz. Der ist ja nicht ganz dicht. Er überlegt jetzt kurz, wem er alles auf Wiedersehen sagen will. Er hat jetzt doch in der Stadt einige Freunde irgendwie auch angesammelt, ne? Also die Journalisten in dem Hotel, den Polizisten. Das ist, glaube ich, ein schöner Film. Kann das sein? Können wir dann nochmal am Ende drüber reden. Oh, gut. Aber er entscheidet sich, an Bord zu bleiben. Das Risiko, dass das Schiff früher ausläuft oder dass er einfach unterwegs von irgendwem eingesperrt wird, wie ich gedacht habe, ja, ist doch zu groß. Gepäck hat er eh keins, nur die Sache mit dem Bier ist halt noch nicht ganz durch. Aber okay, jetzt heißt es Haut retten. Die SS Limmen läuft pünktlich um 0800 aus und bevor Chicky sich versieht, ist er im südchinesischen Meer auf dem Weg in die USA. Yay. 3 Wochen später landen sie in Seattle an. Chicky kassiert $2000 für die Überfahrt. Sein Kumpel Johnny kriegt sogar noch eine dicke Angriffsprämie, weil der an Bord war, als die Raketen eingeschlagen sind. Also da im Hafen gerade kurz zuvor. Und Johnny bleibt an Bord, wird auch wahrscheinlich wieder nach Vietnam fahren, aber Chicky nimmt die Beine in die Hand, macht sich auf in Richtung New York. Und das Erste, was er macht tatsächlich, als er in Seattle anlandet, ist, er geht in den erstbesten Laden, den er finden kann und kauft sich neue Klamotten. Ich dachte ein Bier. Es ist ein JCPenney und die Fetzen, die er 4 Monate lang getragen hat, die wandern in den Müll. Er kauft sich ein Flugticket für die Holzklasse, wird aber aus irgendeinem Grund in die erste Klasse abgegradet. Ja. Na gut, vielleicht noch platzfrei einfach. Vielleicht. Trotzdem geil. Ja, super. Ich denke, das ist eher so ein, da kommt jemand aus Vietnam zurück, Ding. Halt, ne? Mhm. Sein Platznachbar fragt ihn auch, ob er aus Nam zurückgekehrt ist und Chicky sagt, ja, aber er hat nicht gedient, er hat nur Freunde besucht, ist eine lange Geschichte. Aber sie haben wir haben ein bisschen Zeit beim Flug. Sie haben ja 6 Stunden Zeit und mehrere Manhattans Zeit bis nach Manhattan und beim Landeanflug. Haben die Manhattans getrunken an Bord? Ja. Wie schön. Chapeau. Beim Landeanflug steigen Chicky dann tatsächlich Tränen in die Augen, als das so alles dann über ihn reinbricht und er jetzt dann wieder unmittelbar vor der Heimat ist. Er steigt in ein Taxi auf zu Doc Fiddlers, also Prioritäten, ja, nicht etwa zu Mama, sondern auf zu Doc Fiddlers in die Bar in die Sherman Avenue. Es ist Abend, Chicky kommt in eine gut gefüllte Bar und jemand entdeckt ihn. Und Colonel, es ist Chicky, holy shit, Chicky, du lebst ja noch. Und Chicky antwortet, ja, ich lebe noch, wie auch Tommy, Rick, Kevin und Bobby. Ganze Kneipe ausgelassen, ja. Hebt die Gläser, sie trinken auf Chicky und dann fängt er an zu erzählen. Und es dauert wirklich eine ganze Weile und viele, viele Drinks, bis er die Geschichte erzählt hat. Und dann bietet ihm jemand an, ihn nach Hause zu fahren. Und er nimmt dankend an, lässt sich nach New Jersey zu seinen Eltern bringen. Aber wie schön man diese Geschichte mit Beginn und Ende mit dieser Kneipe verbinden kann. Das ist super. Das ist richtig gut. Herrlich. Und also seine Mutter redet ihm, also schaut ihm tief in die Augen und sagt zu ihm, Chicky, du bist ja nicht ganz dicht. Versprich mir, dass du nie wieder nach Vietnam gehen wirst. Um Bier zu bekommen. Und er sagt, okay, ich verspreche. Hat es wirklich gehalten oder war er heute vielleicht schon mal Touri-mäßig? Ich weiß nicht, ist nicht davon die Rede in dem Buch. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Chicky ist aber verändert, ne? Ich meine, auch die USA, in die er kommt, ist verändert. Überall sind jetzt Proteste gegen den Krieg. Es ist jetzt wirklich, die Stimmung ist jetzt komplett gekippt, so, ne? Ja, vor allem aber auch, wie krass es ist, da kriegen die so um die Ohren und die Antwort ist halt, wir schicken noch mehr Leute. Und wenn halt jeder irgendjemand kennt, der dort verletzt ist, dort festhängt, total fertig vielleicht wiederkam oder gar gestorben ist. Ja, und wie die halt auch am Anfang mit was von einer Einstellung, die in den Krieg sind, so, naja, wir schicken da jetzt mal 16.000 Soldaten hin und dann haben wir das irgendwie in 2 Wochen erledigt, so ungefähr, ne? Und dann wird es so eine Katastrophe, ja? Das hinterlässt schon im ganzen Land ein schweres Trauma. Chick bleibt jetzt für eine Weile an Land, fährt dann aber auch wieder zur See, lässt sich zeitweise in New Orleans nieder und geht auch mal nach Irland auf die Suche nach seinen familiären Wurzeln. Und in Irland fallen ihm tatsächlich viele Parallelen zu Vietnam auf. Ich meine, so in den frühen 70ern, so mit der IAA und so. Ne? Oh, ja. Ja, zu den anderen auf seiner Liste vielleicht noch kurz. Also er hat noch Richard Reynolds auf der Liste stehen. Den wird er auch nach dem Krieg nicht finden. Der stirbt nämlich tatsächlich einen Tag, nachdem Chicky zum ersten Mal Fuß nach Vietnam setzt. Mhm. Und dann steht da noch Joey McFadden. Den findet er dann zu Hause zumindest. Der wurde nämlich dann nach Hause geschickt, weil er zum zweiten Mal an Malaria erkrankt ist. Da wurde er dann quasi aus der Armee entlassen. Das ist ja mal und nicht schlecht. Zu Hause ist aber halt, ja, man denkt dann immer, ja, okay, dann sind die endlich wieder zu Hause, aber für die ist das halt zu Hause irgendwie lange nicht vorbei, ne? Also das ist A, nicht mehr so, wie sie es in Erinnerung hatten. Die Stimmung ist super aufgeheizt gegen den Krieg. Tommy Collins kommt am Flughafen an, davor stehen Protester und rufen ihm Babykiller zu und so, ne? Mhm. Und dann kommt er nach Hause, da fährt ein Auto vorbei, hat eine Fehlzündung und er wirft sich sofort auf den Boden in den Dreck und so, ne? Und es dauert halt echt ewig, bis das alles so weit verarbeitet ist, dass die alle wieder ich weiß gar nicht, ob man davon normales Leben sprechen kann, aber dass die überhaupt wieder ein Leben führen können, ne? Ich glaube, dass Gin and Tonic, also neulich was drüber gelesen, Gin and Tonic darauf zurückgeht, dass Leute sich früher so Malaria Heilung ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ah ja, okay, gut. Ja, aber wegen dem Tonic vor allen Dingen. Ja, ja, genau. Also kurz gesagt, es gibt so einen Baum, kannst irgendwie oder kannst den medizinisch nutzen und weil das halt so bitter und doof schmeckt, hat man das dann gestreckt. Vergint. Und daher kommt eigentlich die Gin and Tonic Sache, weil das halt die Leute, die dort stationiert waren, getrunken haben und als sie nach Hause kamen, sagen, ey, ich will das wieder. Collins regt dann irgendwie die Kurve, also der wird dann noch ein sehr erfolgreicher Polizist, wobei auch als Polizist in den 70ern in New York die Zeiten echt scheiße sind, ja. Kriminalitätsrate, kein Spaß, viele sterben auf der Straße. Oder hier, wie hieß denn der, als die ganze, das war doch so eine Zeit lang, wo die ganze Stadt dann in Angst war vor diesem einen Serienmörder in New York. Auch die Stimmung da nicht so richtig geil gegenüber der Polizei war. Ja, also 70er, 80er, ja, das war irgendwie nicht geil. Wir einigen uns drauf, jetzt haben wir es besser. Rick Duggan wird tatsächlich abgezogen, kurz nachdem er von Chick besucht wurde und dann in die USA zeitweise ausgeflogen, weil dort sein Vater im Sterben liegt. Mhm. Also der kommt wirklich, der wird in voller Montur und noch mit dem Dreck aus der letzten Schlacht im Gesicht, kommt er da im Krankenhaus an. Sein Vater überlebt dann. Und er wird sofort aber zurück wieder nach Vietnam beordert. Nein. Er hat aber immerhin kurz Zeit, dazwischen kurz bei Doc Fiddlers vorbeizuschauen und dem Colonel zu berichten, dass Chick ihn in Vietnam ausfindig gemacht hat. Also es ist in der Zeit, wo Chick noch dort ist. Bestätigt die Story quasi. Genau, dass Chick ihn ausfindig gemacht hat und ihm ein Bier vorbeigebracht hat. Also super geil eigentlich. Und ja, dann steht er wieder auf dem Schlachtfeld an der Front, ziemlich genau 3 Tage, nachdem er irgendwie dort abgezogen war. Also das ist auch verrückt. Krass. Der wird auch nach dem Krieg beim New York City Police Department landen. Und Bobby Pappas findet etwas schwerer zurück in den Alltag. Der hatte ja eine wahnsinnig wichtige Position in der Armee mit ganz viel Verantwortung, also die Kommunikation rund um das Munitionslager. Und der war in stetigem Funkkontakt mit 32 Wachtürmen, 6 bewaffneten Jeeps, 4 Hundestaffeln. Er musste 2-mal Napalm-Unterstützung anfordern. Also der hatte einen wahnsinnig wichtigen Posten. Und der wird nach Hause entlassen, im Prinzip ohne Debriefing. Ohne Netz. Ja? Also nur ein Ciao, du bist raus. Und er braucht tatsächlich 1,5 Jahre, bis er es schafft, zu seiner Frau und seinem Kind zurückzugehen. Logischerweise zerbricht seine Ehe. Er findet dann irgendwann einen guten Job, aber privat ist sein Leben eine Katastrophe. Und das ist genau ein Ding, wenn du aus sowas wie Militär rauskommst oder auch aus dem Gefängnis. Es ist so wichtig, dass du da irgendwie so ein Netz hast und dass man genau deswegen auch ganz viele Maßnahmen anbietet, wenn Leute eben nach Haftzeit entlassen werden, dass sie wieder vernünftig in die Gesellschaft finden mit Job und sozialem Netz und allem möglichen, weil das halt eben doch kein, naja, dann kommst du raus, dann bist du doch wieder frei. Aber das ist auch der Grund, warum wir den Discord-Server nicht abstellen. Ich wollte jetzt sagen, wie übertragen wir das jetzt auf uns und die Zeit danach? Ja. Ja, ihr seid nicht alleine. Oh, das ist echt traurig. Bei wem waren wir jetzt gerade? Bei uns? Bobby Pappas. Vietnam-Veteranen. Ich glaube, da ist bei uns schon vergleichsweise harmlos. Ja, natürlich. Naja, also Pappas leidet unter Albträumen, verfällt im Alkohol, das ganze Programm, kriegt irgendwann dann aber die Kurve, geht zu den anonymen Alkoholikern, lässt sich sein PTSD behandeln, richtige Reihenfolge, und kriegt die Kurve, heiratet sogar dann auch nochmal und findet letztendlich schon noch sein Glück, aber es dauert ganz schön lange, bis der wieder zurück auf die Spur kommt. Im Jahr 1970 kauft Donahue, also Chicky, den Doc Fiddlers offensichtlich und betreibt ihn für mehrere Jahre, was ich auch noch eine sehr schöne Entwicklung finde. Später ist er dann in noch mehreren interessanten Aktionen involviert. Also zum Beispiel arbeitet er einmal Rennen New York, Paris? Was? Ein Rennen von New York nach Paris. Aber das Haar sitzt. Nein, er ist einmal am Streik aktiv, als die New York Daily News 1990. Die Gewerkschaft. Also da wird gestreikt. Ja. Und er ist auf Seite der Streikenden aber, ne? Er unterstützt die Streikenden, klar. Und er findet heraus, dass ein Güterzug voller Zeitungspapier aus Kanada nach New York unterwegs ist, mit dem das Management eine Streikbrecherzeitung drucken will. Ja. Und er besucht jetzt quasi die Arbeiter in dem Zugdepot im Norden und irgendwie verschwindet dieser Zug einfach. Ja, wo ist er hin? Mitten in North Dakota, keine Ahnung. Outer Limits. Ja. Und dann in den 1980ern arbeitet er als Sandhog. Das heißt, er ist quasi ein städtischer Bergarbeiter. Finde ich spannend. Also da geht es um den Ausbau des Wassertunnel, U-Bahn und so weiter unter New York. Und er arbeitet da quasi unter Tage. Und das ist ein saugefährlicher Job, ja. Die Ausgrabungen da musst du irgendwie Tunnel konstruieren, ja, und irgendwie mit Lasten und so, das ist saugefährlich. Und er ist gleichzeitig auch in der Gewerkschaft Lobbyist für diese Bergarbeiter. Secret Tunnel. Und da gibt es dann einmal so da geht es einmal darum, dass der Kongress die Finanzierung für das Wassertunnel- und U-Bahn-Projekt kürzen will. So, das ist der Streitgrund. Was er dann macht, er macht so eine Begehung mit quasi den Politikern, die da irgendwie aus Washington kommen, und er fährt mit denen unter Tage in so einem Käfigaufzug, also wirklich 200 Meter unter New York, ja, in so tropfende Höhen. Und das ist ja nämlich ein Ghostbusters 2. Ja. Und sie bitten ihn wirklich, wieder hochzugehen, und er bleibt einfach, also nein, er bleibt einfach, genau. Wow. Er sitzt es einfach so lange aus, bis sie zusagen und diese Infrastrukturmaßnahme dann doch kippen. Man könnte sagen, Boss-Move oder Erpressung. Oder beides. Ein sturer Hund. Ja. Also ist voll absurd, ja. So, bring es nach Hause, das Bier. Ja, jetzt könnt ihr ja auch nochmal ausholen. Nein. Schau mal, der Philipp kommt gerade an. Hallo. Das ist lustig, man hat jetzt den Stuhl gar nicht gesehen, auf den er sich setzt. Es sah jetzt aus, als würde er sich einfach so in die Luft setzen. Ja, also später wird er dann nochmal als Masterkandidat an der JFK School of Government der Harvard University akzeptiert. Er organisiert dann aber lieber als Student oder als Dozent? Als, ich glaube, als Student, als Masterkandidat, ne? Also als, ah, okay, als Student. Er organisiert dann aber lieber in einer Angestellten-Gewerkschaft mit Slogans wie von Prestige kann man sich nichts kaufen, irgendwelche Aktionen und ist da irgendwie, das ist ihm wichtiger als studieren. Und dann gibt es noch eine Aktion, da hat er einen Freund, der Autor Frank McCurt, der hat 1996 so seine Memoiren veröffentlicht und es war so ein Bestseller, weil der hat eine super arme Kindheit in Irland irgendwie gehabt und also das wird irgendwie ein Bestseller und der will jetzt zu einer Lesung nach Irland fliegen. Ja. Er kriegt aber Drohungen. Okay. Ja. Weil? Und weiß ich nicht genau, ist weil halt so. Da hat irgendwie irgendwas drinsteht über Leute und keine Ahnung. Ne? Irland ist ja auch jetzt nicht so das entspannteste Pflaster. Ne? Irland wäre arm. So. Okay. Und deswegen fliegt Chick jetzt zusammen mit einem angeblichen New Yorker Mafiosi mit dem Autor nach Irland, einfach nur, um während der Lesung neben Präsenz seinem Freund McCurt zu stehen. Okay, ja. Und passiert einfach nichts. Ja, hätte ich auch vorher sagen können. Die Frage. Ja, wahrscheinlich so oder so nichts passiert. Wahrscheinlich. Also, wir können das, glaube ich, zusammenfassen. Mit Chick ist der Protagonist vieler erstaunliche Geschichten, aber der Beer Run nach Vietnam ist auf jeden Fall eine der. Ganz eine mal der mit dabei. Wenn er nochmal was Krasseres erlebt hätte, dann wäre das schon echt hart gewesen. Aber du hast die Story angefangen mit. Du machst da ausnahmsweise eine Ausnahme. Jetzt werde ich wieder auf meine Sachen, die ich irgendwann mal gesagt habe. Er lebt noch. Ja, ja. Das ist jetzt genau der Punkt. Lebt er noch oder ist die Ausnahme eben, dass es eher US-zentrisch ist? Sowohl als auch. Ich warte mal, ich gebe mir eine Sekunde Zeit. Ich habe es gerne, wenn er einfach die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hätte, weil er Bier so sehr liebt. Und wisst ihr, wo er ist? Der wohnt in Oberfranken. Und der kommt jetzt hier zur Tür rein. Ich habe, warte mal, irgendwo habe ich dieses Buch, das wollte ich mir immer gerade nochmal raussuchen. Da sind nämlich noch ein paar Fotos drin. Ich dachte, ich hätte die hier reinkopiert, aber irgendwie finde ich die gerade hier nicht in meinem Dokument. Gebt mir eine Sekunde. Gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen noch, einfach noch Zeit. Ja, so viel Zeit gebe ich nicht mehr, Jasmin Wagner. Aber was ist eigentlich mit, weißt du, was wirklich traurig ist auch? Wir hatten keine Musical-Folge. Also ich habe wirklich sehr oft gesungen, du hast wirklich sehr oft gesungen. Ich glaube, tatsächlich hat der Kollege Kraus am wenigsten gesungen. Das stimmt. Ich glaube, ich habe auch gesungen. Ja, also, wir können ja alles, wo wir immer zusammen gesungen haben, einfach als mega zusammen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das wird sehr schön. Ja, Jonas schreibt Stories quasi zu Ende. Also wenn ihr könnt da mal noch ein bisschen hier von oben nach unten durch und was, durchswipen, weißt, da gibt es noch ein paar wenige Bilder. Und das letzte Bild ist, glaube ich, die Gang heute, wobei ich jetzt nicht genau weiß, aus welchem Jahr dieses Buch ist, aber der Film ist auf jeden Fall von 22, also der ist noch nicht sehr lange. Der ist auf Apple TV Plus, den gibt es bei Apple TV Plus, da spielt Zac Efron in der Hauptrolle mit und Bill Murray ist der Colonel in der Bar, was eigentlich ganz schön ist, aber der ist mir so ein bisschen zu... Ist das der Bill Murray? Nee, der ganze Film, der ist mir so ein bisschen zu... Drüber? Klar. Ja, zu clean irgendwie. Der ist, mir so, der ist für den Vietnamkrieg, also wir haben halt schon echt, weißt du, du hast vorhin Full Metal Jacket angesprochen, die Vorstellung, die wir vom Vietnamkrieg haben, ist schon sehr geprägt durch sowas und ich finde Zac Efron ist da irgendwie auch nicht der da so richtig glaubwürdig reinpasst. Also ich habe den Film nicht ganz so, den kann man schon anschauen, der ist harmlos. Aber es war ein bisschen, mir ging es ein bisschen wie mit dem Maurice Flitcroft-Film. Ne? Ich habe jetzt dann so eine geile Story irgendwie durchgearbeitet und hatte Mods Erwartungen und dann ist der Film in so. In deinem Kopf ist es halt einfach viel der besser. Der Film so, ja, okay. War jetzt nicht so. Aber den kann man sich schon mal anschauen. Du lässt uns ja parallel die Bilder durchscrollen und wir haben hier ein Foto, The Gang Back Together, 50 genau. Years Later. Also die haben viele der Das ist dann so in den 2010ern, zwischen 2010 und 2020. Nee, irgendwann. Ein Foto von der irischen Zeitung, die auf dem Cover steht, This Beer is for you. Also das ist halt schon echt krass. Und ich meine, wenn da nicht Freundschaften fürs Leben geschlossen wurden, wenn du quasi jemanden ins Kriegsgebiet Bier lieferst, was schon vorhanden ist. Kriegsgebiet. Also das ist ja auch ein Aspekt, der mir so nicht bewusst war, aber der... Also den Film bringt er einem auch noch Socken vorbei. Ja. Wem würdet ihr mal gern Bier mitbringen? Na, euch beiden. Das ist eine sehr philosophische Frage. Aber du magst gar kein Bier, gell? Dir bringt was anderes. Ich hatte tatsächlich überlegt, das habe ich wieder vergessen, ich hatte überlegt, ob ich noch 2000 Bier mitbringe, einfach, das wäre jetzt noch ein schöner Moment gewesen. Ah. Das habe ich jetzt wieder voll vergeigt. Das ist nicht schlimm. Haben wir eigentlich jetzt diese fantastische, ach, wie hier, Dankesliste. Wie heißt sie? Dankesliste? lesen wir die noch ein letztes Mal dramatisch vor. Ah, die muss ich noch raussuchen. Wie ist es? Ja, machen wir ja gleich. Ich habe tatsächlich, war mein Exportgetränk meiner Wahl immer Club Mate. Ich habe sehr vielen Leuten in meinem Leben Club Mate schon mitgebracht. Aber nicht in Vietnam. Habe ich dir schon mal Club Mate mitgebracht? Selbstverständlich. Aber Anders, wem würdest du gerne, wenn du sozusagen jetzt eine Person dir aussuchen könntest, der bringst du ein Getränk deiner Wahl mit? Oder hin, oder wie auch immer. Darf auch eine prominente Person sein, die du muss nicht es, kennst? Muss es als nette Geste sein? Nein. Oder darf ich es ihm auch mit viel Schwung an den Kopf liefern zum Beispiel? Ja, nee, das nicht. Aber du kannst beides beantworten. Nee. Ja. Da wäre mir jetzt so jemand wie Donald Trump zum Beispiel eingefallen, ne? Dem würde ich mal ein Bier. Darf ich da nicht extra dem würde ich mal ein Bier liefern. Ja. Aber bei wem als nette Geste? Bei wem würde ich... Ich würde gern mal... Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich gerne Klaus und Klaus zwei Bier mitbringen würde und dann quasi so tun würde, als wären wir alle Buddies, weil sie mir ja mal einen Fotogruß geschickt haben und dann sind die aber völlig, völlig verdutzt. Und ich würde es aber als so große Aktion aufbauschen, dass es fast so ist wie Bier ins Kriegsgebiet liefern. Also Maria und Michael sind hier drauf, weil der Michael damals meinem Vater gesagt hat, geh Bub, 5 Euro wieder geben. Geh Bub das, Mark, hol mal Mask, kriegst das Geld. Ja. Und der, mein Vater hat die 5 Mark niemals bekommen. Und deswegen wäre meine Wahl, dass ich den Kreis schließe. Oh. Aber dann musst du ja Marianne deinem Papa das Bier bringen. Das Bier bringen. Ja. Dass wir beide verarscht wurden. Aha. Wie schön. Devious. Das ist devious. Ich glaube, ich macht erstaunlich viel Sinn. Das wird, ich schau mal, ist da gerade jetzt noch, ich habe gar nicht unterwegs die Kommentare mitgelesen. War da noch irgendwas, über das noch zu reden ist? Nee, ich glaube. Dominiks Muskeln. Ich glaube, die meisten sind eingeschlafen. Ja. Es ist über Dominiks Muskel zu reden. Ja. Also für diejenigen, die mich sehen, ist es wirklich, ich bin als Mensch nicht mehr zu erkennen. Oh Gott, ich bin ein einziger aus dieser Perspektive. Nur noch krank. Niemand in der Geschichte der Menschheit war so muskulös wie ich. Das stimmt. Du hast wirklich aufgebaut. Ja. So, und jetzt, what's left to say? Ach so, ich wollte jetzt gerade noch diese Liste. Das war ich nicht, Der war Filippo. So, ich suche. Das war eine ganz fantastische Abschiedsfolge, mein lieber Jürgen. Es war ganz, ganz toll. Es war eine große Ehre, mit euch beiden über all die Jahre fantastischen Content zu generieren, wie man neudeutsch sagt. Ich habe schon wirklich sehr einen Kloß im Hals, beziehungsweise ein Stechen im Bauch, dass das jetzt aufhört. Das ist mega traurig. Ein Stechen im Bauch, das hat hoffentlich nichts mit dem Kescher von vorhin zu tun. Nein, wirklich. Ja, das sind ja Evergreen-Contents und das wird einfach wunderschön. Und wir werden uns jetzt jede Woche treffen und Monopoly spielen. Nein, stopp, Triopoly. Ja, das wird ein Spiel sein, das eine Woche dauert, glaube ich, eine Partie. Das ist wirklich absolut fantastisch. Aber das Schlimmste ist für mich fast, dass ich hier diesen köstlichen Pudding, naja, also ich habe das Gefühl, dass wenn dann jetzt ihr beide euch verstreitet, wer das mit nach Hause nimmt, aber ich habe tatsächlich, werde ich mich da schön raushalten und stattdessen einfach dieses wunderschöne Bild, das ich gerade geschossen habe, für immer in mein Herzen tragen. Und natürlich die... Hast du dir jetzt den Pudding so heimlich hinter den Stuhl geschoben, kann man halt nicht dass du den dann jetzt irgendwie einbeitest? Den habe ich... Ich wäre halt schon bei dem Pudding... Meine Spürnase. Ja. Nein, ist wirklich sehr schön. Das hieß, das ist Teil des Spiels, deswegen bleibe ich da regelkonform. Ja, und natürlich, selbstredend, herzlichsten Dank an all die Hörerinnen und Hörer, die uns über die Jahre begleitet haben. Wenn das jetzt für dich die erste Folge ist, dann weiß ich auch nicht, was ich dir sagen soll. Das war die traurigste Mail von allen, die irgendwie ankamen. Ich bin jetzt gerade erst drauf. Ich habe euren Podcast entdeckt mit der letzten Folge, ankündigt, dass ihr ihn beendet. Christi schreibt schon, der Pudding gehört zum Spiel. Aber ich glaube, also ich habe auf jeden Fall ich habe sogar noch so Puddingpackungen daheim und ich mache ihn gerne auch einfach irgendwie. Also nicht mit Bäckchen, sondern halt einfach. Wisst ihr was? Ich kaufe morgen mir einfach diesen Pudding. Nimm den. Aber wenn du nichts vom anderen Sachen mitnimmst, dann nimm den doch mit. Nein, der Pudding gehört zum Spiel. Du kriegst doch jetzt bestimmt noch eine Tankstelle, die Pudding verkauft. Ja, das ist geil. Der Pudding gehört zum Spiel. Ich lese noch kurz die Ende-Dank-Liste vor. Ja, gerne. Wir bedanken uns bei allen da draußen, bei allen, die uns gehört haben, die uns ertragen haben, die uns sich bei uns gemeldet haben, die sich nicht bei uns gemeldet haben, ist egal. Die uns gesagt haben, wir sollen jetzt gefälligst aufhören? Ja, auch bei dem einen, der einfach auf iTunes geschrieben hat, nein. Nein. Bei dem bedanke ich mich auch. Nee, hat er nicht geschrieben, So nicht. Aber jetzt im Speziellen im Ende-Dank-Fest bedanken wir uns bei Alex, bei André, bei Andreas, bei Angelika, bei Arne, bei Benjamin, bei Björn, bei Caroline, bei Christian, bei Cornelia, bei Cornelius, bei Dagmar, bei Dirk, bei Dominik, bei Margit, bei Felix, bei Frank, bei Gero, bei Gianna, bei Helen, bei Helmut, bei Henning, bei Johannes, bei Jonathan, bei Johanna, bei Katharina, bei Lena, bei Manuel, bei Marc, bei Marcel, bei Markus, bei Martin, bei Martin, bei Martina, bei Matthias, bei Monika, bei Miriam, bei Nathalie, bei Noelia, bei Oliver, bei Pascal, bei Rea, bei Sebastian, bei Sibylla, bei Jens, bei Steffen, bei Stefan, bei Thomas, bei Thorsten, bei Tobias, bei Tom, bei Werner, bei Alexander, bei Franz, bei Nikolaus, bei Stefanie, bei André und bei Stefan. Ich weiß nicht, warum die so komisch sortiert ist, die Liste, und die kommt mir auch sehr lang vor. Aber das, mein Dank soll euch allen ewig unser Trost Dank. Und Wärme spenden. Jawohl. Trost und Wärme. Und auch vielen lieben Dank den ganzen Leuten, die jetzt, ich habe gerade noch nachgeguckt, es ist einfach zu viel, die jetzt auf Social Media auch noch mir geschrieben haben mit dieser Ankündigung, dass wir das Ganze eben etwas der live der Jonas macht euch unglaublich glücklich, euch zwei kleinen Nasenbärchen hier, weil da steht, ich glaube, ich kann einfach schon mal unabgesprochen sagen, dass es noch zwei Versionen geben wird. Yes! Jemand traurig yes! Sein muss. Wie toll wäre das? Ey, wirklich mega. Das wäre so gut. Also wenn wir noch so einen Triopoli kriegen würden. Die Antwort ist, ich bin verwirrt. Ja. H, vor allem Ding. Wer ist H? Und einfach nur abgekürzt mit H. H. Das ist ja großartig. Cool. Okay, also ich glaube, es wird wahrscheinlich auch noch ein, hier kommt nichts mehr im Feed landen, vermutlich. Ja, ja. Es wird, das machen wir aber remote. Ja, deswegen ist es jetzt zwar das Ende, aber. Ja, aber ich sag mal, ich fände es jetzt auch fair, wenn wir sagen würden, du haust deine Ankündigungen rein, ich hau eine Ankündigung rein für irgendwie Sachen. Die Webseite wird online bleiben, die Social Media Kanäle werden online bleiben, der Discord wird online bleiben. Der Podcast, der wird so archiviert, dass der weiter hörbar sein wird. Wir werden den Feed noch nutzen, wenn es neue. Ende aller Tage. Wir werden den Feed nutzen, wenn es neue Projekte gibt, auf die wir aufmerksam machen. Also das den ganzen Schmonz. Ja. Ich sag mal, was wir vielleicht ausmachen, sind die Kommentarfunktion von möglich. Gewerkschaftswerbung, Bierwerbung, im Moment Alters so viel Spam. Ich eigentlich nur auf diesen einen Link filtern, der da immer wieder reingepostet wird, aber ich habe mich einfach noch nicht drum gekümmert. Ja, ich hatte so aber wenig Nerv dafür. Gehst du erstmal mit einem Kilo ich auf gebe, große das ist, Reise? Ey, da freue ich mich seit Wochen, freue ich mich da drauf. Super. Ah, da steht's. Dann kann der Dominik seinen eigenen Pudding ins Regal stellen. Der wird gegessen, Jonas. Ja. Andere Nagelpudding an die Wand. Es war mir eine Ehre, Jungs. Vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt mal, was mache ich denn zuerst aus? Ich spiele erst noch so das Outro und dann mache ich, dann drehe ich den Streamer aus. Das wäre geil, wenn du einfach so einen Dudelsack-Sound hättest für die letzte Folge, so richtig schön. Wir haben dramatisch. Noch Dudelsack in auch da in Folge, weißt du nicht mehr? Ja, aber hallo hier. Ja. Ansonsten. Ah, nee, das war nicht der Dudelsack. Die Hymne von Sealand. Ja. Wo ist der? Der Dudelsack ist nicht mehr da. Oh nein. Die Hymne von Sealand wäre auch ein adäquates Ich bin heute Ende. Noch, bin heute noch auf dem Newsletter-Verteiler von dem, der die Rechte an dem Dudelsack-Song hatte, doch? Und großartig. Ansonsten hört Schmerzensache, hört Wurstius und Käselinde, hört Entbehrliches, hört Podcast-Playoffs. Verfolgt die NBA-Playoffs, da kriegt ihr dann Dominik zu sehen. Dankeschön. Und natürlich, wie immer, gute Nacht. Ich hab schon lange nicht mehr von. Ist es Josh? Hört er noch? Hört er noch? Ja. Ja, dann gute Nacht. Ich schlafe. Der hat auch. Also, ihr fragt doch immer wieder. Ich spiele mit dem Theater. So ein Theater. Ja. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, jetzt kann ich, jetzt habe ich es verstanden, was da gerade passiert. Erzähl mir. Ich glaube, dass sich hier einfach die Unterhaltung sehr auf das Gesagte bezieht, dass da aber Leute in dem Kanal sind. Du sprichst vom Discord. Ja, weil es der Community-Kanal ist, dass da Leute im Kanal sind, die gar nicht mitbekommen haben, dass hier ein Livestream läuft parallel. Und deswegen der Unterhaltung nicht an jeder Stelle folgen können. Ja. Ja. Und deswegen fallen da so Sätze wie, das trägt jetzt nicht dazu bei, dass ich nicht verwirrt bin. Ja, verstehe. Ja. Ja. Ich schau mal, vielleicht, falls das irgendwie alles richtig eingestellt ist, ich weiß nicht mehr, es ist so lange her, dass ich gestreamt habe, kann man das Video danach, oder kann ich das Video danach runterladen? Mhm. Und wenn alles total gut läuft, vielleicht kann ich ja die Audiospur, wenn es sauber ist, drunterlegen und dann irgendwie auf YouTube archivieren. Mal gucken, wäre nett. Aber wenn wir eins gelernt haben über all die Folgen, dann einfach nie die Hoffnung aufgeben, Philipp. Ja. Egal wie unwahrscheinlich es aussieht, du kannst es schaffen. Das, so, so. Das Traurige ist, dass ich das Video nicht speichern konnte, weil mein Festplattenplatz zu voll ist. Oder? Ja, aber das, ich glaube, ich habe eingestellt, dass es dann als VOD auf Twitch verfügbar ist. Das war jetzt aber auch so eine spontane Aktion. Wenn die letzte Aufnahme einfach nicht aufgenommen hätte. Das Jürgen. Ja, aber dann haben es jetzt ein paar Leute Rekord geklickt. Hallo, 3 Minuten 19. 3 Minuten 19 ist ein bisschen kurz, oder? Angefühlt wie 3 Minuten 19. Also, ich drücke jetzt mal erst bei OBS auf Stopp und dann bei Ultraschall auf Stopp und dann ciao, Baba. Winken wir noch alle in die Kamera. Oh, jetzt habe ich ein Live-Bild. Ach so, weil ich jetzt bei OBS bin. Ich bin so verwirrt mit so vielen Geräten. Ich werde, glaube ich, kein, so alte Menschen, kein guter Twitch-Streamer. Alle über 40 hier inzwischen. Also, Feierabend jetzt. Tschüss. Ciao, Baba. Doch, 1000 Sachen bestätigen. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie aufhören wollen? Hier ist der Streamer-Modus aktiviert. Erkennt der automatisch, wenn OBS läuft? Ja, der läuft, wenn OBS recordet, dann fängt der nämlich auch an, sowas wie Passwort und sowas so standardmäßig zu einem. Willst du es jetzt wirklich anzeigen? Du streamst gerade. Stand da auch H... Jetzt steht da Holzmichel. Krass, okay. Das hätte ich jetzt vielleicht nur, die Aufnahme läuft noch. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. So, was sind jetzt schöne Worte zum die famous last words? Ich muss jetzt auch mal aufs Klo. Ja. Gute Nacht, Josh. Ich gebe offen zu, dass mein komplettes Wissen aus diesem Bereich aus einem lustigen Taschenbuch ist. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Und gute Nacht all unserem Nachwuchs inzwischen. No. Kinder, geht in die Bett, hallo, es ist schon 3 Stunden später als vorhin, ihr müsst bestimmt im Bett sein. Hallo, Anna ist doch schon 28, wenn sie das hier hört. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach da aufstehen. Gute Nacht, Josh. Irgendwann kommt einfach der Moment, wo man auf